Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Dorfschönheiten. Ich bin's wieder. Und an meiner Seite ist natürlich auch Robert. Ich heiße dich herzlich willkommen. Hallo. Hallo, Peter. Eine ungewöhnliche Eröffnung, gell? Eine ungewöhnliche Eröffnung. Genau eine Woche nach unserem letzten Podcast sehen wir uns schon wieder. Wir sind sehr produktiv in letzter Zeit. Obwohl es immer manchmal ganz, obwohl es manchmal ganz schön gedrängt für mich wirkt, macht es trotzdem Spaß. Also mir macht es trotzdem Spaß, Riesenspaß. Ich wollte mich aber an dieser Stelle nochmal entschuldigen für die letzte Folge. Die Aufnahmequalität, was so Störgeräusche betrifft, war nicht ganz das Grüne. Nicht ganz das Grüne vom Ei, hätte ich was gesagt. Das Gelbe vom Ei, the yellow from the egg. Aber wir haben daraus gelernt, wir wissen jetzt, Hollywood-Schaukel, nicht so ein guter Ort, um einen Podcast aufzunehmen. Aber aus solchen Fehlern lernt man, meine Damen und Herren. Und ich meine, wir sind ja noch am Anfang mit unseren Folge, 45 Folgen. So. Ja, heute, kann man mal anfangen. Heute die 46. Es fühlt sich interessant an, nur noch drei Folgen, noch drei reguläre Folgen zu haben. Naja. Der Countdown läuft bei uns immer. Der Countdown stimmt, das ist eigentlich, man freut sich dann aber auch, man freut sich, dass man wieder was machen kann, also wieder dran ist, mit eins, mit einem Pen and Paper, ein Pen and Paper zu erstellen, aber man freut sich auch, geil, dann habe ich es weg, so, dann habe ich das erstmal weggeschoben für 20 Folgen, genau, also für 19 Folgen. Dann hat man erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Ja. Aber Robert ist schon krass in der Vorbereitung, wie ihr schon in den letzten Folgen gehört habt. Und ich bin auch schon stark gespannt, was da. Vor allen Dingen, da ja auch noch eine Making-of-Folge entsteht, quasi. Parallel. Oh Gott, oh Gott. Schon geil. Es wird einfach nur crazy. Aber wir versprechen nichts. Wie immer. Wir versprechen nichts. Und wir starten, wie immer, mit unserem Opening-Gespräch. Ich würde sagen, du fängst heute an, weil ich habe nicht viel. Okay, also ich habe The Upside gesehen. Mein Bester und ich heißt er auf Deutsch. Ein Amazon Original. Und zwar die Nachdrehung von das englische, das amerikanische Rip-Off von Ziemlich Beste Freunde. Ach, okay. Mit Bryan Cranston, Kevin Hart und Nicole Kidman. Okay. Gerade überlegt, das sagt mir irgendwas, aber ich kann es gerade nicht einordnen. Und ich sage euch, Leute. Kannst sagen, ne? Also ich habe Bryan Cranston sehe ich ja immer gerne. Aber es ist halt wirklich, sie haben wirklich so echt schrecklich versucht. Ich finde, Ziemlich Beste Freunde trägt sich über die Tragik. Trägt sich über die Komik, trägt sich über das Lebensbejahende, trägt sich viel über den Soundtrack von Ludovico Einaudi und halt diesen engen Bezug zu Earth, Wind and Fire, die ja immer wieder zitiert werden. Die haben versucht, mit so einem Billo gemachten Klaviersound das so ein bisschen nachzustellen. Und haben komplett Earth, Wind and Fire, also hätten doch echt das genauso machen können. Wo ist denn das Problem? Die hätten das doch einfach mit Earth, Wind and Fire machen können. So. Hier war es eben so ein bisschen mit Aretha Franklin, das fand ich wieder ganz geil. Es gibt auch diese Paragliding-Szene, so, die es auch im Original gibt. Im Original ist es ja mit dem wunderschönen Song Feeling Good von Nina Simone. Nina Simone unterlegt und da ist es halt mit mit einem klassischen Song, ja, wie hieß das? Genau den. Und da haben sie dann halt gesagt, ja, okay, weil der eine ist Aretha Franklin Fan, der andere ist klassische Musik Fan, okay, wir treffen uns in der Mitte, so ungefähr. Es gab nämlich auf einer Grammy-Verleihung, da konnte Luciano Pavarotti nicht seinen Sing-Song singen. Und Crunchy Chicken Fire. Und ja, konnte den nicht singen, der war irgendwie krank. Und Aretha Franklin hat das halt in einer Stunde reingeballert und hat das dann einfach gesungen. Hat einfach diesen klassischen Song auf Italienisch gesungen. Und da haben sie dann das halt da eingespielt. Klar, ist eine Vorneigung vor Aretha Franklin, bin ich ja sowieso, geht immer. Aber es ist halt, die Stimmung haut überhaupt nicht hin. Die Witz, naja, es ist halt, also Nicole Kidman ist sinnlos da, finde ich. Mhm. Ein paar Twists werden geändert, so. Also es werden so, er kommt, also Nicole Kidman ist quasi die Gehilfin von ihm, quasi, die auch von einer Rothaarigen gespielt wird im Original. Ach so. Mhm. Die sich ja dann als lesbisch herausstellt im Original, die ist halt, ja, ich weiß auch nicht, was das sollte, so richtig. Es ist halt so, ey, ihr scheiß arroganten Amerikaner seid nicht in der Lage, einen französischen Film zu gucken. So, also, Leute, was soll das? Und ich denke, auch in Amerika wird es Filmfans geben, die haben den schon gesehen. Also die auch ein bisschen open-mindeder sind, die sagen, ja, der ziemlich beste Freunde, geiler Film. Ich liebe den echt, ich liebe den ersten Teil, der ist einfach geil. Ich mag also den Originalen, den mag ich einfach. Mhm. Das ist ja auch schon so ein Trend geworden, dass da immer wieder ausländische Erfolgsformate Ewigkeiten kopiert werden. Ewig so. Ja. Da denke ich gerade an das Experiment zum Beispiel, so Sachen. Ja, die Millennium-Trilogie zum Beispiel. Genau, ja. Haben sie auch nochmal, hier ist Dick Larson, die haben sie auch nochmal komplett mit, also nicht komplett, aber zumindest nochmal mit Daniel Craig und nochmal auf Englisch. Und also. Stimmt, ja, das war ja auch, ja. Komisch, da tun sie immer so, wir sind die fucking freiheitliebenden Amerikaner und übelst open-minded und jawohl, we are great again. Und dann sind sie nicht in der Lage, mal anderthalb Stunden mal einen synchronisierten Film zu gucken. Also wo ist das Problem? Verstehe ich nicht. Egal. Es muss alles eben aus Amerika kommen. Die sagt, ja, dann America first. Ja, stimmt. America first. Also, lassen, guckt. Er hatte gerade der paar nette Schmunzler dabei und so. Und natürlich fährt er. Das ist eben auch der Unterschied. So. Was ich so einen ganz großen Unterschied finde im Original, ich finde, das ist einfach so bezeichnend. So dieser Unterschied Amerika, Europa. Hm. So. Also Hocheliten, sag ich mal. Im Original eben ist das Luxusauto eben Maserati. Sieht nicht wirklich aus wie ein Sportwagen, ist aber einer. Ja, da muss es natürlich ein Ferrari sein, ist doch klar. Ja, also. Ja, das muss man sofort sehen. Das übelste offensichtlich sein. Ja. Da muss er ins Gesicht springen am besten. Ja. Guckt er an, wie der Geld hat. In einem krassen Penthouse in New York und so eine Scheiße und so. Das ist halt, ja, das geht halt also sein. Es ist ganz viele Einstellungen sind 1:1 geklaut, Dialoge sind 1:1 nachgemacht. Also es ist halt, Leute, das hättet ihr euch sparen können. Ach, was ist das denn? Lasst es einfach. Was macht Kevin Hart ist das doch, gell? Ja. Was macht der so für einen Eindruck? Ja, der macht so seinen Kram. Es ist natürlich so viel dadurch, dass einfach auch wie nennt man das? Einfach so eine gesellschaftliche Unterschiede zwischen den afrikanischen Migranten in Frankreich. Mhm. Ist das natürlich nochmal was ganz anderes, wie wenn da einer aus der übelsten Hut kommt, so. Das merkst du halt an der Sprache. Ich meine, Schwarze von Omar Sy. Sci-Fi? Schade, dass der halt nie so wirklich Anklang Sci gefunden hat in Hollywood, leider. Finde ich schade. Er hatte ja mal ein kurzes Intermezzo in Jurassic World 1 hat er mitgespielt. Mhm. Aber so, weil ich sehe den sehr, sehr gerne. Ich finde ihn auch stark, ja. Da ist auch so einer meiner Flan-Filme der letzten Jahre, hat er gemacht, hier plötzlich Papa, wo ich am Ende einfach nur zerstört war, wo ich einfach nur geheult habe die ganze Zeit. Mhm. Das hat ganz lange angehalten. Ich weiß es auch nicht, warum. Schade, dass ich sehe den einfach auch gerne. So, es ist schade, dass der halt nicht wirklich in Hollywood Fuß. Ja, genau, in X-Men hat er auch noch mitgespielt. Mhm. Dass er in Hollywood wirklich nicht groß Fuß fassen konnte. Schade eigentlich. So, stell dir den mal vor als Frenchie. So, egal, aber dazu später mehr. Hieß der Frenchie? Ja. Nee, Frenchie ist ja da. Ach so, ja. Okay. Ja. Da war der Quotenfranzose in der Serie. Ja, stimmt. Stell dir den mal vor als Frenchie. Stimmt, ja. Geil. Ach, dazu später hat, mehr. Der hat so ein geiles Charisma. Der hat so ein geiles Charisma, das mag ich. Stimmt, also, ja. Leute, zieht euch das mal rein. Also nicht das, sondern schaut lieber das Original. Mhm. Das meine ich. So. Der Baum singt und so eine Scheiße. Ich liebe das. Ich liebe das Original. Das ist so geil, ey. Also da Earth, Wind and Fire, ey, zu Boogie Wonderland, wenn er da tanzt, das ist so geil. Ich liebe so dieses Lebensgefühl, was der Film ausstrahlt. So, beide haben Scheiße erlebt, kommen aus der Scheiße und ziehen sich aneinander wieder hoch. Das mag ich. Mhm. So, das ist richtig geil. Jo! Bryan Cranston, da hat er so ganz leicht Geld verdient. So. Mhm. Er saß ja nur da und hat ab und zu mal ein paar Sätze gesprochen. So. Also es hat... Ja, Bryan Cranston ist so der Lichtblick eigentlich in der Serie. Er spielt halt auch überzeugend so, muss ich sagen. Naja, gut. Also, aber nichts Kür. Gegen das Original. Schwache Kür. Nicht umsonst, einfach nur als Mittelmaß abgestraft bei Amazon Prime. Tja. Hätte man auch lassen können. Tja, genau. Selber schuld. Gestern Abend habe ich Venom geguckt. Mhm. Die Reaktion schon. Oh Gott, ey. Pass auf. Oh, jetzt. Ich sage nicht viel dazu. Einfach nur, dass es der DC-ste Marvel-Film war, den ich je gesehen habe. Irgendwie. Der war einfach scheiße. Okay. Also er war nicht düster genug, um DC zu sein. Hm. Aber er war halt einfach schrecklich irgendwie. Ich habe dann zwischendurch auch mal Second Screen-mäßig was aufmachen müssen, weil ich habe das dann nicht mehr richtig ausgehalten. So. Und ich fand es einfach, es war katastrophal. Dieser andere Symbiont dann noch und so. Und ey, Leute. Und ich, für mich ist er, ich weiß es nicht. Also ich bin wahrscheinlich zu wenig in der Symbionten-Thematik drin. Ich weiß, dass Eddie Brock einen Symbionten hat und so weiter und so fort. Aber für mich hat er, also ich kenne das ja so noch von früher. Ich weiß nicht, ob das immer so war. Ich kenne das halt aus dieser Serie. Hm. Aus der Spider-Man-Trickfilmserie von RTL 2. Davon kenne ich das ja. Und da war es ja so, dass Peter Parker den Symbionten kriegt. Und der Symbiont dann ja halt aussieht, weil der ja ein bisschen Spider-Man genau. Power mit reingegangen ist. Das macht er eigentlich Spider-Man nach, deswegen hat er genau. dann auch diese Spinne auf der genau. Brust. Hat er ja da nicht logischerweise, aber die Augen sind für mich Spider-Man. Hm. Die Kopfform sind für mich Spider-Man. Und für mich ist das einfach ein kausaler Zusammenhang. Hm. Zuerst Spider-Man und dann Venom mit Eddie Brock. Hm. Weil, wie gesagt, der nimmt sich ja quasi, der kopiert das Gut, also das genetische Gut und empfindet ihn das nach. Der hätte eigentlich ganz anders aussehen müssen, wenn der direkt zuerst zu Eddie Brock gekommen wäre eigentlich. Für mich. Hm. Aber, naja. Das Problem für mich an dem Film ist auch, dass sie ihn versuchen, so ein bisschen als Helden darstellen zu wollen. Hm. So. Dass Venom eigentlich Gutes tun kann und nochmal diese Comic-Relief-Antworten manchmal, wo ich mir denke... So nachdem man muss ihn nur überzeugen und dann macht er das alles. Mhm. Was ich geil fand, zumindest dieser weibliche Venom, das war noch interessant, diese Szene, dass sie sowas noch eingebaut haben. Ja. Den anderen Symbionten hätte ich auch nicht gebraucht. Da hätten sie lieber mal... Der hieß halt einfach... Titan? Irgendwie Crush, so. Demolition? Irgendwas, Damage, glaube ich, einfach nur, oder? So, ja. Damage. Damage. Die haben alle so komische Namen auch. Damarsch. Ich würde mir da auch so ein richtiges Rated-R-Ding wünschen eigentlich. Hätten so wir uns alle wahrscheinlich. Da könnten sie wegen mir auch dann auch dieses Spider-Man-Arc rauslassen, könnten das so lassen, dass Venom für sich steht. Gut, das hängt ja alles mit den ganzen Rechten zusammen und sowas, dass sie das nun so alles aufgebaut haben, diese Parallelgeschichte. Und dann aber richtig so als Monster hingestellt. Dann wirklich Venom übernimmt Eddie Brock und Brock versucht gegen ihn anzukämpfen, aber musste ganz halt mit ansehen, wie Venom halt irgendwie Leute frisst. Stell dir mal ein Crossover vor mit Deadpool. Das könnte gut gehen, ja. Hätte ich Bock drauf. So schön rated R und dann wird halt eben der Kopf abgebissen und der zerspratzt halt bis zum Gehen nicht mehr. Ja, und vor allem, wie sie es auch immer versucht haben, lustig zu machen. Habe ich jetzt jemanden den Kopf abgebissen? Ja, das ist sehr mies. Oder irgendwie so, ey, wo ich mir dachte, oh Leute. Auch diese Motivation, ja. Also ich bin ja Venom. Und bei mir bin ich sowas wie ein Loser. Aber ich finde das hier geil. Oh, und deswegen, deswegen habe ich mich entschieden, hier zu bleiben. Und das war auch, das fand ich auch richtig halt dumm. Mhm. Und auch, ich fand auch diesen, diese End-Credit-Scene mit Carnage, die fand ich einfach, ist einfach Banane. Ach, Riot. Riot heißt Riot er. Hieß der, genau. Ey, Venom. Venom ist halt echt so, ich dachte, oh, Fitch. Nach dem Motto, das war's für mich. Venom ist gestorben ab heute. Naja. Ey, das war ich fand das beim Gucken, okay, es ist ein mittelmäßiger Film, so, aber ich dachte wirklich, okay, wenn ich, wenn du nicht permanent dieses, diese Figur hast, die so präsent ist, Venom, und wenn am Ende nicht nochmal Stan Lee aufgetaucht wäre, hätte ich wirklich gedacht, ey, das könnte ein Marvel-Film sein von vor 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren, naja, 20 nicht, aber weißt du, was ich meine? Ja doch, oder? Nee, 10 Jahren, irgendwie so, so aus der Anfangszeit halt, so mit Hulk und so ein Kram und das, ansonsten war es für mich einfach ein aktueller DC-Film, wenn du es so nimmst. Ja, die Effekte waren auch nicht besonders dolle. Die haben mir auch nicht gut gefallen. Also, ich fand den Look, also, der war schon besser als gedacht von Venom, aber ich weiß nicht, das hat... Du warst da ja dieses, damals im Kino, oder? Dieses, ja, genau. Aber ich wäre sauer gewesen. Ich wäre richtig sauer gewesen. Dieses Glänzende und sowas, das finde ich immer ganz merkwürdig. Dieses, ich meine, das soll sowas Schleimiges haben, ja, irgendwie, ja. Wie Venom eben auch obwohl ist. Dieses, Symbiont, aber obwohl das mir gefallen hat, wo der quasi durch die Zimmer durch ist und so, als dieses... Als diese Masse, das fand ich, sah geil aus, irgendwie, dass da immer so kleine Stränge sich gebildet haben, wo das sich so quasi langsam selbst vorzieht. Das fand ich wieder cool. Hm. So, nicht einfach nur eine schwebende Masse, wie so ein Slimog. Also, wisst ihr, was ich meine? Das finde ich, also das fände ich ganz okay. Es war halt auch einfach super egal. Es war halt einfach auch Eddie Brocks Schicksal. So, das, was ist denn das für, hä? Okay, sie haben mich aus meiner Zeitung rausgeschmissen. Nee, aus meiner Fernsehsendung rausgeschmissen. Okay, meine Frau hat mich verlassen. Okay, jetzt habe ich diesen Venom. Okay, dann falle ich mal mit dem Motorrad hin und breche mir alles. Und dann werde ich gerade gerückt. Und dann finde ich das aber nicht so cool, dass sie Menschenversuche machen. Und dann gehe ich da rein. Und dann war's das. Endkampf. So, es war so, oh, egaler könnte es mir nicht sein. Das ist einfach nur egal. Ja, dieser ganze Konzern da mit den Symbionten und den Versuchen, das war auch Life alles so doof. Foundation. Und dann auch das Zweier schon. Ja, du bist die Tod Foundation. Oh, halt die Fresse. Halt die Fresse, Mann. Das ist, ey, das ist so langweilig. Das ist so, wisst ihr wie, also. Und dass sie dann die anderen zwei Symbionten auch einfach sterben lassen haben, fand ich auch eine schwache Kür irgendwie. Da hätte man auch mehr rausmachen können und man hätte vor allem dort auch stimmt. So ein richtiges... Ja, richtig, wir haben schönes, da ein Problem, wir haben da noch welche übrig. Naja, lass mal sterben. Ja, genau. Man hätte in den Laboren hätte man so ein richtig schön, so eine richtig schöne, bedrückende Horroratmosphäre, so ja. Resident Evil oder sowas aufbauen können. Boah, so. Das stell dir mal vor, da wäre alles Umbrella, so Untergrundlabor so verranzt auch. Oder so, weißt du, wie wenn da so schwarzer Schleim von der Decke runterläuft oder so. Also richtig asozial. So, das wäre schon nice. Aber was willst du machen? Das ist halt... Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es besser machen könnte. Aber es ist halt einfach... Venom war ja eigentlich schon immer ein Antagonist. So. Also zumindest kennen wir ihn als Feind von Spider-Man. Und das ist einfach künstlich auf was Pseudopositives gemünzt. Und das ist halt einfach... Das ist halt so unnötig, ja. Der wird die ganze Zeit unterschwellig als Held aufgebaut, ja. Und gerade am Ende, ja, wir leben jetzt mehr oder weniger zusammen. Und du musst halt unterschreiben, wir machen einen Deal. Die Guten nicht, aber die Bösen. So. Und dann, ja, okay, so machen wir's. Und dann, okay, 2 Sekunden später beißt er so ein Schutzgelderpresser. Ja, okay, beißt die mir so rüber ab. Das ist so dumm, ey. Ey, da ist das, ich habe ja den ersten Venom-Band gelesen und ich muss sagen, der ist einfach besser, das ist interessanter. Du merkst richtig diese Zerrissenheit von Eddie Brock und dass ihm der Symbiont so teilweise auszehrt und dass es ein ganz schwieriges Verhältnis zwischen den beiden ist und so weiter. Und das ist also wirklich auch so ein, so ein wechselhaftes Verhältnis zwischen den beiden ist. Und das ist, kommt ja gar nicht zur Geltung. So. Das ist halt einfach, okay, ja, ich bin da böse, bin aber lustig und ja, okay, wir machen einen Deal und halt die Fresse. Ja, vor allem, sie werden so angeglichen, so. Also es wirkt so, als wir sind uns eigentlich ziemlich ähnlich, wir müssen uns nur auf was einigen, so. Stimmt, auf ein gemeinsames Ziel. Also eigentlich sind wir beide eher so Loser-Typen gerade. Okay, wir gehen beide aufeinander zu und... Genau, ja. Lass mal eine Kooperation starten, so. Jetzt machen wir mal so ein Shared-Business und sowas. Und dann gucken wir mal, dass wir ein paar böse Köpfe abbeißen und sowas. Und dann ist alles okay. Ja. Dann haben wir ein gemeinsames Ziel. Mal gucken, welchen Cashflow wir generieren können und sowas. Und dann... Und ja, dann läuft das quasi schon. Quasi wie bei uns, auch so ein Cashflow. Genau. Nicht. Mir. Nicht. Dafür ist ein Hobby-Podcast. Genau. Also ich meine von Geocachen her. Cash. Ach so, Cash. So habe ich es gemeint. Cashflow. Ich habe jetzt mit SH. Nee. Aber das denken manchmal auch die Leute, dass Geocaching mit SH geschrieben wird. Und dann fragen sie mich, wo findet man da Geld? Wo finde ich da Geld? Geocache. Wie viel findet man da? Der Geocache auf einer Bank. In einer Bank. Das wäre geil. Schön in die Bank reingegangen, alles mit rausgenommen. No. Geocache. Das wäre geil, wenn du quasi auf so ein Überweisungsterminal, dass du da quasi, okay, wenn ihr mich, wenn du da noch irgendwie, wenn es das geben würde, so, du kannst quasi durch irgendeine Premium-Funktion an dein Konto ein Bild anpinnen. Quasi, dass du, wenn du was überwiesen kriegst, der Überweisende ein Bild sieht, quasi wie vielen Dank oder so, irgendwie so. Oder machst du einfach so einen Travel-Bug rein. Der Geocache. Und du kannst ihn aber nur sehen, wenn du was überwiesen kriegst. So, dann überweisen dir die Leute aufs Konto Geld und dann, dass sie deinen Travel-Bug locken können. Und schon stark. Ist ein Geschäftsmodell entstanden. Stark. Einfach Leute abziehen, die Community ausnutzen. So, okay, Robert, ich merke, es geht gerade in eine Business-Richtung. Ah, dazu kommt später noch mehr. Kommt später nichts mehr. Also wie gesagt, Venom, super egal. Spart's euch. Okay. Dann habe ich davor geguckt. Ich habe so eine leichte Schwäche. Ich habe einen Pixar-Film nachgeholt. Okay. Das war Cars 3. Oh Gott. Ich habe so eine leichte Schwäche von den ersten Cars-Filmen, muss ich sagen. Ich mag den. Und der dritte war so ein bisschen, der hat mir auf jeden Fall besser gefallen als Venom. Auf jeden Fall besser gefallen als The Upside. Und ja, der hat eine Menge Spaß gemacht, ja. Und so quasi so eine kleine Rocky-Story, wenn du es so nimmst. Ich finde, im Allgemeinen hat das immer eine Menge Parallelen zu Rocky. Ich weiß nicht, ob du die Rocky-Reihe kennst. Ich kenne gleich den ersten, den zweiten oder sowas. Peter, musst du nachholen. Extrem viel musst du nachholen, ey. Rocky 3 und Rocky 4, ey. Und auf jeden Fall Rocky 5 ist so eine Szene, wo Sylvester Stallone, quasi das Boxen aufgibt und dann quasi ein Schützling bekommt. Erst dann er übernimmt die Mentorrolle. Und so ähnlich ist es in Cars 3 auch. Also Lightning McQueen sagt, da kommen quasi neue Wagen und die sind schneller und besser und die sind noch windschnittiger und noch ein bisschen schneller und sind halt einfach besser. Er verliert, hat einen schlimmen Unfall und will sich dann wieder so ein bisschen selbst finden, will dann gewinnen, trainiert ganz viel. Leider kam keine geile Trainingsmontage, so wirklich. Leider nicht. So, schade eigentlich. Ich hätte dann halt auch einfach mir gewünscht, wenn sie dann noch wirklich den Schritt gegangen wären mit einer Trainingsmontage. Das ist ja wirklich Hearts on Fire. Also wirklich so Rocky 4-mäßig dann noch wirklich den Schritt gehen. Rocky ist ja quasi die Erfindung der Trainingsmontage im ersten Teil. Und große Liebe für Rocky. Auf jeden Fall merkt er dann so, ja, okay, es wird nichts mehr. Ich habe meinen Schützling und so und die trainiere ich jetzt und die wird dann halt einfach Gewinnerin. So. Die gewinnt dann halt einfach. So, wieder so ein typischer Fall, okay, wir brauchen noch eine starke Frau, ne? Aber scheiß drauf. Und war ganz niedlich, ganz unterhaltsam. Und ja. Kann man sich auf jeden Fall mehr angucken als Venom und The Upside. Finde ich wirklich. Also Ist so ein schöner Sonntagnachmittagsfilm, wenn du nicht viel nachdenken willst. Das ist ganz okay. Cars 3. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Cars-Film gesehen. Das ist eigentlich, das ist ja gerade der erste, hat auch deutliche Rocky-Parallelen so. Mit so erfindeten Mentor und dann trainieren sie und lernen neue Kniffe und dann, ja. Ein bisschen noch Star Wars. Ja, na sicher, so die alte. sicher, wenn du so auf oder Dragon Ball. Auf Meister und Schüler, auf Meister, da kannst du eigentlich alles, was Meister, Thema, was Meister und Schüler ist und auch so ein bisschen Ersetzung der Vaterfigur und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr, was da passiert im zweiten Teil. Der zweite Teil schlägt ein bisschen aus der Reihe. Da hat quasi ein Meister in der ersten, im ersten Film Hudson Hornet. Irgendwie Doc Hudson und so. Das ist halt so ein ehemaliger Sieger vom Pistencup. Und irgendwas passiert mit dem, ich weiß aber nicht mehr was. Auf jeden Fall lebt der quasi im dritten Teil nicht mehr. Da geht's auch so ein bisschen, und so weiter, So, auch dass Lightning McQueen begreift, dass auch Hudson Hornet ja vor demselben Problem stand, dass dann einfach neuere, schnellere Wagen kamen. Also ist ja eigentlich so ein Ding aufs Leben, so Leistungssport und so. Dass neuere, schnellere kamen und dass dann quasi er dachte, dass er sich dann gegrämt hat, dass er nicht mehr Rennen fahren kann. Und dann fahren sie halt in der Garage, wo dann Bilder drin sind von Lightning und dass er quasi die stolzeste Zeit war und so weiter und dass er da die glücklichste Zeit hatte, weil er auf seinen Schüler quasi so ein bisschen die Vaterrolle hatte und so. Und das übernimmt dann Lightning halt am Ende auch und wird dann halt, ist dann halt nicht mehr der Schnellste und gewinnt nicht mehr einen Pistencup, aber er kann sich halt dadurch ausleben, dass er quasi den nächsten Champion unterstützt, so. Push it to the limit. Push it to the limit. Geil, ey. Ich liebe Rocky, Peter, manchmal kommen ja Sachen raus. Rocky. Bei diesem Podcast. Wusstest du das nicht? Nö. Ich habe auch vor ein paar Wochen erzählt, dass ich zu den Prime Days alle Rocky-Teile erstanden habe für 18 Euro auf Blu-ray. Stimmt, ja, das ist erzählt. Ich liebe Rocky, ey. Rocky 4 mit das ist so geil, 80s, ey, das ist 80s in a nutshell eigentlich. Weil geile Musik. Trainingsmontage im Schnee mit Bart und Ivan Drago als Gegner, also wie heißt der? Dolph Lundgren. Dolph Lundgren als Gegner. Sylvester Stallone in seiner krassesten körperlichen Phase. Ich meine, jetzt ist er ganz schön buff. Also so die letzten Jahre ganz schön so eine Kante gewesen, aber da war er einfach nur halt weniger Steroide, sondern einfach nur Muskeltraining. Aber halt super, also war super schlank, aber dafür sehr, sehr gut definiert. So war es in seiner Blütephase. Ey, Wahnsinn, der Mann. Und dann waffeln die da im Ring rum. Und natürlich guckt Gorbatschow zu, gell, und so weiter. Also so ein bisschen kalter Krieg. Das ist der eine Russe, der andere Amerikaner und so. Ey, ich liebe diesen Film. So. Amerikaners. Ey, ich liebe diese Filme, ey. Das Rocky ist so geil. Ich habe leider Creed 2 noch nicht gesehen. Creed 1 war auch richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht. Große Liebe für Rocky, meine Damen und Herren. Wie viele Filme sind das jetzt insgesamt? Warte mal, schon mal die Box. Und meinst du, wirklich? Die Box und zwei Creed-Filme. Okay. Also ihr merkt, ich bin da ziemlich raus, was das angeht, das Thema. Ey, das ist so geil. Rocky. In Rocky 3, das Auge des Tigers. Da weißt du, welches Lied da drin vorkommt. da spielt Mr. T. Ein Gegner, Klammer Lang. Teil 4, 5, 6. 6 normale Rocky-Teile und noch die 2 Creed-Filme, wo halt Rocky halt wirklich eine wichtige Rolle spielt. So. Ich liebe das, ey. Die ganze Scheiße mit. Das ist halt richtig geil. Das war halt Sylvester Stallones Baby. Der hat Rocky geschrieben, also als Drehbuch geschrieben und hat gesagt, okay, hier wollt ihr das verkaufen, die wollten das schon haben. Ja, ihr könnt das haben, aber nur wenn ich die Hauptrolle spiele. So, und dann haben sie abgelehnt, dann hat es jemand anders gemacht. Okay. Und das war eigentlich so der ganz große Startschuss für Sylvester Stallone. Das war immer sein Baby. Das hat er gemacht. Das ist so geil. Ich liebe Rocky, ey. So geil. Ey. Das musst du dir einfach mal reinziehen, ey. Das musst du dir einfach mal reinfahren, Peter. Das ist so geil. 40 Jahre Jubiläumsknecht. Echt, das schon sehr. Ja, dieses Bild. Dieses viel zitierte Adrian! Das kenn ich. Das ist so geil. Kenn ich durch South Park, ja. Ich liebe das, ey. Das sind die geilsten Filme, ey. Das ist so geil, ja. Mit Apollo Creed. Das Problem ist ja, das ist ja nicht das Problem, dass er quasi den Weltmeistertitel verliert und so weiter und so fort. Das Geile ist auch, das war auch so schön damals, ich spoilere jetzt den ersten Teil, da gewinnt er einfach im ersten Teil nicht. Mhm. So, er bereitet sich ja auf diesen Kampf gegen den amtierenden Weltmeister vor, Apollo Creed, und verliert er aber, ganz knapp. Ach so, ja. Na, der gewinnt ja im ersten Teil nicht. Wir brauchen schon nicht mehr gucken. Alles gut. Aber das ist so geil, ey, das ist auch... Ach, dieser Weg, ja. Der Weg ist das Ziel. Ey, das ist so geil, diese Trainingsmontagen, dieses, ey, das ist so geil. Und, das ist so geil, denn vor allen Dingen ersten und zweiten, er trainierte dann quasi mit Apollo Creed im dritten Teil, er verliert dann den Weltmeistertitel an Clubber Lang im dritten Teil. Mhm. Also an Mr. T. Und er trainiert mit seinen früheren Rivalen, Apollo Creed. Er trainiert mit ihm. Was, Apollo Creed? Apollo Creed, ja. Daher stammt dann auch die anderen, also davon sind dann die anderen Teile auch abgeleitet, Creed oder was? Bei Creed trainiert er quasi einen Sohn von Apollo Creed. Und auf jeden Fall werden sie dann. Und bei Rocky 4, da gibt es quasi so ein Showmatch, bevor es den großen Kampf gegen Ivan Drago gibt. Ein großes Schaumatch gegen Apollo Creed gegen den Russen halt. Dolph Lundgren. Und er schlägt den tot. Mhm. Na, er stirbt quasi im Ring, so, weil das so viel Kraft hat. Und siehst du richtig so, die Russen, die dopen natürlich übelst und die auch spritzen in irgendwelche Kanülen rein. Und Rocky, der haut eben mit einem großen Bello, haut da eben auf den Reifen drauf, weißt du? Und er macht's halt wie ein richtiger Amerikaner. Er arbeitet für sein Ziel. Das ist so geil. Ich liebe das, ey. Ich liebe das. Viele mögen den fünften Teil nicht. Wie gesagt, da trainiert er. Und da gibt's eigentlich nicht wirklich einen großen Kampf, aber er stellt sich dann gegen ihn. Und dann waffeln sie sich einfach so Streetfight-mäßig so auf einer, da waffeln die sich einfach auf so einer krassen, weil das ist so auch ab Teil 4 irgendwo oder so, ist das ein großes beherrschendes Thema für die letzten zwei Rocky-Teile, wo Rocky boxt, also richtig boxt, im Ring steht, teilweise, ist das der letzte, ist das quasi immer so thematisch, ja, von wegen, du hast so große Kopfverletzungen durch deine Karriere davongetragen und so weiter, dass du das einfach nicht mehr hinkriegst. Und dann waffeln die da übelst auf dem Parkplatz rum, ey. Ich liebe diese Filme, ey, das ist so geil. Guckt euch an. Das ist natürlich, ich glaube, der erste Rocky ist 70er Jahre oder so. Ich guck mal kurz drauf. Ist natürlich auch ein bisschen gealtert. Der erste Teil zum Beispiel steht ja gar nicht drin, von wann der ist. Auf jeden Fall guckt euch mal an. Das Rocky ist eigentlich immer eine Reise wert. Viel zitiert. In Popkultur ist Sylvester Stallone in seiner Hochphase, in seiner ganz großen, großen, großen Phase, gerade in der Mitte dann so Rocky 4, Rocky 3, das ist einfach wahnsinnig gut. Das ist einfach wahnsinnig guter Scheiß. Das ist halt ein blöder Vergleich, aber da sterben halt einfach mal unerwartet Leute und so. Also nicht Game of Thrones, aber das ist immer Drama auch mit dabei, gell? Es ist nicht nur, ja, geil, Rocky ist der Geilste, sondern auch Drama, so. Auch die Schattenseiten des Reichtums dann auf einmal und der Bekanntheit, so irgendwelche beschissenen Werbungen zu machen und so ein Kram. Also es ist nicht einseitig, es geht nicht nur ums Fighten, es geht halt einfach um Rocky, um die Figur Rocky, die halt seinen Lebensweg irgendwie, dieser einfache Dude aus einfachen Verhältnissen, er ist halt auch einfach manchmal einfach dumm, so. Er ist halt einfältig manchmal, aber das mag ich so, der ist einfach ein sympathischer Dude, da geht halt einfach sein Weg. America, fuck yeah. Der ist true. Ja. So geil. America, fuck yeah. Ey, das ist so geil bei dem Schaukampf. America, fuck yeah. Das ist so geil bei dem Schaukampf in Teil 4. Apollo Creed gegen, Ivan Drago. So geil. Da haben sie echt eine Show aufgefahren. Da ist in Las Vegas, machen sie das. Ein Schaukampf. Und dann, und natürlich haben sie James Brown verpflichtet. der dann das Intro singt, wenn Apollo Creed reinkommt. Living in America. So geil. Okay. Ich liebe das, ey. Das ist so over the top teilweise. Ey, das ist so geil. Ist doch ein Film mit. Ist auch, mit ja, das ist Stallone. Der Armdrücken-Film mit Sylvester Stallone. Also Sylvester Stallone ist für mich eigentlich ein Cast-Thema. Ich liebe Sylvester Stallone. Ich merke das gerade. Das ist eigentlich sogar der Testosteron-Traum von Amerika. Ja, naja, na klar. Ja, Sylvester Stallone ist ja Amerikaner. Also Arnie ist ja auch noch so eine Koryphäe. Hm? Aber das ist ja Österreicher. So. Aber die haben der gehört schon zu denen. Also der ist schon so lange dort in der Popkultur verankert. Das ist Wahnsinn. Ey, Sylvester, so geil. Dann irgendwann in 50 Jahren, das ist ein großer Sylvester Stallone-Podcast. Aber wir versprechen nichts. Das okay. Ist, glaube ich, auch eine lange Filmografie, auf die man da zurückblicken kann. Da ist ja noch die ganzen Rambo-Filme. Ja, Rambo 1 ist ganz schön geil. Ich habe so ein paar Sachen Rambo. Rambo-Lam. Dabei eigentlich sind das ja dann auch die ganzen... Oh, Black Betty, bam, bam, nee, so was anderes. Gibt's dann noch die großen, was die letzten Jahre so aktuell war? Nicht die letzten Jahre. Ja, Expendables ist ja auch nochmal so ein, wäre ja dann auch nochmal so ein Thema, die ich ja so ein bisschen als meine Guilty Pleasures betrachte, weil ich liebe die. Ich finde die geil. Das ist so stumpf und dumm. Und auf jeden Fall in Creed 2 ist es ja so, ich habe mir ja immer noch nicht gesehen, aber alleine das, da spielt ja Dolph Lundgren wieder mit als Ivan Drago. Ach so, ja? Ja, der kämpft quasi sein Schützling gegen seinen Schützling. Ach so, okay. Das ist so geil. Boah. Ach, der ist ja... Ich sehe gerade noch Escape. Sowas gibt's ja noch von ihm. Meinst du Escape Plan? Der Escape Plan. Den habe ich gesehen, ja. Genau. Den meinte ich. Spoiler, da sind alle auf dem Schiff. Rambo, klar. Es gibt so ein paar Filme, die kannst du über... Die Kammer... Schauen Spy Kids 3, sowas brauchst du dann nicht, wo er ja, das sind ja meistens noch, spielt. Na, oder wie hier Guardians 2. Guardians also, kannst du auch vergessen. Ja, ist ja auch Quatsch. So. Auch wieder so ein typischer Fall von verschwendeter geiler Schauspieler. Es gibt ja sogar Escape Plan 2. Ist ja, so? Das spielt er mit, gell? Ja, was, sonst wäre er da nicht drin. Escape Plan The Extractors. Gibt's noch einen dritten? Ach, der kommt aber... Ach, der 2019, okay. Ja, der kommt dieses Jahr, kam dieses Jahr oder so. Oder kommt dieses Jahr. War die noch ein Rambo? Rambo Last Blood? Alter, naja, ey. Oh Gott, oh Gott. Also Rambo 1 ist auch so richtig... Guck mal, Rambo, was ist denn der für ein... Was? Rambo First Blood ist es hier. 82. Ey, guck mal, Rocky 3 ja, kam 82 und First Blood. Da musst du dir mal überlegen, das Rambo kam wirklich, Rocky 1 kam dann wirklich in den 70ern. Rocky 2, 79 und ich finde Rocky 1 gerade. Ach doch, Rocky 76, Alter. Das siehst du dem ersten Film halt leider ein bisschen an, aber das überzeugt einfach. Man will einfach, dass Rocky gewinnt. Das ist einfach ganz großes Kino, ey. Ich liebe das. Natürlich kriegt man auch noch viel ja, nebenbei mit. Ja, Cliffhanger gibt's auch noch. Demolition Man ist auch so ein geiler Film, ey, den habe ich auch sehr gemocht. Wofür sind eigentlich die drei Muscheln? Und es ist einfach geil. Ach, da müsste ich einiges nachholen. Also ich kenne da viele Filme so vom. Vor allem ist ja Rhinestone drin, gar nicht drin. Also ist ja immer nur bei diesen Filmografien ist ja immer Auswahl drin, gell? Oder so. Ja, das stimmt. Und Rhinestone, der Senkrechtstarter, ey. Das ist ja ein Grüße gehen raus an Matze. Ein Lieblingsfilm von Matze. Okay. Fist. Er hat ja auch Softporno-Filme gemacht, gell? In seiner Frühphase. Bocky. Wurde dann nach seinem großen Welterfolg Rocky wieder aufgelegt hier. Bocky, the Italian Stallion. So und so ein Kram. Haben sie dann wieder rausgeholt aus der Versenke. Ja, krass. Also, Sylvester Stallone, geil. Merken wir uns als geil abgehakt. Kultfigur, finde ich. Ja, das auf jeden Gehört Fall. Gehört auf jeden Fall zu den 80ern und zu den 90ern dazu. Ist für das mich, auf jeden Fall. Ist für mich so eine Figur. Der ist einfach, der gehört dazu. Boah, ich liebe auch Arnie, weißt du das? Ich liebe Arnie. Also bei Arnie, ey, Arnie. Da kann ich auch. Da will ich auf jeden Fall auch mitreden. Bei Arnie will ich auf jeden Fall auch noch mal so ein bisschen was nachholen. Ich habe schon eine Menge nachgeholt. Von dem gibt es auch so schöne Komödien, die finde ich eigentlich auch so extrem lustig. Boah, ich weiß es nicht. Also Kindergartenkorb und so ein Scheiß. Ja, die nicht oder, auch versprochen, oder, ist versprochen zum Beispiel. So, ja, okay, sowas lieb ich, ja. Das ist der Klassiker. Das ist so der Klassiker, den kennt man. Hm. So. Aber oder so Junior und so ein Kram. Hm. Sowas gibt es ja auch, glaube ich, auch von Sylvester Stallone hier. Vorsicht, meine Mutter schießt. Oder so. Mit der Oma von Golden Girls. Oder so. Das sagt mir überhaupt nichts. Gib mal einen, Vorsicht, meine Mutter schießt oder so. Mit sowas kann ich leider halt wirklich so gar nichts anfangen. Aber ich rede halt bei Arnie von solchen Filmen wie Running Man. Oder von solchen Sachen wie Red Heat, so Kokainum. Und Stopp oh. Oder meine Mami schießt, genau. Eieieiei. Ey, das ist halt, also manche sagen, da mache ich lieber einen großen Bogen da drum. Wenn du schon liest, Movie Pilot 4,3 von 10. Ja, ich meine, also da bin ich wahrscheinlich dann doch nicht Fan genug, so. Und sagen, wenn ich bin halt wirklich der größte Arnie-Fan oder der allergrößte Sylvester Stallone-Fan, da guckt man sich halt wirklich, versucht man wirklich alles zu sehen. Das kann ich verstehen. Mhm. Ja, so, also das ist halt. Ey, das ist halt wirklich absolut unnormal. So, Peter muss übelst kacken. Können wir wieder zurück? Ja, nur gut, es scheint gerade zu duschen. Das habe ich nicht gehört. Ist es enge? Ach, geht schon noch. Es geht schon noch. Ja, es ist schon absolut geil. Cliffhanger. Ist so geil. Komisch. Also ganz viele Menschen, die ich mag, hatten so ihren in den 90ern, Ende 80er ihre Hochphase. Das finde ich super krass. So. Ist super geil. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich finde Sylvester Stallone ist bei mir noch vor. Oder und Arnie sind so bei mir vor Bruce Willis zum Beispiel. So. Irgendwie. Das ist eine gewagte These jetzt, aber ist bei mir noch auf jeden Fall vor Bruce Willis. Obwohl Bruce Willis in Filmen wie, über was haben wir gesprochen? Stirb langsam. Nee. Bruce Willis? Bruce Willis zum Beispiel in Pulp Fiction und so. Ey, ach so. Das ist schon geil. Da kann man, also es ist schon geil. Ey, eigentlich habe ich mal richtig Bock, so über diese Kultschauspieler zu sprechen, ey. Also das bist du wie so Arnie und so. So, ey, das ist so geil. Einfach mal über Actionstars zu reden, das war einfach auch mal was, ey. Jason Statham und Steven Seagal und ach, so die diese alle, ganzen die Kunden. Alle in einem Podcast, das wird natürlich natürlich wird es übelst heftig, aber es wird geil. Ja, oder man nimmt sich zwei oder drei raus, Actionstars. Folge 1. Ja. Das, ja, auf jeden Fall. Das können wir machen, so dann immer geil, so ein paar zusammenfassen. Ich liebe das. Jetzt sind wir auch ganz schön abgeschwiffen, ey. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ja, der Rocky war's. Rocky. Das ist einfach so zeitlos auch, gell. Jeder weiß es sofort, so, wie oft diese Szene wieder... wie oft der in dieser wie heißt das... In Philadelphia, es spielt ja in Philadelphia, diese Treppe hochrennt, wie oft das zitiert wurde in der Trainingsmontage, weil dann am Ende jemand so eine Treppe hochrennt, weißt du? In einem grauen Jogginganzug. Stimmt, und so. Ja. Das ist einfach Popkultur. Und ich finde, da kann man nur Respekt zollen. Da hat einfach dann auch die Eier gehabt, okay, natürlich war da auch Geld damit verbunden, mit dem Skript verkaufen und dann einfach zu sagen, nee, ich nehme das Geld jetzt nicht, ich möchte auch die Hauptrolle. So, das ist einfach super. Der wollte das einfach machen und das nötigt mir Respekt ab, sag ich mal. Richtig. Das geil. Musst du erstmal so durchziehen, wirklich. Dann sagen, nee, ganz oder gar nicht, gell? So. Ganz oder gar nicht. Gehen oder bleiben. Ganz oder gar nicht. Wer war denn das nochmal? Ist das Wolle? Da war ich gestern. Du musst dich entscheiden. Gestern war ich in einem Restaurant essen. Restaurant Wolle. Restaurant. Hier bei uns in der Nähe. Und da bin ich auf Toilette gegangen und da lief einfach mal Wolfgang Petri Best auf. habe ich da gesessen auf der Toilette gehabt und dann wirklich 7 Tage, 7 Nächte, 7 Wunder und noch mehr. Du kannst alles von mir haben. Das ist das Problem, das ist halt alles dasselbe. Ich habe früher mal eine CD, muss ich glatt gucken, ob die noch irgendwo rumkullert. Starlight Express. Die längste Single der Welt, ja, ist das von Nelly Petri. Aber der Beat ist immer dasselbe. Genau, ja. Die ganze Zeit läuft dieser Beat durch und es kommt einfach jeder Song, jeder Hit von ihm hintereinander. Das ging 30 Minuten oder sowas. Mhm. Einfach durchgehend wie so ein Medley. Einfach einen Song nach dem anderen dran geknallt und du konntest sie alle mitsingen, weil sie eben so ähnlich sind. Das ist wie Modern Talking, gell? Ey, aber irgendwie liebe ich Violet dafür. Weil das einfach so beschwingte, sinnlose Powermusik ist, ey. Vor allem Wolle auf Schalke. 1989. 89 war das? War das schon? Ich weiß nicht mehr. Nicht 98 eher. Kann auch 98 war das, stimmt, ja. Genau. Ich hab gerade an mein Geburtsjahr gedacht. Diese geilen Soli. Ja, genau. Einfach mal so ein schönes, richtiges, schon bald Metal-Solo noch dazwischen gehauen, ja. So ein schönes Power-Metal-Solo. Schön bei Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Und Peter, hast du noch was für das Opening-Gespräch? Ich habe nur noch was Kleines. Und dann bin ich eigentlich auch schon durch. Außer mein Lowpudelei für Sylvester Stallone. Ich hab noch, ja, das stimmt. Also, wir merken schon, da könnte was kommen, aber wir versprechen nichts, wie immer. Hm. Ich möchte mal wieder, das heißt, die letzten Folgen ein bisschen verschmäht. Ja. Das tut mir verdammt leid. Du wirst Geocaching reden. Das auch. Aber die Rocket Beans mal wieder erwähnen. Und zwar hatten sie ja jetzt passend zum Filmstart von Once Upon a Time in Hollywood. Do the Handstand. ein Filmfight-Special gemacht, Tarantino. Ja, Tarantino geht gerade durch alles und durch. Durch, ja. Podcasts machen gerade alle. Ich habe da auch Bock drauf, aber jetzt machen es gerade alle. Hm. Wir machen das dann mal in ein paar Jahren. Bei Tarantino habe ich auch noch nicht alles gesehen, muss ich sagen. Nee, ich auch nicht. Ich habe auch immer richtig Bock auf Tarantino. Aber fand ich ganz geil. Wir hatten doch da ein paar geile Rubriken, wie zum Beispiel Pitche den letzten Tarantino-Film und sowas. Gell? Und dann kommt eben Florentin Will um die Ecke mit einem Jeanne-d'Arc-Film, sagt, was hatte er noch nicht? Er pickt sich immer irgendwelche Genres raus, was hat man noch nicht? Schön ein bisschen Jeanne-d'Arc, Mittelalter. So. Ey, das wäre aber wirklich krass. Und da habe ich so gedacht, ist echt eine geile Idee. Und dann ja, viele spekulieren ja auch auf einen Science-Fiction-Film irgendwann, gell? Hm? Das war ja schon der Gerüchteküche, ja, dass er so einen Star Trek-Film machen möchte, vielleicht sogar. Das fände ich mega. Fände ich irgendwie auch cool, aber irgendwie auch, weiß ich nicht. Irgendwie hätte ich eher Bock, dass er da was Eigenes macht draus. Ja, naja. Weil Star Trek, wenn er sich so ein Franchise nimmt, das fände ich fast ein bisschen schade für Tarantino. Naja, die Sache ist halt, wenn er Vorlagen hat, arbeitet er nicht so gut, finde ich. Hm. Wenn man jetzt zum Beispiel Jackie Brown anguckt, einer der früheren Filme, ich glaube der zweite oder der dritte, ja, dann merkst du, dass das halt, ja, es ist halt auf einer Buchvorlage passiert und das merkst du halt einfach vorne und hinten. Ich finde, das ist so einer der schwächeren, immer noch gut, immer noch sehr interessant, schon Samuel L. Jackson am Start und so ein Kram, einfach geil. So, also was für manche, also ein mittelmäßiger Tarantino ist immer noch ein sehr, sehr, ist immer noch ein sehr guter Film, muss man dazu sagen. Bin leider nicht so der große Fan von Inglourious Basterds, fand ich nicht so geil. Mhm. Aber sonst ist halt, also ich könnte es mir auch geil vorstellen, weil es dann vielleicht sogar, ich bin jetzt nicht wirklich der Serienfan, also ich habe Star Trek nie gesehen, wirklich, nie richtig verfolgt. Aber für mich, so als Außenstehender, war Star Trek immer das eher verkopftere. Das stimmt. Dass irgendwelche Pseudowissenschaften, ethische Probleme. Genau, ja. Und Star Trek war eben dagegen das Popcorn. Star Wars war eben dagegen das Popcorn-Geballer. Genau. Und das ist jetzt, hat sich sehr angeglichen und ich denke, Tarantino könnte vielleicht wieder was ganz Geiles draus zimmern. Mhm. Könnte auch sagen, Star Trek ist quasi die intellektuelle Sci-Fi. Okay. Ja. Also, da wird sich einfach mehr, ja, wie soll man sagen, da kommt einfach mehr Tiefe rein. So, wie du schon gesagt hast, mit diesen ethischen Ansätzen und sowas, Diskussionen, philosophische Ansätze, wo es dann wirklich drum geht, also, allein wenn du die Vulkanier nimmst, gell, Es basiert ja auch alles auf Romanen und sowas, gell? Also die Vulkanier wurden sicher auch irgendwie erdacht auf der Grundlage, was macht den Menschen zum Menschen. Mhm. Und die Vulkanier sind ein Volk ohne Emotionen. So. Und da siehst du, was das für einen Riesenunterschied machen würde, wenn man rein rational versuchen würde, alles anzugehen, alles wirklich immer möglichst objektiv zu durchdenken, wie auf was für Probleme das stoßen kann. Gell? Oder wie kühl plötzlich entschieden wird. Gell? Ich glaube, das meiste Wissen über Star Trek habe ich wirklich von Traumschiff. Surprise. Space Taxi to the sky. Hi. Happy time. Space taxi to the sky. Check it out. Feuersalamander. Macht Beine auseinander. Man muss dazu sagen, also Bulli-Parade. Eigentlich müsste man mal, das macht keiner, mal Michael Bulli Herbig beleuchten. Weil er hat in letzter Zeit viel Mist, also nicht so interessante Sachen gemacht für uns. Aber so Bulli-Parade und so, ey, ich bin damit groß geworden. Schutes Money zu, ich war glaube ich dreimal im Kino. Ich liebe es. Es ist natürlich schlecht gealtert, so ein bisschen, ja. Also heute kann man es nur noch, finde ich, mit der Nostalgiebrille gucken. Aber da, ich habe ja letztens das allererste Mal, so vor ein paar Monaten, das fünfte Element gesehen. Okay, gut, den habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Da habe ich erst da wären wir wieder bei Bruce Willis. Da habe ich das erste Mal Kraft überhaupt. Dass dieses Space Taxi, also quasi eine Persiflage auf das fünfte Element ist. Space Cab Driver, please take us to the party. Ey, ich liebe das. Ey. Das war auch damals auch ein Geniestreich. Stefan Raab, Max Mutzke und die drei Jungs. Geil. Ey, das war die Hochphase von TV Total, von Bully. Ja, obwohl das Traumschiff Surprise ist nicht mehr ganz so geil, finde ich. Die haben ja dann damals das abstimmen lassen während einer Bulli-Paraden-Folge. Haben die ja, welches Thema sollen sie als nächstes als Film machen? Ey, einfach nur absolut geil. Das war eine rattenscharfe Zeit. Weil die haben ja auch zeitlosen Scheiß geschaffen, teilweise. Hier mit Goose, tough. Eines Morgens bin ich aufgewacht. Also ich liebe es. Ey. So manche Dinger sind zeitlos, aber manche halten sich halt super schlecht. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Achso, Filmfights, genau. Wir sind jetzt ein bisschen abgekommen. Ich habe gerade überlegt, wie sind wir da jetzt hingekommen? Ey, wir sind heute der Abschweif-Podcast. Auf jeden Fall voll abgeschwiffen. Fettstift. Und... genau, wir waren eigentlich bei Tarantino. 10. Film. Ey, krass, der Freund. Ich habe mir überlegt, was war das gerade für ein Weg? Und vor allem habe ich mit Jeanne d'Arc angefangen, gell? Und dann sind wir komplett weg. Ey, ja, aber diesen Vorschlag auch, also neben dem Sci-Fi-Film, da gab es ja wirklich diese Gerüchte natürlich mit Star Trek und allem, gell? Diese Idee von Florentin Will, einfach einen Film über Jeanne d'Arc zu machen und den so richtig dirty und dann eben trotzdem so eine emanzipierte Frau und am Ende brennt sie halt auf dem Scheiterhaufen alles, gell? Burning Jeanne will er den nennen, den Film. Und ich habe gedacht, ey, was für eine geile Idee, gell? Was für eine geile Idee. Girl, dun, dun, dun, dun, you'll be a woman soon. Geil. Was auch noch eine geile Idee war an der Stelle, war ein Liebesfilm von Tarantino. Hätte ich jetzt nicht unbedingt Bock drauf, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er da ein super geiles Ding draus machen würde. Ja, das Problem ist ja, er sagt ja halt immer wieder, mit er macht geilen Zitaten. Filme. Danach kommen Serien. Ich sag's dir. Ja, das ist ja so der Punkt, wo er Serien macht, aber ob sich das dann trägt, sag ich mal. Aber wisst ihr, bevor er da ist, der erzählt ja Filme schon teilweise episodisch. Da kann er es doch auch einfach so lassen, wie es ist. Ich irgendwie ist Tarantino und Kino ist für mich untrennbar eigentlich. Tarantino. Na. Der Jockel. Ja, und also ich weiß es nicht. So dirty Mittelalter-Setting. Ey, könnte ich mir ganz, also geil wäre es, aber ich könnte es mir ganz schlecht vorstellen. Denn eher so Sci-Fi-Kram bei Tarantino. Aber so richtig, was richtig Historisches hat er doch noch gar nicht gemacht, oder? Nee. Oh. Wisst ihr, welchen Film ich mal wieder gucken möchte? Welchen? Den ich ja eigentlich schon ganz schön geil finde. Ich weiß nicht, ob der wirklich so in der breiten Masse als geil wahrgenommen wird. Gangs of New York. Da geht er 5 Stunden, aber ich mag den Film. Ach ja. Ungemein. Ich liebe das. Das ist so geil. Aber wie sowas könnte ich mir halt auch vorstellen. So. Oder mal so ein, okay, so ein Gangster-Mafia-Film, das hat er ja schon oft genug gemacht. Aber vielleicht so ein bisschen in der Gründervaterzeit mal was angesiedelt. So. So ein asozialen Patriot. So. Wisst ihr, wie von Mel Gibson der Patriot? Liebe ich auch. Historienfilme, eigentlich mein Thema. Also Hexen hat man so erkannt, dass man früher... Hört nochmal rein, die letzte Folge. Ja, ich, also das ist sowas so wie so ein asozialen Patrioten. Hm. So. Eine krasse Obwohl er ja sowas Ähnliches ja schon gemacht hat mit der Sklaverei, ja, bei Django. Hm. So. Eine krasse Herausforderung für Tarantino wäre natürlich, einen Stummfilm zu machen. Oder in die Steinzeit. In die Steinzeit wäre natürlich auch geil. Und dann irgendwie diese Dialoge versucht irgendwie anzudeuten, dass da eine Tiefe drin ist. Und dann, dann erzählt der eine Steinmensch, wisst ihr, seiner Frau hier, wie er halt so wie bei Mel Gibson, das letzte Mammut erlegt aber hat. Aber so wie bei Mel Gibson untertitelt? Oder also hier Apokalypto ist, glaube ich, untertitelt, glaube ich. Oder die Passion Christi, eins von beiden ist, glaube ich, komplett untertitelt. Ich überlege auch gerade. Ich glaube, die Passion Christi, die sprechen ja Aramäisch oder so eine Scheiße. Und dann, es ist Zeit für Reich. Ich glaube, das ist Aramäisch. Kleiner South Park-Gag. Wir lassen uns überraschen. Der wievielte Film ist das jetzt mit Once Upon a Time in Hollywood? Der 8.? Der 9. Der 9. Ne? Dann kommt nur noch einer. Auf was ich auch richtig Bock hätte. Rocky als von Tarantino gefilmt. Das wäre natürlich stark. Weißt du, was ich auch richtig Bock hätte auf einen Musical-Film von ihm? Da hätte ich richtig Bock drauf. Und dann so ein richtig abgefucktes Musical, wo Leute sterben und sowas. So ein bisschen Disney-Vibe. Aber richtig abgefuckt so. Ja, und dann tanzen sie im Himmel wie bei La La Land oder so eine Scheiße. Ja, sowas. Ja, auf jeden Fall. Ja, doch, ist eine geile Idee. Zumal Tarantino. Abgefuckt, mitten im Geballer fangen die an zu singen und sowas. Gell? My bullets, they fly high. Ich glaube, das ist geil, aber ich glaube, das würde nur funktionieren, wenn Tarantino hat ja so einen exquisiten Musikgeschmack. Mhm. Wenn Tarantino das benutzen wird, also irgendwelche Lieder einfach benutzen wird und nicht einem extra welche schreiben müsste, denke ich. Ich glaube, durch bekannte Melodien und so weiter würde das noch ein bisschen, ja gut, der hat einen riesen Filmschatz im Kopf, denke ich mal. Also, und einen riesen Musikschatz im Kopf, den er da mit sich rumträgt, eine riesen Musikbibliothek. Stell dir mal vor, der macht so eine Art Biopic, aber nicht, natürlich Tarantino-mäßig alles ein bisschen verfremdet und sowas, so ein bisschen, seinen eigenen Charme mit einfließen lassen, dann Martin Luther King oder sowas. Samuel L. Jackson als Martin Luther King, dann eine ganze Zeit, ey, Motherfucker. Krass. Ja, das wäre absolut heftig. Ey, das würde ich. Das würd ich, würde ich, mir gerne mal Will, ich würde mir gerne mal Will Smith in einem Tarantino-Film wünschen. Aber Will Smith spielt ja keine bösen Menschen. Also zumindest keine bösartig. Das ist auch eigentlich ein. Auf der einen Seite finde ich es krass, dass es so durchzieht. Hm. Auf der anderen Seite steht es ihm ja im Weg teilweise. Das hat ja zum Teil Suicide Squad kaputt gemacht. Will Smith, ja. Oh, ist ganz schön was drin, gell? Hm? Geil, oder? Aber geil. Wir haben heute hier so einen coolen Knoblauch-Dip. Und da ist ordentlich Knoblauch drin. Ja. Also eigentlich ist es mehr Knoblauch als Dip. Aber ich finde ihn sehr gut. Ich esse gerne Knoblauch. Ich habe mal eine kleine Nicht-Empfehlung für euch. Mhm. Milka Joyfills. Das sind eigentlich wie Toppers. Wie Tresor. Ich dachte erst, frisst mal hier die Cornflakes. Ich wollte gerade sagen, die gibt's ja auch so in der Form, ja. Na. Das ist eins zu eins dasselbe. Bloß, dass du keine Milch drauf schüttest. Mhm. Ich traue mich gar nicht dran, deswegen habe ich noch nicht zugegriffen. So, Peter geht aber jetzt so viel, gleich Buller. Genau. Also so viel zu Tarantino. Filmfights, wie gesagt, die letzte Folge, die Empfehlung von mir. Ist geil. Fand ich sehr interessant. Also wird dann auch diskutiert, welcher ist der beste Tarantino-Film und sowas. Und ich mag das immer wieder in so unterschiedliche Sichtweisen in den Tag gelegt werden. Natürlich immer das Problem am Format ist ein bisschen, du musst teilweise gegen deine Lieblingsfilme argumentieren. Und genau, gerade bei Tarantino ist es natürlich schwierig zu sagen, welcher ist der geilste Film. Könnte nicht sagen, welchen ich am besten finde. Na. Also ich habe auch überlegt, natürlich Pulp Fiction kannst du sofort nehmen, aber dann denkst du wieder, aber All-Time-Klassiker. Die anderen sind auch geil, gell? Boah, ich stehe auf Hateful Eight, ey. Den mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag Django sehr, sehr gerne. Kill Bill, okay, das ist jetzt so ein bisschen ausgelutschtes Ding. So. Und mehr kenne ich jetzt wirklich noch nicht. Reservoir Dogs habe ich nur die erste Hälfte geguckt. Kenne ich auch noch nicht. Dingsbums habe ich gesehen, Jackie Brown. Dann vergesse ich bestimmt noch was. Man kann auch nicht alles auf dem Schirm haben gleichzeitig. Und dann habe ich noch ein kurzes Thema. Geocaching, noch ein kurzer Nachbericht zu den Souvenirs. Ich hab's. Ich hab's nicht geschafft. Wirklich nicht? Ich hab's nicht geschafft. Ach. Und da noch ein kleiner Hate quasi, Nachtrag. Ich hab's ja beim letzten Mal noch gelobt, dass diesmal nicht so viel ist, was man holen muss. Ja, aber es war doch viel. Und es kam am Ende der große Abfuck, wo ich mir dachte, fuck off. Hä, du hast doch einfach, ja, genau das dachte ich auch, dass das alles war. Ich habe ja gesagt, ja, da muss man erst eine Sache finden, dann zweimal drei Sachen und dann dreimal fünf Sachen. Das wären 22 Caches gewesen. Die habe ich geschafft. Und danach wurde plötzlich noch eine Aufgabe unlocked. Eine verdeckte Aufgabe. Stolen Jewels. Genau, und da hieß es dann, man muss jetzt die Juwelen zurückbringen und da musste man einfach nochmal random 35 Geocaches finden aus dem Nichts. Boah, ist das scheiße. Und da habe ich echt, ich habe das quasi auf den letzten Pfiff gemacht, aufgrund auch von persönlichen Problemen mit meinem Körper. Und da habe ich gedacht, gut, du hast noch eine Woche, habe ich das so alte getimt. Kriegsverletzung. Genau, meine alte. Nicht nur die Uhr durch den Holocaust geschmuggelt, sondern auch eine Kriegsverletzung. Genau. Die alte Narbe hat wieder gebrannt, aber nicht auf der Stirn. Und der dunkle Lord ist wieder da. Der dessen Name nicht genannt werden darf. Super geil. Und siehst du, da habe ich auch noch was. Das müssen wir gleich noch kurz als kleiner Gag noch zur letzten Folge. Höcke. Das muss man noch mal aufklären. Ja. Und auch dazu gleich, ich mache das noch kurz fertig mit Geocaching. Und zwar ist dann einfach diese dumme Aufgabe noch aufgesprungen. Es war das letzte Wochenende gerade, in dem ich noch Zeit hatte, das zu holen. Habe mich dann noch ein bisschen durchgequält, um die letzten Caches noch zu holen. Und wahrscheinlich nochmal so einen Powertrail raussuchen müssen. Ja, genau. Und habe mich da ein bisschen durchgequält. Und dann sehe ich, da kommt noch eine Aufgabe und habe gedacht, das ist nicht denn ihr Ernst. Am Ende nochmal, vor allem, wenn du vorher diese drei Aufgaben hattest, und es war ja meist immer so, dass du das letzte Souvenir bekommen hast, wenn du die anderen hattest. Und dann kommt da einfach nochmal so eine hässliche Aufgabe mit 35 Caches aus dem Nichts. Womit du natürlich dann in der Gesamtzahl 22 plus 35 auf 57 Caches kommst oder für die Aktion. Was wieder eine Menge ist. Und ich mir wieder denke, was soll das? Daher habe ich es leider nicht geschafft. Ist halt schon wieder leider unterm Strich wieder mehr Masse statt Klasse geworden. Genau. Das ärgert mich auch wieder. Deswegen an der Stelle nochmal der kleine Rant. Es interessiert wahrscheinlich keinen, aber ich rant. Peters Geocaching News. Found it. Okay, und jetzt klären wir mal auf, was letzte Folge so ein bisschen zur Verwirrung geführt hat. Aller Beteiligten geführt hat. Also ich habe ja zwischen euch gesessen und habe so gedacht, okay, irgendwie reden die aneinander vorbei. So, also es ging ja um den, dessen Name nicht genannt werden darf. Und es ging so ein bisschen hin und her zwischen Robert und Richard, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, falls nicht. Hört euch die nochmal an, es wurde so ein bisschen rumdiskutiert. Und Richie hatte ja wirklich eine richtig heiße Nachricht, heißen Scheiß, hat gesagt, ich habe da was, ich kann euch da was erzählen, was vielleicht nicht jeder weiß. Er hat über den Dach geschmissen. Es könnte ein Gerücht sein, aber eigentlich weiß ich, dass es wahr ist. Ich habe eine gute Quelle, einen guten Informanten. Das war krass, ey. Und ich habe erst gedacht, es ist alles komplett eine Parodie, aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, er hat es komplett ernst gemeint und diese News stimmt auch. Das Problem an der ganzen Sache war nur, er hat von einer komplett anderen Person geredet. Von einer Person mit demselben Vornamen. Und das hat richtig für Verwirrung gesorgt. Obwohl er nicht wusste, dass die Person eigentlich Bernd heißt. Genau. Also es ging um einen AfD-Politiker, können wir an der Stelle noch sagen. Genau. Also daran dachte Richard. Aber wir meinen ja jemanden ganz anders. Genau. Naja. Das haben wir dann danach festgestellt. Da dürfen wir den Namen leider nicht sagen. Genau, da dürfen wir den Namen leider nicht sagen. Und daher... Wie wir es jetzt unterschwellig eigentlich schon verraten haben. Daher ist das alles ein bisschen komisch, aber wir ziehen das eben durch. Es ist ein Running Gag geworden. Genau. Aber der, dessen Name nicht genannt werden darf, hat sich eventuell bereit erklärt, irgendwann mal dabei zu sein. Und darauf könnt ihr euch richtig freuen, weil das wird eine verdammt lustige Folge, glaube ich. Ja. Obwohl das sowieso eine krasse Folge wird, denke ich, weil man da auch über die unterschiedlichen Sichtweisen von Kino gut reden kann. Weil der, dessen Name nicht genannt werden darf, appariert quasi in jede Kinovorstellung rein. In den Saal direkt rein. Genau, rein appariert. Wie der dunkle Lord, der er nun mal ist. Ja, meine Damen und Herren. Peter geht jetzt mal kurz strunzen. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, denn ich habe euch eigentlich unterm Strich nichts zu erzählen. Aber ich habe eigentlich noch ein Thema, aber da möchte ich schon ein bisschen, dass Peter da dabei ist. Und ja, es ist so ein krasses Hype-Thema zurzeit. Aber dachte ich mir, naja, fängst jetzt einfach mal an. Wird viel gelobt und so von Leuten, sag ich mal, die ich schätze, in ihrer filmischen Meinung. Und das ist Jerks, aber da rede ich gleich drüber, wenn Peter soweit ist. In der Zeit gucken wir mal, was auf den Google News so geht. Vielleicht mal ein bisschen gucken, was heute am 17. geht. Ja, wir nehmen ein bisschen vorbereitend auf. Wie gesagt, für das eine oder andere private Projekt. Ja, gucken wir mal. Kaschmir-Krise. Heftiges Gefecht zwischen indischen und pakistanischen Soldaten. Ja, also alles beim Alten, wie man so hört. Ui, hier sind ein paar, ich dachte, hier sind mal so ein paar interessante Dinge drin. Hier ist wieder einfach nur, wie Leute abgestochen werden. Einfach nur krass. Oh, halt Fresse. Ich glaube, da kommt Peter auch schon wieder. Wenn ich richtig höre. Peter? Nee, ist nicht Peter. Okay. Jo. Peter Fonda ist gestorben. Krass. Easy Rider. Also Peter Fonda kennt man von Easy Rider. Aber Easy Rider, muss ich ehrlich sagen, habe ich nie gesehen. Ich kenne nur den Song Easy Lover von Phil Collins. She's an easy lover. You better hold on, you believe it. Geil. Phil Collins, stark. Hier, Peter Fonda ist gestorben. Wo? Von Easy Rider. Ich habe Easy Rider nie gesehen, ehrlich gesagt. Woho. Ich habe mir mal gerade einfach mal so ein bisschen die News angeguckt, um die Zeit zu überbrücken, dass ich, ja, gibt heute sehr interessante Sachen. So, Peter, ein Thema habe ich noch. Ich habe mit Jerks angefangen. Das wollte ich mir einfach mal angucken und muss sagen, das ist schon ganz schön asozial teilweise. Inwiefern? Naja, das ist halt so manchmal ziemlich bitterer Humor, sag ich mal. So, das ist auch manchmal so ganz schön Bananenskript, sag ich mal. So von wegen, in der ersten Folge ist so, dass Christian Ulm und seine Freundin, die dachten, sie wäre schwanger, und dann kommt raus, der Schwangerschaftstest hat nicht funktioniert, und die dürfen dann auf Kosten der Schwangerschaftstestfirma zu so einer psychischen Beratung gehen. Und die kommt dann in so eine Selbsthilfegruppe, und es stellt sich raus, dass da Leute halt ihre Kinder so kurz nach der Geburt verloren haben und also so übelst tragische Fälle, so, und die sitzen okay. Da drin, okay, mein Schwangerschaftstest hat nicht funktioniert. Und in dem Moment tischt halt Christian Ulm dann eine übelst krasse Geschichte auf, von wegen, ja, unsere Tochter, sie war im 9. Monat und meine Frau ist die Treppe runtergefallen, weil ich die Tasche falsch hingestellt habe, und sie ist drüber gestolpert und denkt sich da halt so eine übelst asoziale Geschichte aus. Okay. Und am Ende, und also so ein bisschen wie Pastewka, weil irgendwas passiert und am Ende kommt es eh, also er erzählt irgendwelche Scheiße und am Ende kommt es eh raus, dass er gelogen hat und so. Und bloß halt asozialer ist das. So. Also jetzt, ich habe noch nicht so den Moment, wo ich jetzt mal wirklich lachen musste. Ich habe jetzt von der ersten Staffel nur die ersten 3 Folgen gesehen, aber irgendwie ist ja gerade auch so ein bisschen Hype-Thema, Jerks. Und ich weiß ja auch, dass in einer Folge Schröck und Etienne zu sehen sind, so von Rocket Beans. Ich glaube, in der zweiten Staffel. Larissa Ries spielt ja auch mit. Und ja, so richtig, ich kann noch nichts dazu sagen. So richtig, ich habe wie gesagt 3 Folgen geguckt, aber irgendwo ist es dann noch, es ist manchmal auch einfach so gewollt. So. Was interessant ist, ist, dass halt wirklich, dass du merkst, wenn die improvisieren. Es ist viel improvisiert an der Serie. Mhm. An den Gesprächen und so. Das merkst du einfach. Wenn du so ein bisschen Ulm verfolgt hast, so wie da halt damals so bei MTV mit Nora Tschirner und so. Das war ja auch alles, eigentlich war alles so, okay, wir machen die Kamera an und halten drauf. Mhm. So. Ich liebe ja Mein neuer Freund. Ja. Das ist so ein geiles Format gewesen. Ja. Da gab's mal so, ey, der hat ja auch mit Nora Tschirner Weimar-Tatort. Mhm. Und da habe ich mal die erste Folge gesehen, den ersten davon, die vierte Fette Hoppe oder so, so hieß der. Und die haben da ja in Tüfleiwa, hier in Apolda bei uns. Ach ja. In unserer Heimatstadt haben die ja gespielt, im Tüfleiwa, da siehst du den so von innen. Und es gab mal eine Folge von, weiß ich nicht, wie die Sendung hieß, unter Ulm war das nicht, oder? Das damals bei MTV mit Nora Tschirner, das sind die immer einfach irgendwo hingegangen, haben irgendeine Scheiße gemacht. Und da waren die eben damals in einer Fleischerei, so in einem Fleischereibetrieb. Okay. Und da mussten die so Schweinehälften tragen und so. Und Christian Ulm hat sich eben ausgedacht, so wie so ein Kampf. Also wenn der so immer so behoben hat, so, da hat er eben immer gesagt, Hude! So, das ist so, wenn die das Schwein so vorheben, Hude! So. Und da war eben in dem Weimar-Tatort, wo die in dem Fleischereibetrieb sind, da läuft einfach irgendwie in der Lang oder so, da steht da so ein Fleischerei-Dude und sagt dann einfach, Hude! Keiner versteht's. Ich hab's in dem Moment sowas von verstanden. Ich hab so gelacht. So, ey, das war, wisst ihr wie, das war so, es war einfach lustig. Okay. Das hat halt einfach übelst reingepasst. Das war einfach geil. Keiner hat's wahrscheinlich verstanden. Hä? So die alten Tatort-Zuschauer, keiner hat's gerafft. Aber ich komme halt manchmal mit irgendwie mit der Art von Ulm nicht klar. Ich mag den sehr, aber irgendwie so dieses krampfhaft Lustige, wenn er improvisiert, irgendwie, das kann ich nicht immer. Ich meine, Fari Yardim, der da auch mitspielt, der ist ein guter Anspielpartner für ihn, der reagiert auch immer super auf ihn. Mhm. Die haben auch immer ganz gute Cameos, so wie es aussieht. So Sido spielt in den ersten Folgen mit und so. Und halt hier seine Frau, wie ist die? Ja. Die Dunklere. Colleen. Colleen Fernandes-Ulm. Mhm. Und so weiter und so fort. Also es ist ganz... Vielleicht muss ich mir noch ein bisschen eingucken, so, ich gucke auf jeden Fall mal weiter, weil das sind immer so 10 Folgen, 20 Minuten, das kann man sich schon mal reinziehen, finde ich. Kann man sich schon mal angucken. Okay. Ja. Also gucke ich mal rein. Das geht echt, ja. Gucke ich mal rein weiter, mache meinen Kram und das ist gut. Mache meinen Kram. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon die ganze Zeit bei Sky war. Peter, ich habe noch eine kleine Serienempfehlung an dich. The Nick. Eine sehr gute 2 Staffeln dauernde Serie, die wirklich stark ist. 2 Staffeln, Ende. Ich liebe den Nick. Da geht's ums Knickerbocker Hospital 1910 das ist quasi wie Dr. House in History. Plus geil. Und halt noch mal geil halt. Irgendwie. Da geht's so um die Anfänge der Medizin. Es geht so um, ich spoiler das jetzt einfach, das Ende der ersten Staffel. Ja, also der Arzt ist halt kokainsüchtig. Nee, heroinsüchtig. Ist heroinsüchtig, da spritzt sich Heroin. So. Der ist halt ein übelstes Genie und ist eine übelste Koryphäe, aber er spritzt sich halt Heroin. So. Und kommt auch zu einer sehr spannenden Szenen während sexueller Handlungen, sag ich mal, in Zusammenführung mit Drogenkonsum. Und dann kommt er halt irgendwann in der Entzugsklinik, ja, wir werden ihn behandeln, wir geben ihm einen Ersatzstoff, Der Ersatzstoff heißt Kokain. Super geil. Ich liebe es. Zwei Staffeln, am Ende ist Ende und Ende. So, mhm. Das ist das Geile. Da ist nicht nochmal irgendwie eine Prequel, eine Sequel-Serie. Einfach Ende aus Mickey Mouse. Und das ist halt, so eine Serie muss es halt auch mal geben. Mhm. Mag ich. Sehr gute Serie, könnt euch reinziehen, auf Sky auch zu sehen. Ich habe auch jetzt übrigens gesehen, meine Frau hat es gestern gesehen, Chernobyl ist in Prime. Ach ja. Mhm. Hast du mal Chernobyl geguckt jetzt? Noch nicht, nee. Ich komme momentan nicht zu. Oh, ich komme nicht dazu. Ich komme momentan nicht zu viel. Ja, er ist damit beschäftigt, Kinder rauszuschmeißen. Okay. Also, Jokes einfach mal machen. Aber Peter, ich empfehle dir auch immer noch die erste Staffel von Westworld, gell? Siehst du, damit habe ich auch mal angefangen. Erste Folge geguckt, fand ich richtig geil und danach habe ich wieder weitergeguckt. Das ist, ich muss guck, das echt guck durchziehen. Guck mal weiter, alleine wegen hier, wie heißt der, Anthony Hopkins lohnt sich's auch. Ich liebe den. Ich liebe Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, auch ein geiler Dude, ey. Mir ging es auch die Tage mal so, ich habe die Tage so ein paar Bilder gesehen, so ein paar Vergleichsbilder, Schauspieler früher und heute, also wie sie früher aussahen in ihren jungen Jahren und heute. Und ich muss echt sagen, ich finde irgendwie, also gerade bei Männer irgendwie, sind nur noch solche Schönlinge, gell? Ja, also wenn die älter werden, finde ich die irgendwie cooler. Also ich finde, die sehen einfach besser aus. Ja, weil das aber so typisch Mann ist. Hm? Man sagt ja immer, Männer sehen besser aus, wenn sie älter werden. Ne? Ich muss aber sagen, wenn ich die früher sehe, denke ich immer, ach, das sind so glatt rasierte Bubis waren das. Ich glaube, das ist doch so evolutionär so vorgegeben, denke ich. Also da passiert irgendwas in Frauen oder im Mensch allgemein, die das ältere Menschen attraktiv finden lässt. Sag ich mal. Weil einfach, okay, der hat viel vom Leben gesehen. Er ist alt. Er kann sich und mich versorgen. Ja, es ist ja nicht selbstverständlich, dass Männer alt geworden sind früher. So, das ist wahrscheinlich noch in unseren Genen drin. Ja, das stimmt. Hast denn du dir hier für ein Instagram aufgemacht, ey? Ich guck gerade, ob ich diese Bilder nochmal sehe. Lustige Katzenbilder. Ich bin der Meinung, ich habe das über 9gag gesehen, aber keine Ahnung, irgendwo habe ich das gesehen, diese Vergleichsbilder, ne? Okay. Jedenfalls, genau, also weil du jetzt auch gerade Anthony Hopkins gesagt hattest, da war mir das gerade auch nochmal bewusst geworden. Anthony Hopkins stark. Tony Stark. Tony Stark, auf jeden Fall. Tony Stark. Also ihr merkt, wir haben noch viele Themen, über die wir reden können. Ne? Mhm. Auch große Liebe für Schweigen der Lämmer, also die ganze Hannibal-Sachen. Auf jeden Fall, ja. Große Liebe. Richtig geil. Definitiv. Definitiv. Ja. Ja, genau, das meine ich. Ah, ja. Nein, Gag hatte das geteilt. Ich finde, da siehst du so richtig gut diesen Unterschied, gell? Wenn du hier Tom Hanks siehst. Gut, hier hast du... Das ist Tina Turner. Wie heißt er denn? Whitney, genau. Die Whitney, die ist nicht mehr. Der Fresh gut, Prince sieht Fresh immer Prince. Geil aus, Junge. Mhm. Gut, bei dem hast du nicht viel Unterschied. Ja. Also, gut, das ist jetzt wieder krass, gell? Bei Leonardo. Ja, aber DiCaprio ist halt auch einfach eine Maschine, finde ich. Ich sehe den mittlerweile so gerne früher, so dieser Titanic-Zeit. Ey, was ist das denn für ein Lauch? Aber jetzt, was ist das für ein krasser, geiler Schauspieler ist in Django zum Beispiel. Ich liebe ihn. Bruce. Gut, bei Bruce Willis hast du auch nicht den Riesenunterschied. Naja, es sind halt die Haare. So. Aber Bruce ist halt auch eine Maschine eigentlich. Obwohl der sich halt eigentlich immer nur selbst spielt, so ein bisschen. Er spielt halt immer dasselbe leider. Also wer diese Fotogalerie auch nochmal angucken will, also es sind nicht viele Fotos, das war vor 2 Tagen, also am 15.8. Auf Insta? Auf Instagram. Unter dem 9gag-Account quasi wurden diese Bilder geteilt. Also die sind direkt nebeneinander. Vor 2 Tagen, also für euch Gegenüberstellung. Vor 3 Wochen. Genau. Also 15.8. Ja. Aber Harrison Ford. Harrison Ford war auch eine Maschine, oder? Also auch früher. Also Harrison Ford. Harrison Ford eigentlich auch. Ey, ich hab's das erste Mal Blade Runner gesehen letztens. Mhm. Den alten Blade Runner. Mhm. Ich muss leider was sagen. Was? Oh fuck, war ich enttäuscht. Echt? Ja. Der wird ja immer so als dieses übelste 80s Cyberpunk 2077 Ding gehypt, so ein bisschen. Ich muss sagen, vielleicht waren meine Erwartungen auch einfach zu hoch. Ist ein solider Film, die Effekte sind krass für die Zeit damals, auf jeden Fall, aber Das ist wie die Dinger, da ist nur noch Milch draufschütten. Ja. Und ja, so ein bisschen habe ich was anderes erwartet, sag ich einfach. Okay. So. Ja. Das ist bestimmt sehr ruhig erzählt, oder? Ja. Der Film so, da nimmt ja, viel der, Zeit, ja. Ja, ja. Da hast du vollkommen recht, ey. Ich guck auch das Ellen DeGeneres. Ich guck auf jeden Fall auch das, den nächsten Teil gucke ich davon auch noch. Ich bin gerade so ein bisschen dabei jetzt, wo ich meine ganzen Blu-rays gerade zusammenpacke für einen Umzug demnächst. Bin ich gerade so ein bisschen dabei zu sagen, ja, jetzt guckst du mal so das weg, was schon lange so ein bisschen da liegt. So und packe alle die ein, die ich geguckt habe jetzt letztens. Boah, Anthony Hopkins. Ich liebe ihn. Als Odin auch geil. Trauriges Kapitel. Ja. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Robin Williams, meine genau. Damen und Herren. Weil hier hinten sieht er aus wie so ein Musiker, ja, wie so. Stimmt, ja. Den längeren Haaren, gell? Na klar, wie so. Wie so ein Beagle. Jump! Schön bei Van Halen eingestiegen. Oh, meine Damen und Herren, es gibt nicht nur Helden Helden in der Schauspielbranche, in der Filmbranche. Es gibt auch Superhelden, die haben, sage ich mal, mehrere Ebenen. Wir reden heute über eine Serie, die sich schon ein bisschen im Hype befindet, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Die richtig gut gewertet ist bei Amazon im Sternesystem. 4,5 Sterne ist auf jeden Fall richtig was. Also wir reden natürlich über nichts anderes als The Boys. The Boys. Ja, genau. Auch wir reden darüber. Ja, ich habe es ja beim letzten Mal schon gehypt, auf jeden Fall. Ich habe ja im Vorgespräch gesagt, genau. Ganz dicke Empfehlung. Also ich wurde auch drauf aufmerksam gemacht im Endeffekt vom Kumpel, der gesagt hat, hast du The Boys schon gesehen? Habe gesagt, weiß nicht so richtig. Habe jetzt schon ein paar Mal davon gehört, positive Vorberichte, dass die kommen soll und sowas. Und er hat dann gesagt, guckst du dir auf jeden Fall mal an. Du wirst danach Superhelden anders sehen. Gut, das ist bei mir jetzt nicht passiert, kann ich schon mal vorwegnehmen, dass ich jetzt Superhelden per se komplett anders sehe, weil es schon einfach ein komplett anderes Universum ist, was du hier siehst. Gell? Ja. Aber ja, es werden natürlich so ein paar Sachen aufgezeigt, wo du denkst, ja, okay, so kann das natürlich auch laufen, gell? Dass eben Macht missbraucht wird. Macht Kräfte, sag ich mal eher. Jetzt, wenn du von den Superhelden ausgehst, direkt. Ja. Ja. Also eine Serie über Superhelden, die eigentlich Arschlöcher sind. Das habe ich das letzte Mal schon gesagt. Ja. Also die also das, was eigentlich jeder vermutet, unterm Strich. Genau, die eigentlich ihren privilegierten Status quasi, dadurch, dass sie eben ein bisschen über den Dingen stehen, da diesen Großkonzern, also es gibt diesen Großkonzern Wort in der Serie. Ich dachte immer, da heißt Wort. Wie das deutsche Wort. Wort. Ach so. Aber V-A-U-G-H-T. Wort. Genau. Der die alle unter Vertrag hat im Endeffekt. Sie lenkt. Das Wort Cinematic Universe. Genau. Wort ist, genau, da haben wir es eigentlich schon. Es ist doch auch eine krasse Persiflage auf diese ganze Brandisierung. Brandine, hey! Was war denn das nochmal mit Brandine, ey? War das nicht bei Simpsons? Hey, Brandine, ist das. Ja, ist das nicht der Farmer hier? Das ist hier von Cletus, die Frau. Brandine, hey, Brandine! Ich muss aber, an Scary Movie 1 denken. Oh ja, Brandon, Brenda! So. Sag mal, sieht dieses gelbe T-Shirt schwul aus? Ja, das war echt die Zeit, wo Scary Movie noch richtig geil war. Ja, Scary Movie 1 jetzt in der Retrospektive 1, auch immer noch lustig. 2 finde ich auch noch stark. 2 ist auch noch geil, ja. Ich habe 1 vor gar nicht so langer Zeit nochmal geguckt und musste echt laut lachen. Ey. Ich habe also viele Sachen vergessen so geil. Gehabt und echt wieder gegrillt. Ey, das ist so geil, wenn der dann mit diesen Kiffern abhängt, dieser Scream-Dude. Hm? Und dann da so geil rappt und so alle aufschlitzt, ey. Special Officer Doofy in so einem Kram. Geschluckt. Jetzt lass mich in Ruhe, ich muss mein Zimmer sorgen. Ja. Ja. Das ist so platt. Ich hab doch gesagt, ihr sollt mich in Ruhe lassen, wenn ich mein Zimmer sauge. Ich liebe das auch, wenn der da neben dem Staubsauger sitzt und sagt, schau mich nicht so an. Es ist vorbei. Oh, na gut, noch ein einziges Mal. Das ist auch so ein Running Gag, wenn ich musste letztens leider mal unseren Probenraum saugen, weil mir was aus Glas runtergefallen ist. Und ich komme rein und sage, ihr sollt mich doch in Ruhe lassen, wenn ich mein Zimmer sauge. Ich liebe das. Das ist so dumm einfältig. Also so dieser Early 2000 Humor. Mhm. Ich liebe es, ey. Aber auch so voller Anspielung. Das gefällt mir auch einfach in dieser Komödie sehr gut. Ja. Was da alles drin ist. Ich weiß, was du letztens nochmal getan hast. Genau, ja. Oder das Blair Witch Project. Genau. Diese Szene mit der Reporterin. Wo da einfach immer mehr Rotz rausläuft. Gell, und immer krasser wird. Weißt du, was ich Bock habe? Kartoffeln frei. Ey, meine Damen und Herren. Hast du eigentlich das Remake von Blair Witch Project gesehen? Ich hab's gesehen. Mittelmaß. Ey, das immer wieder bei den Remakes, gell? Das wird nie wieder den Impact haben, wie der den damals hatte. Mhm. Das war der erste große Found-Footage-Film. Und das war einfach, ey, Blair Witch 1 war, das war einfach nur absoluter Mindfuck, ey. Ja, einfach diese ganze Machart, das ist auch einzigartig. Das auch diese Vermarktung, extrem, ja. Diese Vermarktung da, eine Homepage zu machen, wo sie halt wirklich so getan haben, als hätten die Bänder wirklich so gefunden und so ein Kram, so. Richtig hart, ey. Richtig hart. Ich meine auch, dass die auch alle so, also, dass die Schauspieler sogar nicht mal wussten, auf was es hinausläuft. Also, dass das komplett improvisiert war. Es war eigentlich eine Impro-Nummer, Blair Witch Project. Geil. Eigentlich so komplett so ein bisschen diesen Mythos hingestellt, aber die im Prinzip immer wieder mit neuen Situationen konfrontiert und irgendwelche Zähne vor der Tür gelegt, also vor der Tür. Und dann mussten die eben reagieren sozusagen, gell? Mussten eben gucken, was machen sie da jetzt draus, gell? Was wird das, gell? Und das ist eigentlich das, was so dieses Geheimnisvolle von dem Film auch ausmacht, finde ich. So. Dass du denkst, ey krass, was geht jetzt ab? Was ist das? Was sind das für Geräusche jetzt, gell? Dann rennt einer plötzlich in die Nacht rein, gell? Also du kannst mit nichts so richtig rechnen, weil die Leute immer wieder unerwartet einfach aus ihrer Intention quasi handeln, irgendwelche Sachen machen. Ja. Deswegen ist es auch so stark. Das einzigartiges Stück auch in meinen Augen. Aber Zurück zu The Boys, ja. Genau, also eine Serie. Eine Serie, die für mich genau richtig kommt in dem Zeitpunkt, wo ich jetzt langsam anfange, Superhelden gesättigt zu sein. Mhm. So, muss ich wirklich sagen. Also ich bin langsam durch, muss ich sagen. Mhm. Es ist langsam so der Punkt erreicht, wo es mich nervt. Ich freue mich natürlich wie Sau auf die Watchmen-Serie. Mhm. Aber dazu später irgendwann mehr. Auf jeden Fall ist es halt ganz schön zur Zeit schlimm. So dieses auch, wir hatten ja schon mal vor ein paar Folgen das Thema von wegen, ja, Marvel Phase 4, wo ich mir denke, ja, fick. Quanji Chicken Fire. Brauche ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Also, was wären, wenn die jetzt einfach sagen würden, ja, wir lassen es jetzt einfach mal 20 Jahre. Mhm. Reicht doch. Aber egal. Könnte man machen, aber jetzt bist du eben gerade voll drin. Mhm. Die Marken sind aufgebaut. Und zu einem Abschluss geführt, finde ich. Und bringen ordentlich Geld. So ja, du kannst eben immer noch wissen, solange die Kuh irgendwie noch ein bisschen Milch im Euter hat, wird sie eben gemolken. Schade. Okay. Bis es eben irgendwann kaputt ist. Das kann man nicht anders sagen. Und dann kam The Boys. Peter hat es empfohlen in der letzten Folge. Mhm. Es geht um einen, ja, um eine Welt, in der Superhelden nicht nur Superhelden sind, sondern auch, sag ich mal, Marketingobjekte. Quasi eigentlich wie unsere Welt von der Vermarktung her. Mhm. Mit Film, mit Reality, also eine gute Reality-Sendung gibt's bei uns nicht, aber mit Merchandise, Actionfiguren, Postern, Kleidung, alles, was man sich so vorstellen kann. Mhm. Bloß, dass halt in dieser Welt Helden existieren. Diese ja unter dieser Dachfirma, unter dieser Dach, Wort halt, diese Dach, das Brand quasi trägt, die Sieben, quasi eine Art Avengers, so eine Superhelden, so ein Superhelden-Zusammenschluss von, das sind die A-Helden, so die A-Riege, die halt wirklich wahrscheinlich am meisten können, oder das kommt nicht so ganz raus wegen der Fähigkeiten, und die halt wahrscheinlich aus finanzieller Sicht am besten zu vermarkten ist. Denn dieser Aspekt ist sehr, sehr wichtig. Es geht viel auch um dieses, ja, das nützt unserem, da können wir gut Profit machen, Profit optimieren, wir haben hier ein neues Kostüm für dich, dann schneidest du besser ab in der und der Altersgruppe mit irgendwie so, also es ist auch sehr, sehr, also halt auch so ein, ja, schon so ein Ding auf, also so ein, auf dieses Gewinn maximieren, so auf diese aktuelle Lage mit Marvel und so. Und ja, dann ziehen wir halt nochmal knapperes Kostüm an und so. Das genau, war ja bei Watchmen leider auch so. Ja, das ist ja die ist ja sehr sexualisiert, die, wie heißt die? Ja, das die weibliche, die weibliche Rolle. Ja, weiß jetzt auch nicht, wie die heißt. Der hat so ein krasses Latex, so ein krasses Latex-Anzug an. Das ist hier in der Serie nochmal ganz interessant gemacht, als du hast eben ich immer... Ich glaube, der ist Silk Spectre. Du hast vor allem hier immer so drumherum noch so diese ganzen ja, Medienleute, so die das ganze Marketing, so die da immer mit rumhüpfen dazwischen und immer mal die Superhelden beraten und coachen. Und coachen. Ja, nee, das darfst du nicht. Und da ankommen und sagen, ey, was hast du gesagt? Was ist da an? Wir haben da ein neues Video reinbekommen. Wie kannst du sowas tun? Bist du verrückt? Gell? Du sprengst unsere ganze Kampagne und sowas. Gell? Hier, wir haben es ganz anders für dich vorgesehen. Oder super stark finde ich einfach auch dieses, man hat ja, also ich gehe mal ein bisschen auf die Story ein, man hat eben Starlight als junge Nachwuchsheldin, die eben unter diesen Seven, wie Robert schon gesagt hat, die stärksten Helden, also das sollen die stärksten sein, habe ich nochmal nachgelesen, sollen sozusagen hier wirklich Aushängeschild und sollen damit auch die stärksten sein. Ob es nun wirklich die stärksten sind, wird sich wahrscheinlich noch herausstellen. Gell? Mhm. Also gerade die Boys sind halt auch stark daran interessiert, sie komplett zu stürzen. Aber dazu gleich mehr. Nennen die sich richtig als The Boys zwischendurch? In der Serie nicht wirklich. Nee, nicht wirklich, nee. Aber es ist eben durch den Seriennamen und die Comics so überliefert. So okay. Comic Relief. Und ja, genau. Also sie hat jetzt die Möglichkeit, Starlight. Sie war vorher komplett unbekannt. Hat jetzt die Möglichkeit... Annie genannt. Mit bürgerlichen Namen. Wird es um mich dunkel? Annie, are you okay? Are you okay? Are you okay, Annie? Auf den Song habe ich eigentlich gewartet die ganze Zeit in der Serie. Also echt? Gedacht, ey, wann kommt dieser Song? Ey, den hat doch Chad Banner schon gebracht. Dann irgendwann, weißt du, gibt es ein paar Probleme, weißt du, ein paar zwischenmenschliche Probleme. Weißt du, sie kriegt mal auf die Mütze und dann kommt plötzlich, Annie, are you okay? Are you okay? Are you okay, Annie? Okay, die haben viel mit Musik gearbeitet, finde ich. Gerade so die ersten Folgen. Okay. Schön unterbrochen. Jedenfalls, Annie. Aka Starlight kommt neu eben in diese Truppe rein quasi, wird aufgenommen. Sie hat am Anfang noch, das fand ich auch super lustig und super stark, diese Casting-Situation, in der sie sich da befindet. Stimmt. Wo man dann auch so direkt diese Gegenüberstellung hat, so ein bisschen Big Brother-like auch so. Ja, hier, welche Fähigkeiten hast du? Ja, ich kann hier Lichtstrahlen schießen und sowas, gell, und bin auch stark und ja, führ das mal vor. Soll ich wirklich? Aber dann bitte am besten weggucken, sonst die werden sonst geblendet und ist schlecht für die Augen und so. Fand ich super lustig, so diese Casting-Situation so als Superheld oder Superheldin angehende. Und dann kriegt sie eben tatsächlich wirklich diese Nachricht, dass sie aufgenommen wird in die Seven, die Nachfolge antreten darf von Lamplighter. Stimmt. Also ich muss sagen, diese Seven, die erinnern mich eben mehr, also du hast vorhin Avengers gesagt, also natürlich, das trifft es auch so als Verbund. Soll es ja auch sein. Aber es ist mehr eigentlich DC angelehnt. Weil einfach diese Superheldenriege, Homelander ist für mich Superman, A-Train, Flash, also natürlich, es gibt immer die Parallelen auch zum Marvel-Universe, aber du hast jetzt nicht diese Leute direkt in dieser Avengers-Riege drin, wie man sie jetzt kennt. So, dann eher die Justice League wahrscheinlich eher. Das genau, ist der best treffendere Vergleich. Genau, Queen Maeve ist Wonder Woman für mich. Ja, definitiv. Aquaman. Gut, Black Noir ist schwierig. Lamplighter ist für mich Green Lantern. Den sieht man zwar, der wird nur so ein, zweimal erwähnt und sowas. Und man sieht ihn mal im Hintergrund oder auf diesen Abbildungen oder sowas irgendwo, wo man dann nochmal die Seven in ihre Ursprungsform sieht. Aber den sieht man leider nicht in Action Lamplighter, obwohl der ja, habe ich mir sagen lassen. Man sieht ihn auch gar nicht, oder? Man sieht ihn mal, ich glaube, bei dieser großen Präsentation, bei der Einführung von Starlight, habe ich zumindest nochmal so ein Bild gesehen. Da war er, glaube ich, im Hintergrund. Quasi wie Arrow hat er so eine Kapuze auf, so eine grüne Kapuze, und hat dann diesen Stab in der Hand. So ein grünes Lederkostüm. Lamplighter. Also direkt sieht man ihn natürlich nicht, also dass er mal irgendwo rumhüpft oder sowas, aber man sieht ihn, glaube ich, wirklich bei dieser... Geil. Man sollte auch bei Lamplighter noch The Boys irgendwie dazu schreiben. Dann siehst du nur irgendwelche Laternen. Und so noch Bloodshed by Gaslight. Ja, genau. Ja gut, da sieht man logischerweise, sieht man klar. Ja, das weiß ich aber auch so. Als richtig sieht man ihn ja so wirklich nicht eigentlich. Ja, dieses Bild meine ich. Ich glaube, das wird abgebildet bei dieser Präsentation im Hintergrund. Ja, stimmt. Assassin's Creed Lamplighter. Ja, da sieht man ihn nochmal so. Assassin's Creed. Stimmt, so sieht er auch ein bisschen aus wie so ein Assassine. Der hätte mich auch wirklich interessiert, weil ich dieses Design... Das interessanteste Design eigentlich von allen. Ähnlich zu Black Noir. Also Black Noir finde ich auch cool. Black Noir erinnert mich wieder ein bisschen an so einen Black Panther-Verschnitt natürlich. Mhm. Da bin ich wieder mehr im Marvel-Universe, wobei der auch so ein Assassine ist. Das so, auch so Ninja-mäßig teilweise ist da, finde ich. Also durch dieses Anschleichen und so ein Kram. Und so ein obwohl man von dem ja auch eigentlich nicht so viel sieht. Stimmt. Deathstroke wird es für mich auch treffen im DC-Universe. Wobei der jetzt ein Bösewicht ist. Ja, man wird eigentlich, wir sind ja gerade da wie, ich weiß nicht, was haben wir als letztes? Annie wird aufgenommen. Annie wird aufgenommen und Annie wird vorgestellt. Hm? Annie noch in ihrem eigenen Kostüm, also auch wirklich so ein Sinnbild für Unschuldigkeit kommt ja auch aus irgendeinem Nebraska, aus irgendeinem fucking Staat, so ein richtiger Bauernstaat, sag ich mal, so Kornkammer Amerika mäßig und kommt da so nach, spielt das in New York? Nee, ich weiß nicht wo. Ich weiß gar nicht, ob das genannt wird. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, aber diese 7, die ist von dem Tisch, das ist auf jeden Fall das Avengers A. Ach so, deswegen habe ich da Avengers gesagt. Okay. Auch das Gebäude, ist das so eine 7 drauf? Das Stark Tower, ja. Das hat immer so solche krassen Ähnlichkeiten. Hm. Auf jeden Fall, so dieses, sie hat das Kostüm selbst gemacht und so ein Kram und so, sie ist halt so das Naivchen vom Lande, die ihren großen Traum, deren großer Traum in Erfüllung gegangen ist, sondern eine ganz wichtige Beziehung zu ihrer Mutti, finde ich so, die sie quasi in diese Rolle gedrückt hat, so ein bisschen durch Schönheits, also quasi Superhelden-Battles, so, also nicht Battles, so Wettbewerbe so für Kinder quasi schon wie Misswahlen, wenn du es so nimmst. Und ist halt, und sie wird dann ganz schnell auf den Boden der Tatsachen geholt, indem sie einfach, was du auch in der letzten Folge schon angesprochen hast, die Situation zwischen The Deep und Starlight, wo du dann auch so die humoristische Seite dieser Serie mitkriegst, wo dann The Deep halt einfach mal sich untenrum entblößt hat und sagt, ich denke, du warst mein Fan früher. So. Mhm. So, wo dann halt, wie du auch damals schon sagtest, so ein bisschen die MeToo-Debatte mitverarbeitet wird und so weiter und so fort. Sie wird halt schnell auf den Boden der Tatsachen geholt, erkennt quasi, dass den Zirkus hinter dem Vorhang, wenn du das so nimmst, eigentlich, also nicht den Zirkus, das ist so blöd ausgedrückt, aber da weißt du, was ich meine, die Vorgänge hinter dem Zirkus, hinter den Kulissen, so was, genau, was hinter so passiert dort, danke, ja. Die Handlung hinter den Kulissen wahrnehmen und so weiter und so fort, lernt dann so nach und nach so die ganzen Helden kennen und es wird parallel ja auch noch eine weitere Hauptfigur eingeführt, und zwar Huey, genau. Feierabend hat mit seiner, sich mit seiner, seine Freundin holt ihn von Arbeit ab. Sie wollen gerade, ich glaube, nach Hause. oder essen gehen oder ja, sowas. Ja, die wollen gerade ist ja auch zusammen wurscht. Zeit verbringen auf jeden zusammen Fall. Zusammen Zeit verbringen und es geschieht etwas in Bruchteil einer Sekunde. Ich meine, das ist die erste Folge, das kann man ruhig spoilern. Ja, A-Train, das ist der Auftakt. Das Flash-Pendant hat auch etwas mit Flash zu tun. Also nicht Flash, sondern mit Flash. Mit Fleisch zu tun, also, denn er rennt durch die Freundin Yuis und tötet sie damit. Ach, schön, wie zerspratzt auch schön. Egal. So. Und daraufhin geschieht etwas mit Yui, was, er macht eine charakterliche Veränderung durch. Mhm. So. Und das ist eigentlich grundsätzlich eigentlich der Plot. Mhm. So. Er trifft dann noch jemanden, der ihn aufnimmt, quasi von wegen, ja, du willst dich doch rächen und so weiter. Mhm. Billy Butcher, gespielt von Carl Urban, seines Zeichens Eomer. ja, er ist halt Eomer. Und der auch quasi ein Schicksal mit sich trägt, das merkt man schon recht früh, dass er so ein Problem hat, auf jeden Fall ein Problem mit den Seven hat, ganz besonders Homelander hat. Und das wird eben dann nach und nach thematisiert. Es entspinnen sich verschiedenste Verstrickungen. Es sind ja teilweise, also natürlich Billy Butcher, das kann man auch leicht vorwegnehmen, er zeigt Huey auch dann so die Schattenseite der Helden auch relativ schnell, sagt dann, pass auf, die du da früher vielleicht sogar bewundert hast, also Huey fängt da schon an zu zweifeln ab der Stelle, an der seine Freundin überrannt wird und der Konzern Wort ankommt mit irgendwelchen Entschädigungen und sowas. Ja, das ist so ein Standardpapier, sie kriegen 50.000 Dollar, unterschreiben sie hier und dann ist gut. Ja. Und man sieht ja halt auch immer die Fantasien, die Huey hat am Anfang. Mhm. So dieses, ich möchte es jetzt einfach auslassen und ihn anschreien und sagen, hier, ich möchte aber eine Entschuldigung und so weiter und so fort. Und, und so, man merkt, dass er sich so da so ein bisschen noch aus sich rauskommen muss, sag ich mal. Ja. Ja, er hat ja dann auch immer wieder so Flashbacks und sowas, wo er dann wieder an die Freundin denkt, Mörder-Flashback. A-Train. A-Train-Flashback. Backs. Backflash. Und wo er dann immer mal wieder diese Freundin sieht oder wo er dann dieses Trauma wieder hochkommt, wirklich, wo er dann wieder dran denken muss oder dann eben A-Train irgendwo sieht und dann der Puls hochrast und er wirklich da kurz vorm Kollabieren ist und einfach so diese ganzen Eindrücke wiederkommen, was da binnen von Millisekunden passiert ist. Er sieht ja auch seine Frau, also seine Freundin übelst oft in der Gegend. Ja. So ein bisschen auch symbolisiert auch so seinen Antrieb teilweise für bestimmte Handlungen. Mhm. So. Dieses Räche mich, gell? Sorge. Gerechtigkeit ist generell so ein Thema, was ich da oft, Gerechtigkeit und Vergeltung habe ich mir aufgeschrieben, das sind eben auch so Themen, die auch so ein bisschen gesellschaftskritisch betrachtet werden. Was ist wirklich gerecht? Wer handelt nur aus eigenem Antrieb? Gerade die Superhelden, die Supes. Wir hatten da Supes fand ich auch eine schöne Kurzform. Supes. Hat auch sowas Negatives gleichzeitig. Mhm. Sup. Du bist ein Kacksup. Na, es kommt doch immer darauf an, wie er es ausspricht. Halt, wie man es ausspricht. Billy Butcher, der hat ja wirklich gar nichts übrig für die Supes. Finde ich übrigens auch super stark, Carl Urban, in dieser Rolle. Was ich so ein bisschen. Dieses Abgefuckte und dieses komplett Genervte und diese Wut, die er auch in sich trägt, so dieses, ich räche mich auf jeden Fall, koste was es wolle. Ja. Der Vater von Yui wird ja auch noch in der ersten Folge introduced, gespielt von Simon Pegg. Mhm. Leider verschwendet. Einen tollen Schauspieler verschwendet für so eine Rolle. Mhm. So, muss ich wirklich sagen, traurig. Finde ich echt, das ist einer der Kritikpunkte, die ich an der Serie habe. Die haben einen fucking Simon Pegg. Der ist eine Comedy-Maschine. So. Und ich musste nicht einmal schmunzeln über den. Ja, die Rolle den ist einfach weglassen können. Sinnlos. Also, da hätte man auch jemand anders nehmen können und da weiß ich, das Geld, was man für Simon Pegg verwendet hat, hätte man für irgendeinen anderen krassen Schauspieler verwenden können. Das ist eigentlich auch eher Simon Pegg die Rolle, da kann man dazu sagen, das ist auch eher für diejenigen, die den Comic kennen oder das Aussehen der Leute aus den Comics kennen, ist das eher quasi Fanservice, weil The Boys, wenn du dir die anguckst, in den Comics, Der gezeichnete Huey quasi sieht aus wie Simon Pegg. Simon Pegg war die Vorlage für Huey in den Comics. Ach so, okay. Jetzt habe ich ihn gerade Ja, aber ich habe den vorhin gesehen, wo du gezeigt hast, wo du das gezeigt hast. Ja. Genau. Und da sieht genauso, es war tatsächlich für den Zeichner die Vorlage Simon Pegg. Mhm. Und da aber Simon Pegg mittlerweile zu alt ist, um den Huey wirklich zu spielen in der Serie quasi, das siehst du eindeutig. Also wenn du das weißt, siehst du den dermaßen wieder. Deswegen haben sie ihn da reingeschrieben. Den Vater gibt es eigentlich auch nicht im Comic. Ach so. Also es gibt, der Vater taucht eigentlich nicht auf in den Comics und so. Ah, leider, haben sie ja genau. Als Verneigung vor den Comics reingeschrieben. Schade ums Geld halt einfach. So. Weil Simon Pegg wird auch nicht der billigste sein, sag ich mal. Er ist jetzt nicht A-Riege, aber er wird, haben sie noch einen Auftritt, einen ganz, ganz kurzen Auftritt von Giancarlo Esposito. Esposito. der auch verschwendet ist. Also Giancarlo Esposito, Peter, guck dir Breaking Bad an. Giancarlo Esposito. Gustavo Fring in Breaking Bad, geilste Serie aller Zeiten. leider auch verschwendet. Das ist der Chef quasi. Ach, der. Okay. Der Dunkle. Der Chef. Wie will ich meine? Von wem ist der Chef? Nee, ist das der Chef? Na, ist das nicht hier, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge haben sie doch so eine krasse Feier. Ich glaube, die letzte. So eine krasse Feier in ihrem Tower. Ach, okay. Und das ist doch der von Typ Wort, mit der Brille. Ja, von Wort. Ja. Ne? Okay. Der Chef von Wort. So, dieser. Ja. Ich glaube, das ist der Chef. Ja, zumindest einer aus der Führungsebene. Genau. Da. Und so von wegen, sie können dann ihr in die 52. Etage hochziehen. Und genau. Ich werde ja dann irgendwann auch mal in Ruhestand gehen und dann brauche ich einen Nachfolger und so weiter. Okay, der ist es. Der ist es, ja. Leider auch einen richtig krassen Schauspieler verschwendet eigentlich. So, für nichts. Für was hätte auch jemand anders spielen können? Hätten sie das Geld von Simon Pegg und ihm zusammengenommen, da hätten sie wahrscheinlich den Superman-Schauspieler gekriegt für Homelander. Das wäre krass. Wenn derselbe Schauspieler, der Superman spielt, Homelander gespielt hätte. Ja, das wäre krass gewesen. Das wäre dann lustig. Aber ich finde, der Homelander, hätte man nicht gebraucht. Der Homelander-Schauspieler, der macht seinen Job richtig gut. Anthony Starr genannt. Als Schauspieler. Der macht seinen Job gut. Ich hasse ihn so dermaßen, ey. Und von Anfang an hasst man den. Und selbst als wenn er quasi vor der Kamera ist und man ihn eigentlich als positiv besetzte Person kennenlernt, man merkt einfach, das ist ein absolut, ich hasse den, ich kann den nicht leiden. Der hat so einen gleichgültigen Blick irgendwie, so, gell? Ja. Selbst wenn er normal guckt, macht er einen einfach nur wütend mit seinem Blick. Das stimmt. Und Ich hatte eine Person sofort im Kopf, also eine fiktive Person sofort im Kopf, als ich den gesehen habe, und das kommt gleich auch durch die Haarfarbe, Joffrey Baratheon war das für mich sofort irgendwie, dieser Blick, die Augen so ein bisschen, und einfach das, was er ausstrahlt, wie er so rüberkommt, gut, Joffrey ist nochmal ein bisschen eine andere Marke, dieses Sadistische und sowas, aber der hat für mich irgendwie so eine Art und Weise, die macht mich auf ähnliche Art und Weise, macht mich das einfach wütend. Ja. So wie der tickt und mit welcher Gleichgültigkeit der machen kann, was er will. Ihnen eigentlich kaum jemand was kann. Und wie sie halt auch einfach dann mal sagen, ja. Ich kann dir das alles geben, was du willst. Aber Homelander anzuklagen, ich glaube, nee, das kann ich dir nicht geben. Ja, der ist immer so der Endgegner, muss man genau, sagen. Genau, das ist quasi, vor denen lassen sie halt auch alle die Finger. Genau. Das ist der Held, wo sie alle sagen, na, der wird am schwierigsten angreifbar, egal auf welcher Ebene. Ob du den versuchst, normal zu töten oder eben entsprechend mit der Justiz um die Ecke zu kommen. Gell? Das ist ja auch noch so ein Thema. Also versuchen sie teilweise auch über einen Prozess oder sowas das Ganze zu Fall zu bringen. Ja, aber den machen sie nicht. Ja. Weil er dann freidreht oder so. Das finde ich Angst haben. Genau, das finde ich aber auch cool, dass in der Situation dann Butcher auch sagt, ganz oder gar nicht. Dann lassen wir es eben. Bleiben. Dann wären wir wieder bei Walde, gell? Genau. Nee, dass er dann wirklich sagt, wir machen es so oder gar nicht. Dann lassen wir es eben, gell? Dann fickt euch einfach. Ja. Wobei er dann nochmal ein bisschen einknickt natürlich. Ja, es ist aber auch so, der ist halt auch einfach so in seiner Rache drin. Das ist halt das, was ihn, das ist seine größte Schwäche wahrscheinlich. Der hätte ja Wort schon mal als erstes zu Fall bringen können, so, sag ich mal. Und dann kommt immer noch der zweite Schritt, sag ich mal. Weißt du wie? Homelander irgendwie dran zu kriegen. Der ist von seiner Rache verblendet und das hat mich in dem Moment auch geärgert, muss ich ehrlich sagen. Ja, Also es macht Sinn, von seinem Charakter her macht das vollkommen Sinn. Ich denke auch, allein durch den Schritt hätten sie irgendwie, ich glaube, Homelander hätte da auch schon Konsequenzen gezogen. Also ich glaube, das hätte auch, die hätten da eine ordentliche Rache auch schon bekommen an der Stelle. Also ich glaube, auf die Art und Weise hätten sie es nicht so richtig auf die Kette bekommen, dann Homelander noch dran zu kriegen, weil ich glaube, der hätte dann einen nächsten Schritt eingeleitet. Mhm. Irgendwie. Deswegen dachte ich so, ich glaube, es ist besser, entweder mit einmal gleich alles wegzurasieren, ja, aber dann erst den Konzern und dann treibst du ja Homelander trotzdem irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise in der Enge. So. Also ich finde, das hätte auch nicht viel gebracht. Also da wären sie auch auf der Abschlussliste gewesen. The Boys. Das waren sie ja dann so oder so. Ja, so oder so. Also im Laufe der Serie kommt sowieso, aber ich fand es gar nicht so schlecht, dass er dann gesagt hat, nee, ganz oder gar nicht. Hm. Ich kann seine Wut da auch vollkommen nachvollziehen. Ja. Die Gründe, warum Billy Butcher auf Rache sind, da kommen wir nachher dazu, würde ich sagen. Ich würde jetzt nochmal über die Boys reden, weil das quasi so eine Art auch noch so sich so ein Team zusammenfindet. Was ist, wenn sie auch ein Spice Girl ist? und zwar kommt zuerst Frenchie mit dazu, ein französisches Mädchen für alles, sage ich mal, das Fähigkeiten in so ein bisschen Chemie hat, in Pläne schmiedet, also so ein bisschen wie Oceans, wenn du es so nimmst. Ja, stimmt. So ein bisschen. Da muss ich auch dran denken. Wie bei der Oceans-Reihe. Und dann kommt Mother's Milk. Komischerweise heißt er, ich verstehe nicht, warum der so heißt. Ich dachte, hat er jetzt auch Fähigkeiten. So, weil er so einen Namen hat. Ich hätte es krass gefunden, wäre der Twist am Ende gewesen. Billy Butcher hat auch Fähigkeiten. So, er ist der größte Hasser, den es gibt, so. Aber er hat selber Fähigkeiten, das wäre geil gewesen. Da kann ich noch was aus Sicht der Comics dazu sagen. In den Comics haben sie super Kräfte. Was, die... Die Boys. Die Boys. Alle. Okay, krass. Könnte aber sein, dass es noch kommt. Könnte sein, dass es noch kommt, weil es gibt ja so einen gewissen Wirkstoff, den sie entdeckt haben. Ja. Compound V. Es wird ja auch in der ersten Folge schon angesprochen. Ja, Compound V wird... Ja. Kommt in der ersten Folge schon. Also es kommt auf den Tisch, aber da weiß man noch nicht, was sich dahinter verbirgt. Ja, ja. Ja. So ein bisschen so ein leichter Cliffhanger der ersten Folge. Erst so ein bisschen als Droge etabliert, ja? Was ja auch eine Droge ist, also für die, wie eine Droge wirkt so und so abhängig teilweise macht. Und das hat dann noch eine andere Bewandtnis, sage ich mal. Das können wir dann im Spoiler-Teil sprechen. Ich gebe mir heute richtig Mühe. Ich merk's schon. Das so das richtig mal klar zu trennen. Mhm. Ja. Okay. Ja, Mother's Milk, eigentlich nur so ein Familienvater, der gesagt hat, ja, ich hab keinen Kontakt mehr mit ihm, also mit Billy Butcher. Also da gibt's auch eine Vergangenheit, sag ich mal, und auch eine Vergangenheit zwischen Frenchie und ihm. Also ich kenn's von früher, Milk, genau. Weil die sind ja aufeinander gestoßen. Aufeinander gestoßen als... Und da haben sie sich nicht so geil gefunden gegenseitig. Aber... Mother's Milk kommt erst nach einem bestimmten Ereignis hinzu, denn die nehmen durch Zufall einen fest. Also die nehmen den gefangen. Und zwar über jemanden, über den wir noch nicht gesprochen haben, und zwar Translucent, der die Fähigkeit hat, sich unsichtbar zu machen. Das ist doch auch so eine geile Szene eigentlich. Wenn sie sich auf Toilette unterhalten, Starlight und Queen Maeve und dann halt Queen Maeve sagt, ach komm, du bist ein perverser Spanner. Und es gibt den ersten Penis zu sehen in der Serie. Ja, stimmt. Ja. Und dann taucht Translucent auf. Genau, der ist halt stand die ganze Zeit daneben. Genau, der stand daneben, hat gelauscht. Das ist eine geile Superkraft, ey. Stell dich mal geil vor. Da muss ich auch sagen, bei dem habe ich erst so gedacht, wie kann der in den Seven sein mit seiner Unsichtbarkeit? Also sie kriegen es echt hin. Aber noch einen Grund, warum das so ist. Was? Weil er seine Haut undurchdringlich ist. Genau, mit diesem Kohlenstoff, das ist eine geile Origin-Story, sag ich mal, mit diesen Kohlenstoffverbindungen, dass er eben noch ein paar andere Sachen machen kann, dass er noch eine Diamantenhaut eben hat. Na, dass quasi seine Haut nicht durchdringbar ist. So. Aber eben auch durch Kohlenstoff halt gut Strom leitet. Zum Beispiel, was halt ausgenutzt wird, ja. Also, Jetzt für alle die, die den Spoiler-Teil nicht haben wollen, noch ein kleines Fazit ohne Spoiler. Hm? Mir hat die Serie gefallen. Ist halt kein Dark Souls. Nein, mir hat die Folge gefallen. Möchte ich mehr davon sehen? Ist leider am Anfang, hat besser gestartet, als es aufgehört hat, finde ich. Okay. Also ist so meine Meinung. Ich hatte am Anfang war ich ein bisschen, oh ja, das ist ganz schön geil. Und am Ende, ja, okay, ist vorbei. Mhm. So, das ist so mein Empfinden an dieser Serie. Okay, also ich habe Bock auf jeden Fall auf mehr. Ja, ich mag dieses schwarz-humorige einfach. Ja, ist auch ganz schön düster und splatterig. Das macht Spaß. Genau. Es erinnert mich auch so an Watchmen einfach so. Dieses ernsthafte. Ich den Vergleich halt echt nicht schön finde, muss ich mal sagen. Ja, mir geht's da um dieses. Weil Watchmen auch so ein krasses Ding seiner Zeit war, finde ich. Ja, mir geht's wirklich um diese Konsequenz, mit der Leute sterben, zersplattern, wie das Blut da und irgendwelche Sachen rumfliegen, Leute explodieren. Die Wände einfach in Blut getränkt sind, teilweise in manchen Folgen, wo du denkst, krass, dass sie das wirklich so durchziehen und es passt einfach auch so. Es passt einfach auch so super. Bis Ende der zweiten Folge. Mhm. Das fand ich auch super. Und dann auch das wieder zu paaren mit Humor. Gut, das passt nicht so zu Watchmen, aber in den Situationen, es gibt da so geile Gegenüberstellungen einfach. Mhm. Also gerade jetzt, wo man das gerade hat mit der Explosion, auch der Spider-Man ist an der Stelle nicht. Was dann noch für einen Blick am Ende kommt, ist super lustig. Mit diesem Plakat meine ich hier. Keep your hands clean. Ja, meine ich. Stimmt. Da habe ich so gelacht. Das mag ich sehr. Also diesen schwarzen Humor einfach. Und dann eben diese Gesellschaftskritik und sowas gefällt mir sehr gut. Also dass einfach mal Superhelden von der anderen Seite gezeigt werden. Diese Markenkritik, ja. Diese Markenkritik, genau. Das ganze Zeit um Image geht, gespielte Emotionen, also so diese Falschheit teilweise der Medien auch, also hast du da auch mit drin oder der Menschen auch an sich und ja, Drogenkonsum, sowas, also so typische gesellschaftliche Sachen, die überall eine Rolle spielen, eigentlich hast du da alles mit drin, gell? Ja. Wer mit wem unter einer Decke steckt, wer wen deckt irgendwie, gell, im wahrsten Sinne des Wortes, oder eben Sachen vertuscht, ne? Also ich habe Bock auf mehr und ich glaube, bei mir kommt aber da auch noch mit dazu. Also ich fand, das Ende ist, wie gesagt, für mich ein riesen Cliffhanger irgendwie. Auch wenn es plötzlich kam, wo ich dann dachte, hä, was? Jetzt hört es auf, die Serie? Ist aber gut. Was soll das? Ist ein guter Cliffhanger. Hm? Gefällt mir. Sie wird natürlich, am Anfang ist sie actionreicher, finde ich. Am Anfang passiert einfach mehr Superhelden-Action teilweise auch. Und dann wird das, ja, bisschen so Mafia-Story auch. Oceans hast du gut verglichen, finde ich. Ja, finde ich. Ist ein bisschen mit drin. So ein bisschen Pläne aushacken. Wie gehen wir ran jetzt ans nächste, gell? Wen können wir irgendwie beschatten? Hast so Agenten-Story auch so ein bisschen mit drin? Ja, genau. Doppelagenten und sowas. Ja. Das ist auch sehr mit drin. So dieser Plot von wegen, Huey. Hanky. Mr. Hank. Mr. Hanky. Huey dated Starlight, ist doch, da war abzusehen, so, das ist halt vorhersehbarer Plot. Aber ich glaube, auch das ist mit Absicht gemacht. Mhm. Also, vielleicht rechne ich den Storyschreiber ein bisschen zu viel, gebe ich denen ein bisschen zu viel Credit, aber auch das ist ja so der typische Agenten-Move eigentlich, so, oder, man trifft sich aus falschen Gründen miteinander und beide verlieben sich ineinander, sag ich mal. Einer von beiden spielt aber ein falsches Spiel. Mhm. So, das ist auch so ein typisches Ding eigentlich. Und dann hat man aber auch so ein bisschen mit dieses Romantische, gell, dann kommen eben doch irgendwie Gefühle auf oder zusammen. Das ist schon wieder ein leichter Spoiler in die Richtung. Mhm. Ja, na gut, aber man kann sich absehbar. Man kann sich das absehbar auch wieder. Ich glaube, das ist auch schon die erste Folge, wo die sich auf der Bank treffen. Oder stimmt, Anfang des Zweiten. Das kann schon. Ja, das passiert eben sehr früh. Stimmt, ja. Ja, und wie gesagt, ich freue mich da auf mehr. Ich finde, es ist ein riesen Cliffhanger, was da am Ende passiert. Es gibt auch noch einige Szenen, die ich sehr mag, so wirklich, was da passiert in der Serie, auch dazu gleich im Spoiler-Part. Gleich mehr. Und ich habe mich, glaube ich, auch schon ein bisschen gespoilert. Ich habe mir so das ein oder andere Origin-Video und so angeguckt zu den Stories hinter den Helden, weil manche eben nicht so richtig beleuchtet werden. Ich sage nur, Black Noir weißt du nicht viel und sowas. Da bin ich echt gespannt drauf, was da so dahinter steckt. Und ja, bei meiner Recherche bin ich schon auf Sachen gestoßen, wo ich dachte, what? Was, da sind Titanen in der Mauer? What? Ja, so ein bisschen sowas in die Richtung, wo ich mir dachte, ey, wenn die das einbauen, die Serie, kommen noch richtig geile Sachen auf uns zu. Okay. Was auch in der Serie kommen auch schon interessante Geheimnisse raus. Ja. Woher kommen Superhelden und sowas? Genau. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Ja, also wie gesagt, mehr davon von meiner Seite. Und ich denke, damit können wir in den Spoiler-Teil überleiten. Spoiler-Part. Peter, darfst du mal auf die Hupe drücken. Hi, hi, Spoiler-Time. Spoiler-Time to the Podcast. Time. Sky. Einfach Time of Time rein. Time, Time. Bei Time after Time haben sie auch gemacht. Egal. Time, Time, Hupen-Time. Möp, möp. Ja, wir betreten jetzt Spoiler-Part. Ja. Gut, das war's. Das war's. Tschüss. Nein, also geile Szenen auf jeden Fall. Na, gehen wir erstmal auf den Plot noch ein bisschen ein. Ja. Sie nehmen Translucent genau, fest. Translucent. Damit wird eigentlich alles, geschieht eigentlich alles. Und auch die Notwendigkeit der weiteren Handlungen, sag ich mal. Billy Butcher gibt sich als FBI-Agent aus und sagt, ja, wir ermitteln gegen sie bei Yui und sagt, hier, ja. Und auf einmal werden sie überfallen, mehr oder weniger. Sie werden geholt. Also Butcher nutzt ja Huey in dem Moment auch ein bisschen aus, erstmal für seine Sache, gell? Genau. Wieder das mit diesen Rache-Ansinnen. Ah ja, stimmt, das soll eine Wanze anbringen. Genau, da haben wir diese Doppelagentenrolle, in der da im Endeffekt in den Ward Tower geht, direkt mitten ins Hauptquartier von den Seven und dem Großkonzern. Dass sie den da in diesen Mega-Raum reinlassen, quasi. Genau, ja. Und sie schleusen ihn da ein. Also er erbittet sich im Endeffekt eine Entschuldigung von A-Train. Genau. So, das ist seine Bedingung, damit er dann diesen Schweigevertrag da, diese Schweigeklausel da unterzeichnet und diese Abfindung annimmt. Und ja, dadurch kriegt er Zutritt zum Tower und hat überhaupt die Möglichkeit, die Wanze anzubringen. Aber auf Toilette, als Huey die Wanze zum Ankleben vorbereitet, um unter den Tisch zu kleben im sag ich mal, Situation Room, der Seven, wird er beobachtet. Und zwar, das wird ja in der ersten Folge schon etabliert, von Translucent, der auf der Toilette spannt, mal wieder. Mhm. Und er sieht, was passiert. Außerdem, und sie werden dann verfolgt. Ja? Die zwei werden dann verfolgt, die denken, ja, alles gut, ich melde mich, wenn ich wieder was von dir brauche, sagt Billy Butcher. Und sie werden überfallen im Elektroshop, der im Elektrowarenhandel, in dem Huey arbeitet. Und zwar von einem Unsichtbaren, nämlich Translucent. Mhm. Und es entbrennt ein Kampf. Erst wird gesagt, hier, hau ab, von wegen. Aber Huey in seinem, sag ich mal, Charakterentwicklung gerade, ist jetzt an einem Punkt, wo er jetzt nicht mehr nur nachdenkt, sondern einfach auch mal handelt. Und ihn dann quasi mit einem abgerissenen Kabel von der Wand schockt. Und sie betäuben ihn. Und nehmen ihn fest. Mhm. So. Also nehmen ihn fest klingt immer wie, als wären sie offizieller, aber sie nehmen ihn einfach gefangen. Genau. Tun ihn in ein amerikanisches Drive-Thru-Restaurant rein, wo ich immer so dran denken muss. I take 2 number 9s. One of them with cheese. Also wo ich immer an Big Smoke denken muss von also so sieht das aus wie bei GTA San Andreas. Okay. I take 2 number 9s, 147. Und sie haben Frenchie aufgegabelt, noch zwischendurch, weil sie brauchen seine Hilfe. Denn Frenchie hat auch die Information, dass sie alle einen Chip unter der Haut tragen, die Helden, dass sie orten können. Dass die Seven geortet werden können. Und was komischerweise nur bei ihm Relevanz hat, so finde ich. Bei allen anderen wird das nicht nochmal angesprochen oder so. Stimmt, ja. So. Und sie dichten das halt ab mit geiler Folie, dass es nicht geortet werden kann. Und dann versuchen sie ihn halt nach und nach irgendwie umzulegen. Da kommt auch an der Stelle kommt so das erste Mal so zum Tragen, dass das Huey eben im Endeffekt für die Truppe auch noch mehr Relevanz haben kann, beziehungsweise mehr dazu beisteuern kann zu dem ganzen Vorhaben, weil er eben eine gute Kompetenz so hat, so was eben Elektronik angeht, so Hacken, genau, und so Hacken. Er hat ja vorher in einem Elektronikladen da gearbeitet und hat da wirklich ordentlich Kompetenzen, kennt sich aus, was gut leitet, was Strom gut leitet zum Beispiel. Ja, und da wird er schon wirklich das erste Mal nützlich, wo er sich da irgendwann eben sagt, pass auf, jetzt decken wir das alles ab und damit die Signale nicht nach außen dringen können. Ich fand diese Idee, die machen nämlich eine Kugel aus demselben Stoff wie aus dem die Haut ist von Translucent. Die Idee fand ich gar nicht so verkehrt. Da haben sie auch eine riesen Mumpel zusammengeschraubt, ey, und diese Knall. Also die Waffe, mit der Butcher da generell rumrennt, das ist ja ein Ding, gell? Ja, in dem Moment, ey, ein riesen Oschi. Aber eigentlich war auch dann so ein bisschen comic-y, was sie da auch alles anschleppen, um den aufzumachen, ey. Und der Kettensäge, gell? Und der Kettensäge und irgendwie mit Ding Bello. Ja, genau. Und so weiter und so fort. Hat leider nicht geklappt. Ich liebe auch diese Szenen, also Translucent ist ja häufig auch einfach unsichtbar in diesem Käfig. Ja. Wie die dann einfach vor diesem, das hat für mich auch so was Humoristisches, wie die vor diesem Käfig stehen mit dem Quatschen und der Käfig ist einfach leer. Also wirkt leer, also es wäre keiner drin. Stimmt, man sieht ihn ja auch da nur noch einmal kurz, wenn er sich Huey zeigt. Ich habe mich zwischendurch, habe ich mich manchmal gefragt, ist er da überhaupt noch drin? Hat er es vielleicht schon geschafft, irgendwie rauszukommen? Das wäre krass, wenn er einfach die ganze Zeit in der Ecke dann gestanden hätte. Na, und die quatschen die ganze Zeit mit dem und er ist schon längst woanders, gell? Und als sie eben versuchen, mit der Kugel ihn zu treffen, entsteht ein Loch, gibt es quasi einen Abpraller und die Kugel fliegt durch den Raum und zerreißt quasi die Decke und die Jungs sehen das nicht. Und er kann wieder geortet werden. Und dann wird gesucht und gesucht, quasi nur in einem großen Radius können die den finden. Ja, die können irgendwie nur so mehrere Blocks irgendwie, so einen gewissen Umkreis können die nur ordnen. Und irgendwann kommt eben der Moment, wo sie sich denken, wir haben da so eine Idee. Und in dem Moment ist ja auch gerade Homelander auf der Suche und quatscht die Leute dann an und Huey ist eben jetzt in der Bredouille, bringe ich ihn um oder nicht? Wir sind ja am Spoiler-Teil, sie haben ihn C4 in den Hintern geschoben. Und vor allem nachdem Frenchy diese Doku sieht, gell, über Schildkröten oder was da gerade läuft, gell. Ich hab da eine Idee. Ja, super geil. Ah nee, da sieht man ihn auch nochmal, ne? Er bettelt ja dann um sein Leben. Ja, stimmt, ja. Genau, er bettelt. Da sieht man ihn nochmal, ja. Und so weiter und so fort. Er bricht sogar aus dann, aber Huey zieht's dann durch. Macht dir nicht die Hände schmutzig. Ich liebe dieses Poster mit diesem Kind, was mit Spaghetti übergossen ist, gell? Keep your hands clean. Wie geil der zerspratzt, ey, das ist so bitter. Und vor allem zerspratzt er ja auch unsichtbar, ne? So. Ja. Die dritte Folge fängt ja damit an, dass die quasi die Organe zusammenkehren und alles und quasi so eine blutbesprenkelte Hand. Das ist einfach cool gemacht, das ist eine gute Idee. Interessant finde ich auch an der Stelle so, dass Homelander der Einzige ist, der sich irgendwie so überhaupt bemüht, Translucent irgendwie zu verfolgen. Also allen anderen ist es vollkommen Schrille, egal. Ja, der ist bestimmt wieder spannend, bestimmt wieder irgendwo. Selbst der Konzern Wort sagt, ach ja, was weiß ich, der macht da sein Ding, ist unsichtbar, wir haben ja zwar nur den Chip, gell, aber lass den mal machen, der ist sowieso so ein Querdenker, macht sein Ding und so leicht findest du den eh nicht, gell. Und Homelander ist der Einzige irgendwie, der mehrfach Fragen stellt und sagt, ja, ich habe Translucent häufig noch nicht mal gesehen. Oder wo ist denn der überhaupt? Hat er gerade eine Mission oder was macht denn der gerade? Ist der Einzige, der da schon so ein bisschen Sorgen hat und wirklich sich dann auf die Suche macht. Der natürlich auch den Freibrief hat, sich da komplett. Das ist sowieso das, was auf mich so wirkt. Die anderen Helden wirken auf mich nicht so, als hätten die wirklich so Freibriefe, dass die sich komplett frei bewegen können. Die wirken eher noch eingespannter. Homelander macht da auf mich so den Eindruck, dass der wirklich so, ach ja, ich mache jetzt mal hier, ich suche mir meine Mission, ihr könnt mich alle mal, lasst mich in Ruhe, ich bin Homelander. Und geht entsprechend dann auch an die Stellen oder zu den Leuten, wo er meint hier, ihr sagt mir jetzt was oder ihr gebt mir die und die Daten, dort und dort möchte ich hin oder dort und dort möchte ich suchen. Und teilweise kommen ihnen da die Mitarbeiter dann mit irgendwelchen komischen Sprüchen so von wegen, ne, wir dürfen ihnen das gar nicht sagen. Und er sagt dann, wieso nicht, ich bin Homelander, ich bin jetzt hier. Du sagst mir, das ist gefälligst. Und da kommt auch dann so mit der Zeit so das erste Mal diese Bedrohlichkeit noch mehr auf, dieses Erpressen, was Homelander dann häufiger nutzt, einfach so dieses mit so einer energischen, so eine Freundlichkeit mit Nachdruck. So, die Homelander da an den Tag setzt. So. Also es wirkt noch so leicht freundlich, aber du merkst schon, da ist was extrem Bedrohliches dahinter eigentlich. Wie er einfach guckt, wie er dann teilweise die Hände auf die Schultern legt oder sowas, wo du merkst, oh, der könnte den jetzt auch hier die Schulter brechen oder sowas. Gell? Und du merkst einfach, wie die Leute schon so richtig angespannt sind in seiner Präsenz. Also selbst die anderen Helden dann auch mit der Zeit. Gell? Ja, auch vor Ehrfurcht halt teilweise. Ja, aber das macht im Nachhinein Sinn, weil das ja wirklich Homelanders einziger Zweck ist. Einziger Sinn. Ich denke, die werden, gerade weil da Homelanders Origin Story quasi als einziger Held die Origin Story gezeigt wird. Ich denke, das hat da nochmal eine Bewandtnis. Weil er halt einfach quasi elternlos aufgewachsen ist. Mhm. Er wurde gezüchtet, ich sag's jetzt einfach, zu einem Zweck. Und dem ist er sich ja bewusst. So. Und deswegen, er hat keinen anderen Lebenszweck. Außer das. So. Mhm. Und auch dieses, dass Homelander einfach mal dieses Flugzeug zerlasert mit seinen Laseraugen, zeigt auch einfach, auch, und auch, dass danach rauskommt, Ward hat da seine Finger mit im Spiel, aber nein, er ist eine eigene Größe, also er hat eigenen Antrieb, er macht seine eigenen Entscheidungen, auch wenn die nicht immer richtig sind, und ist da quasi wie nochmal ein dritter Mitspieler in dem Spiel. Er ist Teil von Ward, aber trifft seine eigenen Entscheidungen und hat seine eigene Agenda teilweise und zieht die halt auch durch. Handelt er. Wobei ich finde, das ist auch so ein bisschen so eine Charakterentwicklung. Also für mich, weil am Anfang siehst du ihn mehr bei Terminen, so, wo sie dann sagen, okay, jetzt taucht er da auf, ja, hab ich gerade zu tun. Er fängt natürlich immer mehr an, Sachen zu hinterfragen und zu ermitteln und sich selbst Schlüsse zu fassen. Also Entschlüsse sowohl als auch Schlüsse auf das gesamte Bild eben, wo bin ich her, gell? Eben, was du gesagt hast mit dem Züchten, dass er eigentlich auch nur herangezüchtet wurde, wie wahrscheinlich alle anderen Helden auch, vermutlich. Aber wahrscheinlich unter anderen Umständen. Weil A-Train hat zum Beispiel einen Bruder. So. Und von ihm, von Homelander, der hat halt nur diese Doktoren und Professoren, die da durch sein Fenster geguckt haben, in dieser Zelle. Und wie hart ihn diese Decke auch triggert. So. Also ich denke, also für mich ist Homelander eigentlich einer der tiefsten Charaktere der Sendung. Weil er einfach gut modelliert wird auch in seiner Vergangenheit. Bei den anderen kriegt man es nur so ein bisschen mal am Rande mit. Ja, er ist noch mehr so ein Forschungsobjekt gewesen, im Endeffekt richtig hochgezüchtet. Ja, das mit der Decke ist auch eine starke Szene. Ja. Also diese Szenen, die liebe ich sowieso, dieses Reality-TV dann später. Also dann versuchen so ein bisschen eine Image-Kampagne wieder zu fahren und sagen dann, ja, pass auf, jetzt beleuchten wir dich mal ein bisschen mehr, gell, jetzt zeigen wir mal so, wo du herkommst und sowas, obwohl das alles komplett erstunken, erlogen ist, machen da so eine leichte Superman-Origin-Story draus, dass er auf dem Land aufgewachsen ist und sowas und ich erinnere mich noch gut dran und wie das damals war in der Schule und natürlich musste ich meine Fähigkeiten verbergen vor den anderen Kindern und konnte das nicht immer zeigen und habe da mitgespielt im Football-Team, aber wir haben natürlich immer gewonnen, gell? Was? Baseball. Baseball, ja, meine ich auch. Ich habe an Baseball gedacht und Football gesagt. Manchmal lustig, gell? So geil. Ja, ich durfte meine Kräfte nicht. Ich habe meine Kräfte nicht voll eingesetzt, aber wir waren trotzdem die beste Mannschaft und so weiter und so fort. Das sind für mich auch so super geile Szenen für Homelander. Da hat's für mich der Schauspieler richtig gerissen. Diese Szenen, wo die Kamera schon drauf hält, aber noch nicht drehen und er so richtig genervt. Dieses Asoziale, Asozial in die Kamera guckt. Können wir jetzt? Ja, sind wir drauf? Ja, läuft. Ich denke. Und dann sofort dieses Grinsen aufgesetzt ins Gesicht. Ja, aber du siehst die Augen. Die Augen sagen alles. Und das ist einfach stark gemacht. Das ist das, was ich meine mit diesen Scheinheiligen. Ja. Ja, und auch wie wichtig die Beziehung zu seiner Chefin ist eigentlich. So dieses verschwurbelte, perverse Pseudomutter Getue, so, mhm. sag ich mal. Das ist auch für mich eine richtig geile Szene, wo er da im Flur steht. Mhm. Und man denkt, er guckt sein eigenes Bild an, so. Also, da hängen im Flur von der Firma auf der Etage, wo da seine Chefin sitzt, hängen ein paar Bilder von den Seven den Elben, im Endeffekt. Ja. Und er steht direkt vor seinem Bild und du denkst im ersten Moment, okay, er guckt sich jetzt selbst an, zweifelt er sein eigenes Image an oder irgendwie was. Oder findet er sich, ist er noch ein krasser Narzisst? Ja, genau, oder das, ja. Und dann stellt sich heraus, er guckt einfach nur, er hat eben den Röntgenblick von Superman, er guckt einfach nur durch die Wand durch und genau dahinter ist das Büro von seiner Vorgesetzten, die sich gerade für ihr Kind da wieder die Milch aus den Brüsten rauspumpt und er irgendwie so diesen, ja, wie du schon gesagt hast, diesen Mutterkomplex hat und sie dabei beobachtet. Und diesmal war wirklich Mutterkomplex. Haben wir wirklich Mutterkomplex gesagt? Nein, er hat nicht Mutterkomplex gespielt. Genau. Und sie da wirklich beobachtet, wie sie da so da die Milch rauspumpt und da vorbereitet für, denn sie hat ein Kind, genau. Wo ich zuerst dachte, es ist Homelanders Kind. Hätte auch sein können, ja. Es wird ja auch viel gezeigt, also die machen das ja mit Absicht, haben das wahrscheinlich, also ich vermute, die haben das mit Absicht gemacht, dass man das denkt, weil das Kind wird ja auch viel auch mal in der Totalen gezeigt. Und da habe ich immer auf die Augen geachtet. Leuchten die jetzt mal kurz rot, wie bei Nordländer, hätte ich fast gesagt. Homelander. So, leuchten die jetzt mal kurz, aber nee, ist es nicht. Es ist auch so eine geile Szene. In stört es ja richtig das Kind dann auch immer mehr, so dass das hier immer mit der in Anführungsstrichen Ausrede ihm gegenüber, für ihn ist es nur eine Ausrede und alles, ihn nervt das alles, dass immer mit dem Kind kommt und er will natürlich ihre Aufmerksamkeit. Und dann kann man im Nachhinein als Eifersucht interpretieren. Ja. Und dann diese Szene, wo sie da zum Arzt möchte. Er aber gerade eigentlich irgendwie, er hat gerade Dreharbeiten oder irgendwie was. Er hat irgendeinen öffentlichen Auftritt und sagt dann hier, wo ist sie? Er ist auf der Belief Expo, ja, auf dieser Christen. Das ist auch geil. Das ist eine geile Folge. Und sagt dann hier, wo ist sie? Und fliegt sofort weg, um sie abzufangen vorm Arzt noch, gell? Taucht da auf und sie ist auch schon total genervt, hört nur schon diese Landung, gell? Wumm. Wumm. Ist auch immer cool gemacht, dieses Wuff. Dieses Geräusch, ja. Und steigt aus und bereitet so das Kind vor und alles, gell, damit sie reingehen kann dann zum Arzt. Und dann, wie er dann mit ihr rumdiskutiert und am Ende dann auch noch ihr so einen Spruch drückt von wegen, das ist doch nur ein Accessoire für dich, dieses Kind. Das ist bitter, ja. Da habe ich mir echt gedacht, boah. Das ist ein richtig, richtig bitterer Spruch. Das war jetzt ein richtig derber Spruch. Das zu einer Mutter zu sagen, also, boah. Und da merkst du dann auch, da ist sie dann richtig genervt und dreht dann rum und sagt, ja, das Gespräch ist beendet, gell? Das war's. Ja. So kommst du mir nicht, Freundchen. Und daraufhin merkt sie aber auch wieder, na, ich glaube, ich muss den wieder ein bisschen zügeln, muss den wieder ein bisschen an die Hand nehmen, gell? Da droht mir gerade ein bisschen zu entgleisen, gell? Sie will natürlich auch die Kontrolle über die Helden haben. Und gerade Homelander ist ihr wichtigstes Werkzeug im Prinzip. Ist halt auch die größte Marke. Genau, die größte Marke. Ist halt auch der erfolgreichste. Und er macht am meisten Umsatz, sag ich mal. Und er ist im Endeffekt auch der Anführer der Seven. Also er hat im Prinzip auch alle anderen wieder unter der Kontrolle. Gell? Also und das ist eben das, was ich meine, dass er eben so von diesem Suche nach Familie und halt, es ist mein einziger Lebenssinn. Ich suche jetzt nach Translucent, weil er hat nichts anderes im Leben. Er ist auch, man hört ja auch nur einmal seinen Vornamen. Okay, hört man bei den anderen, glaube nicht. Ich glaube, bei Deep hört man, weiß man nicht, wie er heißt. Aber Homelander heißt ja John. Hallo, ich bin der Elton. Hallo, ich bin der John. Und ich finde, das ist so, der ist ganz, als Charakter ganz gut gezeichnet, finde ich. So, macht Spaß. Wahrscheinlich einer der akribischsten, in seiner Facettierung. Warum ist er so ein Arschloch und warum ist auch so eigentlich so kaputt. Eigentlich will er eigentlich nur, sehnt er sich nur nach einer Mutter. So. Ja, Homelander ist für mich so eigentlich der dritte oder vierte Protagonist. Ja, bei dem würde das auch echt passen. Also neben Huey und Annie und Butcher ist das für mich so einer der wichtigsten Protagonisten mit in der Serie. Obwohl man das am Anfang gar nicht so glaubt. Na. Was sagst du eigentlich zu der... The Deep ist ja ein reines Comic Relief eigentlich. Ich wusste, es kommt jetzt, kommt die Delfin-Szene oder was? Die Delfin-Szene, diese, wo der diese Frau aufreißt, ja? So, du perverses Sau, gefällt dir das, wenn ich deine Kiemen fingere? Ja, genau. Und so, und auch diese Musik auch. Mit, ich weiß nicht mehr, welcher Song das war, aber es war ein ganz berühmter Song. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß auch gerade nicht mehr, welcher Song das war. Aber richtig geil. Also ich muss sagen, The Deep hat mir am Ende echt noch Freude bereitet. So. Also diese Delfin-Szene finde ich legendär, wie er da versucht plötzlich, also wie er so umsattelt plötzlich so, es gibt ja so ein Gespräch mit seiner Chefin und sie ist eigentlich ein bisschen genervt, hat gerade komplett andere Sachen, hat gerade Stress und alles, Image-Kampagne wieder anfahren lassen und sowas, Homelander geht ihr auf den Sack und sowas, ist eigentlich komplett gestresst. Diese Szene mit dem Humor. Und dann kommt er halt noch sozial. Und dann kommt er eben noch rein und sagt so von wegen, ja, pass auf, ich habe gerade eine Sinnkrise. Ich weiß gerade nicht so richtig, was ich machen soll und sowas, gell? Ja. Und kommt um die Ecke. Das liegt auch daran, dass rauskommt, dass er quasi einem Starlight gezwungen hat, ihr einen zu blasen. Ja. Und aber, dass er eben auch so um die Ecke kommt und so von wegen, ja, ich weiß gerade nicht so richtig, wo ich hin soll. Mhm. Und sie gibt ihm so Tipps, so Ratschläge, wo sie denkt, dass da passiert jetzt nicht viel, gell? Mhm. Er macht halt weiter, wie er denkt. Und es löst auch in ihm sowas komplett anderes aus. Also er denkt auf einmal, ja, ich muss jetzt die Umwelt retten und ich muss sie schützen. Und ich liebe diese Szenen einfach, wo er dann am Strand ist, plötzlich Müll sammelt und sowas und erzählt, wie gut das ist. Und jetzt versucht er da gegen SeaWorld anzugehen und sowas oder wie auch immer dieser neue Park heißt. Und sie sagt ihm dann, pass auf, Ocean World. Und sie sagt, nicht mal Mühe gegeben, das so zu verbergen, weißt du? Ocean World. Wir nennen es nicht SeaWorld, weil da kriegen wir Ärger vom Anwalt. Ja. Aber dann nennen wir es Ocean World. Und sie sagt dann auch zu ihm, nee, pass auf, du kannst jetzt nicht raus aus dem Vertrag. Du bist da drin, du passt genau, am besten dazu. Genau, du bist das Werbegesicht. Genau. Und du kannst jetzt nicht ankommen und willst plötzlich die Delfine retten und sowas. Du bist da drin und er macht dann einfach so eine Nacht- und Nebelaktion. So und fährt mit dem Transporter da raus und hat einfach da im Hintergrund diesen Delfin hängen da im Transporter drin. Ey, da hab ich laut gegrillt, wirklich. Diese Verfolgung sagt mir der Polizei dann auch. Und wie der Delfin dann einfach bei der Notbremsung dann einfach da voll rüberfliegt über die Straße. Und natürlich muss noch ein LKW angefahren kommen, also nichts, gell. Und zerledert den einfach nur. Und ich dachte... Ja, auch mit dem Hummer, das sind so geile Da kommt Szenen. Irgendwas dann mit dem Blasloch, weil irgendwann beleidigt doch der eine den anderen, ja komm, fick doch Flipper in sein Blasloch oder so. Geh Flipper in sein Blasloch fick. Ich dachte, damit kommt dann noch irgendwas. Aber es war eben unerwartet und das war gut in dem Moment mit dem mit dem Hummer, das ist auch so mit dem scheiße. Hummer ist es auch stark, ja. Wie der Dieb dann erstmal versetzt wird, der wird rausgenommen. Ja. Er muss ja dann öffentlich entschuldigen für seine sexuelle Eskapade sozusagen mit Starlight. Muss sich öffentlich entschuldigen und dafür wird er dann versetzt. Aber auch das, dieses Kalkül dahinter, ne? Ja. Ja, du entschuldigst dich jetzt und dann du musst dich entschuldigen und so weiter und so fort. Und auch diese Szene, wie es aufgenommen wird, das fand ich auch cool, dass sie das gezeigt haben und dann so, ja, du musst es ernster sagen. Genau, du musst das Betroffener. Das muss auch echt rüberkommen. Ach so, echter, okay. Also nachdem ich probiere das jetzt. Ich versuche es echt noch rüber zu bringen. Einfach nur asozial, ja. Diese Situation, ja. Und er mit dem Hummer, das ist auch so eine, da habe ich auch wieder lachen müssen. Diese Szene, wie er versucht, ihn zu retten, gell. Ja, ich hol dich da raus. Ich hätte gern den, nee, nicht den da, gell. Und dann, und sein Blick dann auch wieder, ah, fuck, wieder nicht gerettet, die Meerestiere. Ja. Ich mach's immer falsch, so. Krieg keinen gerettet. Ja, und gut, mit dem muss ich dann sagen, da habe ich auch nicht wirklich dann Mitleid, wo dann diese Szene kommt, wo er da sich selbst da so ein bisschen sein Selbstbild anzweifelt und sowas, wo sich dann die Haare abrasiert und sowas, fand ich alles ein bisschen dumm. Das hätte es für mich nicht gebraucht. So nach dem Motto, ich mache jetzt nochmal einen auf Gebrochenen, so, ich höre, die Haare müssen jetzt ab. Fand ich dämlich, hätte es für mich nicht gebraucht. Vielleicht deutet das eine Entwicklung an. Kann schon sein, ja. Vielleicht ist das jetzt quasi sein Supervillain. Villain. Origins. Origin Story. The Dark Deep. Wie in aktuellen Avengers. Wie meinst du jetzt? Comics. Ja. Ich bin gerade bei Heft 5, da ist auch dieser Ocean Dude, dieser. Ach, Namor. Namor, ja. Mhm. Ich habe auch nur das erste gelesen, quasi die Introduction. Mhm. Okay. Da geht sowieso gerade viel ab in den Comics da bei echt? Avengers. Also, ist gut, oder? Dass dafür Truppen auftauchen und sowas. Und es läuft auch auf ein größeres Ereignis hinaus. Ja, gut. The War of Rams oder sowas kommt da. Geil. Bock. Ja, muss man weiterlesen. Ja. Also das waren immer ganz witzige Szenen eigentlich so mit The Deep. Aber auch da wieder mit dieser Müllszene, wie sie da sein Image quasi zu einem Weltverbesserer-Image. Ja, den Müll wieder auf den Strand. Schmeißt den Müll zurück auf den Strand, genau, wenn die die Szene wiederholen. Und auch so wie sie diese Frau, wie die Frau da durchs Bild geht. Und er sagt so, hallo, so ganz freundlich so zu ihr, so um sein Image quasi als respektvoller Mann, der respektvoll mit Frauen umgeht. So ist das so nochmal zu zementieren. Also was mir halt leider ein bisschen egal war die ganze Sache mit Maeve, muss ich sagen. Mhm. Mit dieser Freundin und dem Alkoholismus und so. Das ist mir so ein bisschen egal, ehrlich gesagt. Hätte es auch nicht gebraucht, ja, das hätten sie rauslassen können. Meine, ja. Dass er noch diese Beziehung zwischen ihr und Homelander, das fand ich ganz interessant noch. Ja. Das fand ich gut, dass sie das reingenommen haben, gesagt haben, wir waren ja auch mal ein Paar und sowas. Und das wirkte auch schon irgendwie auch echt, dass die sich trotzdem, also zumindest von Homelanders Seite, der nach wie vor trauert dem auch noch ein bisschen nach irgendwie. Bei ihr weiß man nun nicht so richtig, ob das früher, also ob sie schon immer lesbisch war oder ob sie eben bisexuell ist. Homelander sieht dazu waren. Ja, oder das, ja. Das wäre auch noch witzig. Ja. Oder ob es wirklich alles nur von Wort inszeniert war, das Ganze. Ja, kann auch sein. Stimmt. Das ist alles nur gespielt worden. Kampagne oder so. Ne? Und er dachte auch, das ist wirklich echt und sowas, das bedeutet ihr auch wirklich was. Gell? Da kommt dann wieder der kleine Junge durch, gell? Er hat so ein bisschen das Michael Jackson-Syndrom an manchen Stellen auch so. Gell? Er durfte nicht so richtig Kind sein, gell? Ja, und da halt einfach das wird alles zum Zweck. Er sehnt sich danach, beliebt zu werden. Mhm. Aber ihm ist schon bewusst, wahrscheinlich, er wird ja angebetet von vielen Leuten. Mhm. Aber das ist ihm ja auch nicht so wichtig. Also so, wie du vorhin sagtest, dieses, so, dann fangen wir jetzt an. So. Ich liebe diese Szenen. Ey, wenn er diese Ansprache hält, ich höre dich, Homelander. Das ist halt so krasser Populismus halt auch, gell? Also auch so ein bisschen so auf die aktuelle politische Situation in Amerika auch ein bisschen, gell? So stimmt, ja. Vor allem, wie er dann auch diese Situation, also diese Möglichkeit für sich nutzt. Also er hat eigentlich ganz andere, also Wort, Skripte für ihn vorgesehen, gell? Und er sagt dann so, ne, pass auf, ich habe einen ganz anderen Plan, also so und so können wir doch die ganze Kampagne, also es geht ja dann auch darum, die Superhelden ins Militär zu bringen und so. Genau, das ist eigentlich das große Ziel von Ward in dieser Staffel. Das ist ja eigentlich das politische Ziel sozusagen. Genau, ne? In die Streitkräfte quasi. Genau. Und er versucht dann so ein bisschen Homelander. Er versucht dann Captain Homelander, ja, genau. Und er versucht dann auf seine Art und Weise das so ein bisschen voranzupeitschen, weil er denkt, er hat da einen besseren Masterplan als Ward, gell, so nach dem Motto, nee, ach. Er versucht eher so einen nicht so pazifistischen Weg zu genau. gehen. Ward will eher so den politischen Weg gehen, übers mit Erpressung und so. Mhm. Aber auch Diplomatie so ein bisschen mit drin. Diplomatie so ein bisschen und er möchte halt so ein bisschen die aggressivere Schiene fahren. Und das meine ich eben. Des Volkes eigentlich wirklich, gell? Genau. Das meinte ich eben. So dieses, der hat verfolgt eben seine eigene Agenda so ein bisschen. Mhm. Folgt seiner eigenen Agenda. Das ist ganz interessant, quasi so als dritter Faktor in diesem großen Ganzen. Es wird ja gerade zum Ende der Staffel wird das immer prägnanter, dass er einfach jetzt komplett so sich immer mehr emanzipiert, genau. Sich loslöst von den ganzen Strukturen und sagt, pass auf, ihr habt mich belogen, ihr Arschgeigen. Ja, er besucht ja dann noch quasi diesen Professor, der da sein Vater ist, mehr oder weniger. Mhm. Und findet dann halt auch noch eine ganz wichtige Sache, die für die letzte Folge, die eigentlich den Cliffhanger aufbaut. Mhm. Die eigentlich der Cliffhanger ist dann am Ende. Mhm. Stimmt, ja. Wir erfahren nämlich noch von Billy Butchers Motivation, Homelander zu stürzen, denn Billy Butcher hatte eine Frau, die vermisst dort. Mhm. Und er vermutet, Homelander hat sie umgebracht. Weil sie auch bei Ward gearbeitet hatte, mhm. wurde auch befördert sollte da im Endeffekt die Social Media Kampagne oder irgendwie sie wurde da auf genau, jeden Fall genau, die sollte dann die ganze Social Media Kampagne von Homelander machen. Genau. Der hat sich erst glaube ich, nur ums Twitter Profil gekümmert oder so. Ja, ich und sowas, ja. Ja. Und daraufhin haben die eben mehr Kontakt miteinander und Homelander nutzt auch die Chance im Endeffekt, um sie zu vergewaltigen. Also es gibt dann das ist es eben. Aber das weiß man eben nicht. Das weiß man nicht, ob es vergewaltigt oder einvernehmlich war. Hm, stimmt, das wurde nicht geklärt. Das wurde nicht geklärt. Es wird zumindest so dargestellt. Also Homelander behauptet aber, dass es einvernehmlich war. Hm. Zwischendurch mal. Das ist ja eigentlich der große Cliffhanger dann am Ende. Es kommt heraus, dass sie schwanger wurde durch diesen Sex, obwohl Homelander angeblich keine Kinder bekommt. Steril ist wie der Witcher. Hm? Und der Home Witcher. Der Home Witcher. Oder der Witchlander. Der Witchlander. Witchlander. Witchlander. Und es kommt eben raus, sie wurde schwanger und es wird ihm erst die Geschichte aufgetischt, dass sie gestorben ist bei der Geburt, dass das Kind sich raus... Genau, dass es rausgekratzt hat. Genau. Und sie einen riesen Blutverlust, das ist auch eine bittere Szene, wie sie das dann zeigen, wie sie da ausblutet da ja, in dem Geburtssaal. Und am Ende kommt raus, war alles eine Lüge. Sie hat die Geburt überstanden und er spürt sie auf tatsächlich und das ist der riesen Cliffhanger der Staffel. Ja. Also es endet in einer Entführungs- Situation, nicht Entführung, sondern Geiselnahme. Genau. Butcher nimmt quasi seine Chefin, die er ja so nice findet, als Geisel in ihrem eigenen Haus. Er glaubt, dass das Homelanders Schwäche ist. Genau. Dass sie Homelanders Schwäche ist. Aber durch das Herausgefundene auch, und auch, dass Homelander jetzt quasi Familie hat, jetzt habe ich es gesagt, Family Man, emanzipiert er sich auch von seiner Mutterfigur, sag ich mal. Und er bringt sie dann selbst sogar um. Also Butchers Plan war ja eigentlich, sie in die Luft zu sprengen, so nach dem Motto, dass Homelander sie nicht mehr retten kann und am liebsten noch vor seinen Augen, damit er den gleichen Schmerz verspürt, weil er denkt, seine Frau ist tot, Butcher. Und am Ende entscheidet sich einfach Homelander knallhart dazu, sie einfach mit seinem Laserblick komplett von Angesicht zu Angesicht die Augen durchzulasern. Zu lasern. Eine Augenlaserei mal anders. Hm, stimmt. Sie hat sich die Augen lasern lassen. Wie bei King of Queens. Das zweite Auge war, die Hälfte vom zweiten Auge war kostenlos. Ich mag auch dann auch die Konsequenz von Butcher wieder in der Stelle, der dann sagt, okay, ich drücke jetzt. Mein Plan ist schiefgegangen. Scheiß drauf, gell? Dann gehe ich halt mit drauf und drück drauf und. Na gut, ich glaube, das war eh der Plan, weil. Hm. Er hätte ihn niemals legen können. Hm. Na gut, er hätte aber in dem Moment hätte er jetzt noch sagen können, okay, dann versuche ich noch irgendwie zu flüchten oder sowas. Hm. Und er sind in ihrem neuen Plan, aber er sagt dann, nee, scheiß drauf, mein Plan ist gescheitert, dann gehe ich eben drauf an der Stelle. Die laufen halt einfach mal durch den Kugelhagel an ein paar Stellen, so, wo ich mir denke, ja, aber jetzt, also ihn wirst du damit nur seelisch treffen, wenn du sie hochjagst. Ja, und es kommt eigentlich die letzte Szene schon. Genau. Dass Butcher in einem Garten aufwacht und so von wegen, ja, du hast aber lange geschlafen und so. Und das betritt ein blonder Junge. Haben sie gut gecastet, weil sie sehen sich wirklich ähnlich. Mhm. Den Garten. Und hinterher kommt Butchers Frau. Also Homelander ist Vater eines Sohnes. Und er sagt auch gleich, ich bin dein Vater. Und seine Butchers Ex-Frau lebt halt quasi in so einer Art Zeugenschutzprogramm, wenn du es so nimmst. Mhm. Und mal gucken, was so passiert. Ich dachte am Anfang, es ist wie eine Traumsequenz, weil diese Helligkeit der Szene, die wirkt auf mich sehr surreal. Ja, stimmt. Gerade im Kontrast zu dem dunklen Zimmer, genau, zu der dunklen Wohnung, wo die sich befunden haben. Aber eben echt ein riesen, also für mich ein krasser Cliffhanger am Ende, so dann nur nach dem Motto, ach ja, die leben noch und hier, das ist übrigens mein Sohn und von dem leuchten dann auch noch die Augen am Ende von dem Jungen. Haben die geleuchtet? Ja, ja, die haben dann rot geleuchtet. Ah, ja, stimmt. Und dann siehst, oh, auch noch vererbt die ganze Sache, gell? Also wer weiß, ob er alles abbekommen hat, aber zumindest die Laseraugen hat er bekommen. Ja, die sind schon nicht unnützlich, sag ich mal. Wobei man ja in der Staffel auch noch sieht, sie sind ja irgendwann mal auf der Jagd nach den Compound V, ja. Versuchen das in die Hände zu bekommen als Beweismittel. Mhm. Und da sind sie ja in so einer Station für Babys. Und, das ist auch eine richtig asoziale Szene. Das, Die habe ich aber, also krass ist jetzt, also die habe ich übelst gefeiert. Ja klar, habe ich die auch gefeiert. Und stellen halt fest, oh ja, wir hatten Baby-Soups gezüchtet, so, die bekommen schon. Ja, da finden sie quasi raus, dass die Soups hergestellt werden. Genau. Und nicht einfach geboren werden, so ist ja auch mit Religion verbunden, ne, dieses, sie sind von Gott auserwählt quasi, wenn du es so nimmst. Stimmt, das wird ja auf dieser Belief Expo auch so hingestellt, gell? Ich wurde von Gott, warum hat mir Gott diese Kräfte gegeben? Weil ich euch helfen soll und sowas, gell? Deswegen hat er sie mir verliehen. Und ich tue damit nur Gutes. Und ja, mir könnt ihr glauben und alle weiß angezogen, die Arschgeigen. Wie die Unreinheit selbst, die Reinheit selbst so rum. Ja. Ja, genau. Und dann sieht man dort eben auch ein Baby mit Laserblick, aber nicht mit roten Augen, hat eher so einen blauen Laserstrahl. Und dann treten natürlich noch die Wachen auf den Plan, so, die diese Station beschützen. Und kommt da rein und ja, Butcher, wen hat er denn eigentlich dabei? Ist der Frenchie mit dabei an der Stelle? Nee, es ist Mother's Milk. Mother's Milk, ja. Und er überlegt so, fuck, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Und denkt dann so, ach, scheiße, fuck it, was soll's? Nimmt einfach dieses Baby aus dem Kasten und nutzt das Baby mit seinem Laserblick als Waffe. Genau. Und die zersäbelt es halt auch schön. Und zersäbelt einfach mit diesem Baby diese Leute komplett quer. Geil. Und da habe ich schon gedacht, krasse Szene, das so zu machen. Und für mich einfach noch das Allergeiste, der geilste Abschluss an der Szene ist für mich noch, ersetzt dieses Kind wieder langsam zurück und sagt so, hast du gut gemacht und sowas, gell? Ja, pass aber auf, so, wenn du ein Kack-Superheld wirst, dann komme ich wieder und bring dich um. Stimmt. Stimmt, ja. Das war für mich noch der Kracher an der ganzen Szene. Das war nochmal eins drauf, ja. Entwickel dich gut und sowas, gell? Aber wenn du ein Kack-Superheld wirst, komme ich wieder und bring dich um, gell? Diese geile Ansprache auch, ja. Ja, wer ist Sporty Spice? Und so weiter und so fort. Ja, und wer ist Posh Spice? Und wer ist Baby Spice und so? Ja, aber alle zusammen, das sind es die fucking Spice Girls. Oh nee, ey. Also es ist sich auch nicht zu schade, die Serie auch mal einen Schritt weiter zu gehen, so. So. Fast schon ins Unnötige eigentlich weiterzugehen, so. Das ist lockert das Ganze aber nochmal auf. Das stimmt. Ob ich es immer brauche, ist halt die zweite Frage, aber da ist schon, sag ich mal, Watchmen ein bisschen konsequenter, deswegen finde ich Watchmen trotzdem noch besser. Hm. Mit dieser Abgefucktheit, so. Ja, das ist eben hier mehr auf Unterhaltsamkeit, so. Ja. Getrimmt alles, gell. Und ja, es passiert halt auch einfach, in den 8 Folgen muss man auch einfach sagen, passiert halt auch einfach ungemein viel. Also auf jeden Fall. Ja. Auch dieses Fass, was sie jetzt noch aufmachen, dass die Freundin von Huey halt gestorben ist, weil Adrian auf dem Compound V war. Und er war auf Compound V, weil er das Compound V geschmuggelt hat. Outlander, Homelander, das quasi ins Ausland schmuggelt und so weiter, um dann quasi Super Schurken zu erschaffen. Das ist ja auch noch, ja. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, ja, wo dann plötzlich da dieser Dschihadi-Typ da irgendwie das ganze dieses eine Armee-Hauptquartier ausräuchert und so weiter und so fort. Stimmt. War das auch richtig asozial, wie Homelander erstmal die ganzen Fenster umbringt und so. Also die Frau, die Mutter mit Kind einfach mal zersäbelt und so ein Scheiß. Wo er in diesen Auslandseinsatz geschickt wurde, wenn du es so nimmst. Also die haben auch immer wieder bittere Szenen, auch mit dem Flugzeug, ist auch so böse, ey. Das war. Wir können nicht helfen und böse auch so mit so. Ja, ich kann das nicht einfach hochheben, ich kann auch nicht dagegen fliegen. Ich kann es nicht hochheben, weil wo soll ich mich aufstützen und so ein Kram. Und ich kann nicht dagegen fliegen, weil dann die Maschine zerschellt. Wir müssen hier einfach raus, wir können den Leuten nicht helfen und so weiter und so fort. Ey, das ist eigentlich bitterböse. Und Queen Maeve in der Situation noch, wie sie versucht, noch irgendwie wenigstens noch 2 Leute zu retten oder sowas. Ja, wenigstens die 2 können wir noch mitnehmen oder sowas, lass uns wenigstens die Kinder retten oder sowas, gell? Und er sagt dann so, nee, das können wir auch nicht machen, wie sieht denn das aus? Ja. Alle anderen konnten wir nicht retten, die 2 aber, ne, wenn, dann müssen wir sie alle sterben lassen. Ja, so. wie das halt diese einfach Gleichgültigkeit so, auch so nebensächlich halt einfach geschieht. Du denkst halt, okay, das ist eine typische Rettungssequenz und dann zersäbelt er halt einfach einen im Cockpit, ja. Mhm. Auch so, eigentlich so dumm, der hätte den auch einfach erschlagen können. Ja. So. Also einfach richtig auf die Fresse hauen können und das war's. Mhm. So. Dass er da diese Anzeige diese ganzen Maschinen vorne im Cockpit zerstört. Genau, ja. Diese ganzen Manövriersachen und so. Auch nicht richtig bitter. Das war eine richtig bittere Szene, ja. Ja. Und dann im Anschluss wird ja dem auch wieder eine Krone aufgesetzt, indem danach noch das Kamerateam kommt, die Reste vom Flugzeug alle gesammelt werden. Ja, und das ist ja dann, wo er diese, ja, wir werden uns die holen und so weiter. Und ich höre dich, Homelander, und ich höre dich. Also auch so komplett. Oder ich höre dich, Bruder, gell? Genau, Bruder. So kompletter, übertriebener Pathos, ja. Das ist doch richtige Pathos, der Skate-Pathos. Ja. Und Queen Maeve, die daneben steht und zu dem Ganzen auch noch so noch eine gute Miene aufsetzen muss, obwohl es die sichtlich... Obwohl es die richtig zerstört eigentlich. Genau. Ja. Und dann noch wieder mit dem Trinken anfängt deswegen. Genau. So. Daraufhin auch zu ihrer Ex-Geliebten da zurückkehrt und so, was die sie ewig nicht mehr gesehen hat. Ja, das war für mich auch eine der Szenen, wo ich wirklich gedacht habe, Homelander, du dumme Sau, ey. Was soll die Scheiße? Ja. Wie kann man nur so drauf sein und sich dann auch noch so hinstellen und das auch noch so verkaufen, gell? Das ist halt absolut lebensverachtend eigentlich. Und wir auch, ich finde... Aber weil auch so Politik funktioniert. Ja. So funktioniert Populismus. Es wird ein Unglück genommen und wird halt gesucht, okay, wo ist da ein Ausländer? Okay, und auf den schiebt man jetzt die Schuld. Ja, so genau. Ist es halt. So wird aktuell Politik gemacht. Weltweit, also Europa, Amerika. Und so funktioniert das gerade. So, auch mit Angst Politik gemacht. Also es ist auch, wie nennt das, eine Karikatur der aktuellen Zeitlage. Mhm. Ja, so ein, wie nennt man das? Satire. Satire, ja. Ist auch so krass, wie der im Flugzeug den Leuten vormacht, ihr werdet gerettet. Gell? Genau. Ja, alles gut und so. Ja, und die wollen, machen die Tür schon auf und so. Mhm. Und er lässt ja dann die Maske fallen. Ja, aber sie werden alle draufgehen. Willst du mit draufgehen? Mhm. Und die Leute nur. Und vorher noch so, ihr werdet alle gerettet. Alles gut, ich bin da. Genau. So der strahlende Held. Ja. Ich bin da. Das ist schon ganz schön bitter. Ah, derbe. Ja, setzt euch diese komischen Maskendinger auf. Das ist schon richtig, richtig böse. Ich habe noch so ein, zwei Sachen noch, die ich noch ganz lustig finde in der Serie. Frenchie find ich irgendwie extrem. Der gefällt mir. Der gefällt mir. Vor allem, weil der manchmal aus nichts, der muss obwohl wohl in den Oma Comics Sai auch geil sein muss. Obwohl Oma Sai auch geil gewesen wäre. Der Schauspieler macht aber seinen Job auch gut, ja, finde ich. Also Frenchie muss wohl in den Comics noch psychopathischer sein. Okay. Wobei ich finde, das kommt manchmal kommen so leichte Anleihen durch, wenn er mit seinen Stories kommt, was er schon erlebt hat. Ja. Und damals diese eine Frau, wo er da Huey erzählt, gell? Und er denkt, es ist irgend so eine Liebesgeschichte und sowas, ja, und dann haben wir uns getroffen und sowas, und dann habe ich mit ihr geredet und sowas. Und stimmt, dann, das war die erste, die ich umgebracht habe. Und dann habe ich sie umgebracht. Stimmt, das war die erste, die ich umgebracht habe. Das ist quasi, es passiert in Folge 2. Huey grinst nur so und denkt so, ach, der versteht mich, gell, der weiß, was ich durchmache. Und am Ende kommt dann so, und dann habe ich so umgebracht, so der erste, die ich getötet habe. Ich erinnere mich an alle, die ich umgebracht habe. Na. Und dann später auch, wo er dann mit dem Weibchen redet, so mit dem Weibchen ist er ja irgendwie auf einer Ebene so, also die wird auch nie Weibchen genannt in der Serie. The Female. Genau. Ich glaube, die wird nie das Weibchen genannt, nee, oder? Heißt auch gleich offiziell das Weibchen. Und The Woman Girl. Aber sie hat einen Namen, gell? Woman. Akatsuki. Nee, Akatsuki. Akatsuki war was anderes. Sasuke. Sag mal, hab ich in dieser Folge wieder einen kleinen Naruto-Gag untergebracht. Stimmt, ja. Ja, jedenfalls die Situation, wo sie da auch sie da suchen in der U-Bahn-Station oder wo sie da unterwegs sind und er sie dann in dem Geschäft antrifft, wo sie wieder irgendwelche Videos anguckt, irgendwelche Konzert-Musikvideos und er dann versucht, ihr Vertrauen zu gewinnen und geht dann so hin und sagt so, pass auf, ich erzähl dir was noch keiner über mich weiß. Und dann erzählt er eine Story über seinen Vater oder sowas, gell, der auch ein riesen Arschloch war und sowas. Das stimmt. Und dann denkst du, ey, was hat denn der schon durch, gell? Der erzählt dann nur so absurde Stories, gell. Es kommt nicht so richtig rüber, dass der so ein totaler Psychopath ist. Mhm. Also ist er auch nicht. In meinen Augen, es ist schon ein bisschen abgeändert. Ja, finde ich auch. Aber du merkst schon, der hat Dinger durch, die nicht so ohne sind. Ja. auch die komische Freundin, die er da eigentlich hat, mit der er da eigentlich zusammen stimmt, die, war vorher, die wirkt auch so, da habe ich erst gedacht, die hat auch Fähigkeiten. Die kommt dann nicht wieder vor. Ne? Ich habe auch gedacht, die hat Fähigkeiten, weil die so komische Augen hat. Ja. Und die ist auch wie so ein Schatten. So, die taucht immer wieder unter. Ruft ihn dann nur mal an, sagt, ja. I've been watching. Nee, er ruft, I've been living. Ruft ihn an und sagt dann, ja, du bist aufgeflogen. Und zerstört dann komplett das Handy, nimmt alles raus, gell, ja. Komplett alles zerstört, so nach der Mutter, damit mich keiner ordnen kann. Ja. Ja, lässt alles liegen in irgendeiner dunklen Seitengasse. Zu Mother's Milk fand ich auch verdammt lustig, dass er eine Freundin hat und dass er sogar ein Kind am Ende noch hat, dass das noch rauskommt. Aber diese ganzen Situationen, wo dann plötzlich, die ziehen da irgendwelche Dinger durch, beschatten Leute. Ja. Und dann ruft seine Freundin an und plötzlich ist er so, oh, Schatz, hey, Knutschi und ja, ich hole nachher den Wein, den du so magst, aus dem Geschäft nebenan und sowas, gell. Und ja. Wie lange musst du noch arbeiten? Ach, ich bin bald fertig. Ja, ah, Mist, gerade eine Schlägerei, der arbeitet eigentlich im Knast. Ja. So quasi wie so ein Resozialisierungspädagoge, stimmt, wenn du so nimmst eigentlich. Auf jeden Fall. Und lügt sie da immer an, um so ein bisschen die heile Welt da noch immer noch darzustellen. Und auch interessant, dass dann halt auch dieser Schritt, dieser Move kommt. Ja, hier, um Huey nochmal richtig zu ficken. Translucent hat einen Sohn und so. Das war auch richtig asozial. Das fand ich auch krass, ja. Das war auch richtig asozial. Und er hat sich auch rührt um ihn gekümmert, sagt er ja, noch. Ja, genau. Hat ständig um den gekümmert. Also wenn er nicht gerade da war, dann hat er sich immer um seinen Sohn gekümmert. Er hat richtig viel Zeit mit ihm verbracht und so weiter und so fort. Aber das ist ja eigentlich auch Familie, so ein Thema, was immer wieder aufkommt an vielen Stellen, wird mir gerade so bewusst. Auch wenn du Mesmerizer nimmst oder so, gell, wenn der dann auf den Plan tritt mit seiner Kinderserie, gell, war ja Kinderstar und kennt A-Train gut. Aber erkannt hast du, oder? Wer war denn das? Der Schauspieler. Ich hab die ganze Zeit überlegt, da kam mir so bekannt vor, ich konnte ihn auch nicht zuordnen. Ich fand den so geil. Haley Joel Osment ist das. Das Kind aus The Sixth Sense. Ach, und, der ist das. Und AI, also ihre künstliche Intelligenz. Und so. Der ist das, okay. Ja, ganz das ist Haley Joel Osment. Okay. Super krass. Aus wie eine andere Version von Jake Harper. Mhm. Aber den fand ich ganz cool. So. Ja. Dass sie den da so einbauen, so ein bisschen. Also so das Detektiv, Telepath. Genau. Kann Gedanken lesen. Ja, Haley Joel Osment. Na, aber trotzdem irgendwie eher so ein Duschback, so einer, der eher die Leute verpfeift und sowas. Und auch, dass er halt auch abhängig ist, gell. Mhm. So. Diese ganze A-Train-Geschichte da so mit der Drogenabhängigkeit, also mit der Compound-V-Abhängigkeit, dass er da so auch ein Rennen hat gegen Sonic Boom? Oder wie der hieß? Ist irgendwie anders. Irgendwie so, aber du weißt, was ich meine. Dass er da halt nur seine maximale Leistung bringt, wenn er auf Drogen ist und auch so diese Beziehung, diese familiäre Beziehung mit seinem Bruder. Ja. Und auch seine Freundin hier. Shockwave. Wie extra Claw. Nee, wie hieß die? Armclaw. Nee. Weißt du, was ich meine? Ja. Der hat ja auch eine wichtige Rolle gespielt eigentlich. Und auch wie asozial die stirbt. Boah, das ist bitter, ja. Diese Sexszene, ja. Dieses mit dem Vermieter. Schön Kopf zerquetscht. Und auch diese 6 Spritzen, die du da in den Arm einfach mal reingewamst kriegst von A-Train. Hm, ja. Halt richtig asozial. Das du bist schuld, weil ich meine Frau umgebracht habe, meine Freundin umgebracht habe. Oh, das ist echt bitter, ja, dass er sich dann auch wirklich selbst umbringt. Popclaw. Ja, Popclaw, genau. So eine kleine X-Men-Verarsche. Ja, stimmt, war so an Wolverine Origins so. Ja. Angelehnt, den Knochen, die sie da rausfahren kann. Richtig geil. Ja, diese Trips auch, die da teilweise gezeigt werden, gell? Wie sie dann da auf dem Trip ist. Aber wie auch. Mit dem Compound V. Ja. Aber auch wie. Auch wie. Compound V. Ey, herrlich. Ich finde ganz am Anfang noch so eine Szene, was? Du kleines Vermieterschwein. Oder irgendwie so. Du perverses Vermieterschwein. Ich mag auch sehr die Szene ganz am Anfang, wo sie noch so das Training von Starlight so zeigen, im Hinterhof, so bei der Mutter, so auf dem, wo sie dann ihr Auto hochstemmt und sowas, in die Wände reinboxt und sowas. Ja. Und erstmal siehst du, sie bereitet sich gerade vor auf das große Casting. Das finde ich ganz sympathisch, wie sie da so rumsteht und versucht so ein Stück. Das war ja so ein bisschen Rocky. Weil da waren wieder. Ja. Mit dem Trainingsanzug, dann hier die Klimmzugstange und. Richtig. Leichtes Training. Leichtes Superheldentraining. 10 Kilometer laufen. 100 Liegestütze. 100 Liegestütze, 100 Sit-Ups. Noch eine geile Szene. Ich habe mir noch so ein paar Szenen, die so im Kopf geblieben sind, aufgeschrieben. Ja. Also das Weibchen quasi retten. Ja, und die einfach nur übelst abgeht. Die einfach nur die Leute da übelst zerfleischt, gell? Und dann sagen, lass die nicht frei. Und dann liegt die da los, gell? Ja. Oder wie die dem Mesmerizer einfach die Hand bricht und sowas, gell? Ja, oder wie so A-Train einfach. Diese A-Train-Steine übelst brechen, das ist auch richtig egal. Voll zerhämmert, ja. Ja. Aber ich finde, da hat's auch so Gangster-Movie-Anleihen, wo die sich treffen, ja, wir treffen uns hier, ich habe deinen Vater als Geisel getroffen und so weiter. Das war so eine übelste, fast schon Breaking Bad-Szene eigentlich. Ja, okay. Hochinteressant. War cool gemacht. Dieses Erpresserische auch, gell? Ja. Ja, komm vorbei, bring ja keinen mit, gell? Komm allein. Wenn du nicht allein kommst, wie er dann auch noch so um den Block drum rumrennt, A-Train kurz so zack, zack, guckt alles nach, ob jemand da ist. Ich habe alles geguckt, ist keiner da. Alles nachgeguckt. Aber ich glaube, welche Szene du auch noch ganz tolle gefeiert hast, war, wo Black Noir ist da, Klavier spielt, oder? Ja, das fand ich doch super. Bepisst, oder? Die fand ich super stark. Ja, sich so hinsetzt, erstmal wartet. Ihn anguckt. Der Klavierspieler auch schon so leicht nervös wird. Ja, das hatte für mich so Deadpool-Anleihen. Also, wie er sich so hinsetzt. Das stimmt, ja. Erstmal guckt. Aber Peter und ich hab vorhin entdeckt, dass Black Noir, da redet ja nicht ein Wort in der ganzen Serie, dass der eine deutsche Synchronstimme hat. Finde ich lustig. Generell Black Noir, du hast mit dem wenig sehen, aber ich finde, die irgendwie alle haben die was. Ja, ich finde ein bisschen unnötig, ehrlich gesagt. Also ich denke, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht sieht man irgendwann mal mehr von dem. Wie der dann so auf dem Gang steht, das eine Mal ihrem Weg steht hier, Starlight, und sie nicht so richtig weiß, wie sie mit ihm umgehen soll. Stimmt. Oder diese Situation, das erste Treffen, die erste Konferenz der Sieben, der neuen Sieben sozusagen mit Starlight, und dann Homelander da sitzt, komm, jetzt reden wir mal über unsere Heldentaten und sowas, gell? Black Noir, du fängst an. Siehst du, wie er da auch so rüberguckt. Und dann kommt gleich der Schnitt so. Weiß gar nicht, ob der überhaupt reden kann. Die, was auch interessant ist, ist, die verändern ja immer alles, warum jemand weg ist zum Beispiel. Die sagen ja zum Beispiel, ja, der ist auf einer geheimen Auslandsmission, um das vor, warum man Translucent ewig nicht gesehen hat. Mich würde mal interessieren, was mit Vertuschung. Lampleiter passiert ist. Ich habe vorhin extra nochmal gegoogelt, wie der heißt. Weil man weiß ja nicht, stimmt das, dass er in Rente gegangen ist, mehr oder weniger, also in Ruhestand gegangen ist, oder ist was mit ihm geschehen? Da kann ich dir noch, also wenn man nach den Comics geht, gibt es da noch richtig geile Grundlage. Geil. Also sie haben es ja jetzt schon ein bisschen gelöst, aber zu Lampleiter gibt es da auch eine Story. Also, stark. Also es gibt da noch so, ich glaub, so Sachen. Die Comics müsste man schon mal besorgen. Es gibt da noch Sachen in dem Universum. Ich weiß nicht, ob ich's droppen soll. Das könnte ein Riesenspoiler für die zweite Staffel werden, was ich noch so gelesen habe. Es scheinen ja schon eklatante Unterschiede zu geben. Ja, also ich glaube auch nicht, dass es so umsetzen werden. Es geht, glaube ich, in eine andere Richtung. Lamplighter ist tatsächlich gestorben in den Comics. Ich weiß es nicht genau, wie er gestorben ist, aber der wird wiederbelebt. Also man kann Leute, die das Compound V in sich tragen, wiederbeleben, was Ward auch teilweise macht. Und die werden aber nicht wieder sie selbst, sie werden dann eher so eine Art Zombie. Okay, krass. So, also die sind dann nicht mehr wirklich steuerbar und sowas, werden dann so Zombies mit Superkräften, so ein bisschen. So, und das ist unter anderem mit Lamplighter passiert. Der taucht irgendwann wieder in den Comics auf. Ich habe vorhin irgendwo auch ein Bild von ihm gesehen, wo der so richtig abgefuckt aussieht, in so einer Zombie-Version. Ja, was sonst noch so gibt, vielleicht als kleiner Ausblick auf die zweite Staffel. Ich denke nicht, dass es machen teilweise. Es gibt Superhelden, die so aus Nazi-Projekten entstanden sind und sowas. Also aber wirklich so eine komplette Comic-Persiflage. Ne? Ja, also es so gibt mit Red Skull und so Kram. Es gibt eben einen Superhelden, der nennt sich Stormfront. Ich fände es einfach nur konsequent, wenn sie es auch machen würden. Also ich fände das so stark, wenn das noch kommt. Also schlimm fände ich es so schlimm, stark. Schlimm fände ich es nicht. Also es ist halt so, das ist halt Satire eigentlich. Das ist halt eine Verarsche der Comic-Szene. Und das war halt Comic gibt's schon ewig und die 14, in den 14 Jahren gab's auch Comics und das ist halt so einfach. Es gab, wie dass es hier dieses berühmte Donald Duck Video gibt hier mit Mein Kampf und so einem Kram, so diese Nazi-Cartoons und so. Also Dritte Reich mit Dritten Reich Bezug, mit ganz vielen Hakenkreuzen und so. Ja, das ist nun mal so. The Bull, ey, Wahnsinn. Gerade zu Stormfront, weil ich gerade an der Stelle bin. Wer vertreibt denn die deutsche Version von The Boys? Das würde mich mal interessieren. Panini. Panini sogar. Ich habe schon geguckt, ne? Du kriegst die Bände in neue Auflagen, 35 Euro so ein Band, sind aber 300, 400 Seiten so ein Band. Also das sind richtig neue, aufgelegte, zusammengefasste, fette Bände. Ist das Bände beendet, noch. Das Comic-Projekt? Ich hoffe. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es sind 5 Bände, die du holen kannst, glaube ich. Weil Panini. Weil das Ganze als Single-Issues fände ich auch nicht schlecht. Wäre auch geil, ja. Auf jeden Fall. Aber ich hätte echt Bock so auf dieses Origin nochmal. Also was ich da so gelesen habe, das sind mega Vorlagen. Und in dem Zusammenhang Stormfront soll wohl auch der genetische Vater von Homelander sein. Krass. Also sie haben quasi Stormfront quasi, der ist durch Nazi-Superhelden-Projekte quasi entstanden und hat ja auch passend hier das Hakenkreuz hinten drauf auf dem Umhang. Naja, also das hat schon und, Parallelen. Ne? Und aus seinem genetischen Material ist quasi Homelander gezüchtet worden. Krass. Und jetzt kommt noch ein fettes Ding, was ich noch gehört habe, zu den Drop Origins. Noch eins. Drop noch was. Black Noir ist ein Klon von Homelander, der aber in eine andere Richtung gezüchtet wurde quasi. Der nicht in diese hier Fliegen und sowas gezüchtet wurde, sondern er wurde eher zur Killermaschine erzogen und gezüchtet. Er ist quasi eine noch größere Killermaschine als Homelander eigentlich. Und in den Comics macht der dann sogar noch krasse Sachen als Homelander und sowas. Also nutzt dann quasi die Identität, also er sieht genauso aus wie Homelander, nutzt quasi seine Identität, um Homelander dann noch schlechter stehen zu lassen und sowas. Und da kommen Dinger, Homelander geht ins Weiße Haus und sowas, dann irgendwann auch bringt einen Präsidenten um und nur so Dinger, gell, wo er dann den Kopf des Präsidenten im Weißen Haus in der Hand hat und so Dinger. Und also Homelander wird dann immer verrückter und sowas, zweifelt an sich selbst, denkt so, habe ich das wirklich getan? In Wirklichkeit war es Black Noir, der genauso aussieht wie er, der noch psychopathischer ist und noch der größere Killer. Und in den Comics bringt wohl Black Noir sogar Homelander um, irgendwann. Okay. Und übernimmt dann so seinen Platz so ein bisschen. Ja. Und Stormfront... Ich muss mir die Comics mal zu Gemüte führen. Und Stormfront hat auch nochmal eine eigene Superheldentruppe. Die nennt sich Payback. Sammeln sie auch Punkte? Kannst du Punkte sammeln. Und die sind wohl mehr an den Avengers orientiert. Kreuze sammeln. Genau. Die Payback-Truppe, die muss wohl mehr hier... Irgendwo hat hier so ein Bild von denen... Payback. Die sind wohl mehr an den Avengers orientiert. Wo du auf der einen Seite hast du mehr DC, ja genau. Hier hast du auch Stormfront, hier hast du so einen Hawkeye-Verschnitt. Hier ist Scarlet Witch so ein bisschen. Ant-Man. Weiß nicht, wer das sein soll. Der Hawkman-Verschnitt sieht auch ein bisschen aus wie, durch die Farbgebung, ein bisschen aus wie Wolverine. Stimmt. Finde ich. So von der Farbgebung her nur. So in das alte Wolverine-Kostüm. Stimmt, ja. Also es gibt auf jeden Fall in der Grundlage, das wollte ich nur nochmal klar machen an der Stelle, echt das geile Entwicklung. Ist das Homelander hier in... Oder? Ein Gesicht. Merkwürdig. Soldier Boy steht hier. Soldier Boy. Keine Ahnung. Soldier Boy. Der hat sich auch komplett eingesicht. Ja. Ist das... Wer weiß, ob das ist, aber... Ja, jedenfalls, solche Dinge habe ich da jetzt schon gehört, gelesen, wo ich dachte... Krass. Also die Vorlage bietet da schon heftigen Stuff. Und ich glaube, da haben sie wirklich nur Teile übernommen, wo sie sich teilweise dann auch dachten, das machen wir ein bisschen anders, passen das ein bisschen auf unsere heutige Zeit auch an. Ja. Das ist ja, der Comic ist von 2000 irgendwas, 2003 okay. oder sowas, oder 6 oder sowas kam da raus. 6. Und ja, mal gucken, wie viele Parallelen es da am Ende geben wird. Und ich bin da tatsächlich interessiert an der Comic-Variante, weil ich glaube, du wirst am Ende unterschiedliche Entwicklungen haben. Ja. The Boys, gnadenlos Edition. Ich meine, die Tatsache, dass The Boys auch Superkräfte haben im Comic, ist natürlich auch schon eine ganz andere Herangehensweise. Also die waren früher quasi eine Eingreiftruppe. Ist abgeschlossen, ja. Okay. In 72 Issues, also... Kann man sich die neuen Sammelbände oder wie viele das sind kaufen und das ist gut. Also The Boys waren früher quasi wirklich so eine Eingriffstruppe gegen Superhelden, die die aufhalten sollten, ja, wenn sie eben durchdrehen und sowas. Okay. Und deswegen treffen die sich quasi in den Comics eher wieder. Also durchgedreht, also, Fettstift. Also Butcher versammelt ähnlich wie in der Serie quasi The Boys wieder. Mhm. Also er kannte aber, die kannten sich alle schon quasi. Mhm. Und versammelt die eben wieder, um dann eben loszulegen. Also Huey kommt neu dazu. Ja. Na das, gut, das ist auch so in den Comics. Naja, aber es ist ja auch so, dass die sich alle schon kannten. So, jetzt so. Na, außer das Weibchen, Mother's, die kommt halt Milk und so dazu. Ne? Und sie wird ein Teil der Spice Girls. Was? Was, wenn sie auch ein Spice Girls? Aber krass, dass sie das auch gleich hier jetzt mit auf der, als Banner mit drauf. Ach, sind nur 5. Also ich finde das okay. Die 5 Bände, dann hast du es. Okay. Ah, oh, das ist natürlich ganz schön teuer, ne? Gut, der erste kostet 30 Euro. Ich finde es bei 150 Euro. Ich finde es auch für den Umfang. Na gut, hier sind es 340 Seiten. Hast du The Boys 1 bis 14 drin. Ja, aber immerhin. So, das ist dann halt auch abgeschlossen und das ist gut. Ups. Es ist vergleichsweise okay, finde ich. Also für die Menge, die du kriegst am Ende. Ich glaube, die anderen, ja, das sind anderen halt Bände sind dann... Guck mal, wie viele sind da drin? Was? 1 bis 14? Ja, das sind 14 Ausgaben. Zum Beispiel 1 bis 14. Wenn du dafür 30 Euro bezahlst, kommst du halt trotzdem... Das ist halt immer so, vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind solche dickeren Bände immer besser. Weil wenn du das als Single-Issues kaufen würdest für einen Fünfer, das Stück, bist du bei 72... Auch schon fast bei 500 Euro. Also nicht fast bei 500 Euro, also ein bisschen weniger. Ja, da kommst du ganz anders raus auf jeden Fall. Naja, wenn du jetzt mal 50 mal 5 nimmst, bist du ja bei 250. Das sind 250 Euro und dann fehlt aber trotzdem noch mal fast die Hälfte. Also noch mal eine Hälfte von der Hälfte, ein Viertel. Also der Hälfte von der Hälfte, ein Viertel. Ja, ein kleiner Satz aus der Rubrik: Wie drücke ich mich umständlich aus? Das sind auch Hardcover-Sammelbände. Geil. Das erklärt natürlich den Preis auch nochmal ein bisschen. Finde ich auch cool. Hier hast du auch The Boys. Also hast du immer über 300 Seiten Umfang. Also da hast du auch ordentlich was zu lesen. Ja. Wenn du dir das so über einen Monat immer ich so eingessen. Ja, aber da scheinen auch so Zwischenbände mit drin zu sein. Mhm. Ja, das ist gut, wenn du da auch ein bisschen, sag ich mal, noch das ganze Special-Zeug und so alles mit drinne hast. Okay, das sind Starlight und... Entschuldigung, das ist nicht meine Art. Highland Lady. Ja, da sind so ein paar Sondersachen noch mit dazwischen. Ja, das ist doch gut. Aber ich glaube, da hast du dann wirklich alles zusammen. Wenn du dir die 5 Sammelbände holst, da ein Hardcover... Ja. Aber krass, wie sie da auch gleich bei Panini reagiert haben und das gleich als Banner mit auf die Startseite mit drauf gemacht haben. Ja, hier siehst du auch, dass er fliegen kann, ja. Ah ja. Das soll ja hier Butcher sein wahrscheinlich hier. Okay, krass. Im Bild. Aber ich weiß nicht, ob ich das dann noch so interessant finde, ehrlich gesagt. Ich finde das eigentlich ganz geil, dieses ungleiche Duell zwischen Normalos und ich weiß nicht, ob man das noch so geil findet, weil das ist ja gerade das Spannende, wenn Billy Butcher einem Homelander gegenübersteht. So, das ist ja gerade das, was die Tension ausmacht. Weil alle wissen, okay, mit einem Blick, im wahrsten Sinne des Wortes, kann der sich töten. So, und das ist das Interessante eigentlich an der Sache. Das stimmt, ja. Ach, hier habe ich Lamplighter noch offen. Irgendwo habe ich das Bild gesehen. Lamplighter. Ah, hier ist er doch. Lampenlöhrer. Lamplighter als Zombie-Version. Ein doppelter Lampenlöhrer. Ja. Also Leute, guckt es euch mal an. Das ist eine interessante Serie. Schaut euch die Serie an. Macht euch euer eigenes Bild. Schreibt uns an diedorfschönheiten@gmail.com. Und wir freuen uns über jede Einsendung von euch. Und Peter, schaut auf ein Bild. Ich habe gerade das Bild mit Homelander im Weißen Haus. Oh ja. Schön. Obwohl, wie gesagt, der Stil mir nicht wirklich... Ich weiß nicht, ob ich den mag. Die Gesichter gefallen mir nicht so richtig. Ja, okay. Also, The Boys. Wie findest du eigentlich das Zweitkostüm von... Von Starlight? Ja. Das ist wieder so ein typisches... Natürlich ist es sexy. Kann man nicht anders sagen. Also, ich finde, also schon fast wie bei die hat in beiden Varianten hat die was in der In der ersten Variante, also in ihrem Kostüm, was sie selbst entworfen hat, ist es eben so das Unschuldige, dieses Engelsgleiche. Ja. Und wenn man sie dann später mal sieht, in dem neuen Kostüm, was dann entworfen wird, da wirkt sie eben so wirklich feminin. Wirklich, die Frau ist so Vamp. Vamp ist für mich das Wort. Die Haare auch, ne? So, ja, es unterstreicht deine emanzipierte Art. Indem ich einfach meinen nackten Körper zeige. Es stimmt halt eigentlich auch wieder, ne? Also dass Sex sells teilweise heutzutage als Feminismus verkauft wird. So. Stimmt, ja. Ja, so dieses sehr interessant. Aber das ist eben schon irgendwie, es wirkt wie so ein, dieses zweite, das engere Kostüm wirkt irgendwie wie so ein Turn-Outfit, finde ich. Also da musste ich sofort irgendwie an Robin und seine, also ja, von Batman hier, Robin an, und seine Turn-Crew denken, ja. Heiliges Kostümfest, der Pinguin. Und da muss ich schon sagen, da gefällt mir dann am Ende doch das Originalkostüm besser, also was sie da selbst gemacht hat, so. Wirkt natürlich extrem unschuldig und ist auch fast wieder so eine Supergirl-Anspielung. Was schon wieder? Then she'd say, it's okay, I got lost on the way, and I'm a Supergirl, and that's the claim, and Supergirl is just claim. Ey, irgendwann machen wir mal so eine Musical-Folge. Ja. Ich sag's dir, irgendwann kommt's. Aber wir versprechen nichts. Irgendwann versprechen wir nichts. Und dann kommt plötzlich, hallo, Freunde, hallo. Weißt du, was mir mal aufgefallen ist? Ich habe jetzt, da wir uns ja langsam bei dem Cast dem Ende neigen, ich habe ja Stephen King heute schon indirekt untergebracht. An welcher Stelle? Tja, wenn ihr das wisst, schreibt es uns. Dann schreibt es uns unter die Dorfschulenheiten mit OE. Zusammengeschrieben, klein, @gmail.com. Damit wir es auch wissen. Also ich weiß es. Du weißt es. Ich weiß es. Damit ich es auch weiß. Ich habe nämlich... Das Allergeilste wäre, wenn du irgendwann das mal sagst und hast aber gar nichts untergebracht und die Leute suchen. Hörst du den Podcast stundenlang und denken, fuck, was halt wo schade war die Anspielung? Weißt du, was schade ist? Was? Dass Stephen King... habe ich leider im vorletzten Cast nicht untergebracht. Was war denn der vorletzte? Der letzte war die Geburtstagsfolge. Ach so, ja. Da hast du vergessen, ja? Nee, da habe ich vergessen zu erzählen, dass ich bei dem Herogasm, dass ich, oh, die Hand, da weiß ich ganz genau, was los ist. Ja. Wir haben doch in diesem Quiz gewonnen. Ja. Wir haben doch in diesem krassen Quiz gewonnen. Mhm. Und da war doch die erste Frage, wie heißt die Comicbuch-Koryphäe, die letztes Jahr gestorben ist? Mhm. Und ich habe ja zu Richard gesagt, Stephen King. Ach so, stimmt, ja. Und die Story habe ich vergessen, dann noch zu erzählen. Oh, das ist doch nicht Stephen King, erzähl ich nur eine Scheiße. Das war verdammt lustig. Ja, aber Peter, ich muss jetzt auch noch mal was dazu sagen zu der Sache, The Boys. Mhm. Wie gesagt, geil, aber auch in Sachen Serien mittlerweile stellt sich bei mir auch langsam eine Übersättigung. Stimmt, genau, was hat die Fliege zu tun, ey? Das stimmt, da habe ich mich auch gefragt, ey, warum fliegt hier die Fliege rum? Ist dir die aufgefallen? Die ist ein paar Mal richtig prominent durch Szenen geflogen in der einen Folge. Nee, ist mir gar nicht aufgefallen. Auf jeden Fall, langsam, also es reicht langsam. My Hero Academia, One Punch Man, The Boys und ist langsam vielleicht ein bisschen... Man schafft es eben teilweise auch gar nicht mehr alles zu gucken, gell? Ja, ne, das Thema reicht jetzt auch langsam. Mhm. So, reicht doch jetzt einfach mal. Brauchen wir noch mehr Superhelden? Also wir werden schon von Marvel und DC zugehauen, bis zum geht nicht mehr. Verstehst? Ja, das wird auch, irgendwann wird das mal alles kollabieren, denke ich. Ja, na hoffentlich. dass mal wieder ein paar Historienfilme kommen. Noch ist der Punkt noch nicht ganz erreicht, aber so langsam. Ihr habt es gehört, Tarantinos Jeanne d'Arc, Burning Jeanne. Und der Stummfilm. Wie krass das wäre, wenn er das hinkriegt und dann alles mit Texten, gell? Wir sind nur am Lesen hier. Ja. Kurz eine Szene, guckt ihn an, nächster Bildschirm hast erstmal hier so einen ganzen Text, ganzen Bildschirm voller Texte. Ja, das wäre schlimm, ey. Das wäre richtig bitter. Ich glaube, das wird es nie geben. Höchstens mal eine Sequenz. Weißt du, wie bei Kill Bill, wo diese Anime-Sequenz drin ist? Mhm. Kill Bill 1. Okay. Die Fliege könnte, um das mal gleich noch zu klären, könnte Swatto sein. Swatto? S-W-A-T-T-O. Und der ist Mitglied der Heldengruppe Payback, die ich schon erwähnt habe, unter Stormfront. Okay, also könnte es vielleicht sogar kommen. Dass sie den Stormfront genannt haben. Geil. Den haben wir ja vorhin gesehen, das ist ein Ant-Man-Verschnitt. Genau. Die Fliege hat übrigens einen ganz wichtigen eine ganz wichtige Rolle in einer Folge einer meiner größten Lieblingsserien, wo ich Peter immer wieder sagen kann, Schau doch mal bitte. Breaking Bad. Ach, Breaking Bad. Ich hab gerade gedacht, ist es noch eine andere Serie, die du meinst? Nein, Breaking Bad. Einfach nur Breaking Bad, Peter. Breaking Bad. Breaking Bad, Peter. Breaking Bad. Ja. Ich habe jetzt verstanden. Ich muss jetzt wieder ein halbes Jahr labern, dass Peter das guckt. Aber ich denke, ich bin guter Hoffnung, weil Peter hat ja sich einfach mal Dingsbus reingeknallt. Game of Thrones, 8 Staffeln am Stück. Dann kann Peter auch mal 6 Staffeln, 6 kleine Staffelchen Breaking Bad gucken. Ja, mal gucken. Eine der größten Serien aller Zeiten. Das ist unglaublich. Unglaublich gut, unglaublich packend. Aber ich rede ja jede Folge fast schon drüber. Ja. Die Andeutungen kommen schon immer. Ja. Ich merke das schon. Ich versuche, Peter schon wieder so ein bisschen auf den Sack zu gehen. Ich merke das schon. Aber noch. Tja, ich bin da eben ein bisschen anders. So. Peter, pass auf, wir reden über The Boys. Ich gucke das jetzt einfach mal. Ja? So eine Engagement, verstehst du? Ja, aber okay, ich hab's doch. Folgen ist immer was anderes. Ich weiß. Übrigens, eine Staffel 2 ist schon, bestätigt. Bestätigt, genau. Okay. Noch so nebenbei. Ja, ne, wird geil. Weißt du, wann die kommt? Nächstes Jahr oder übernächstes Jahr? Das weiß ich noch nicht. Also sie wird irgendwann kommen. Ja. Und vor allen Dingen, Peter, erste Staffel. Westworld. Ach so, ja. Ich habe noch nicht mal Black Mirror diese 3 Folgen geguckt mittlerweile, gell? Ja. Ach, hör doch auf. Peter, ey. Hör doch auf. Meine Damen und Herren, wir haben ganz viel auf Uhr. Ich gehe erstmal auf die Belief Expo demnächst und dann lass ich mich mal überzeugen. Achso, noch eine ganz starke Szene, das ist, die ich vergessen habe. Ich mag am Ende diese Szene Starlight vs. A-Train. Mag ich sehr. Da passiert zwar actionmäßig nicht viel in dieser Gegenüberstellung, aber ich mag diesen Effekt, diesen Wunderkerzeneffekt, den sie da haben mit dem Licht. Stimmt, ja, mit den Lampen. Wie das so runterregnet, ja. Runterrieselt. Das hat Licht. Ein bisschen was von Highlander. Und wie sie da durchgeht und mit diesen leuchtenden Augen, das mag ich auch sehr bei ihr. Und ja, die Szene mag ich einfach so vom wie sie auch mit ihrem Originalkostüm da eintritt. Und das ist eine sehr coole Szene, also für sie auch nochmal. Wie sie da auch halb den Weg von Maeve einschlägt, dass er sagt, ja, bei bestimmten Handlungen, da leuchten meine Augen. Ach so. So. Mhm. Sieht man ja auch einmal. Stimmt, ja. Ja, cool. Mir hat es riesen Spaß gemacht, die Serie. Kann ich nicht anders sagen. Ja, geht mir genauso. Okay. Gut. Jetzt fange ich nichts Neues mehr mit Superhelden an. Wirklich. Ey. Das war's mit Superhelden. Ja, es ist wirklich langsam. Ist durch. Es ist wirklich langsam viel. Ja gut, What If kommt noch, gell? What If, ja, und das war's dann. Ah, das kommt auch erst 2020, 2021. Ja, bis dahin. Das dauert noch. Ja, wer weiß, ob ich Kino Plus überhaupt mache, also. Was, Kino Plus? Disney Plus. Entschuldigung. Ah, Kino Plus auf jeden Fall. Disney Plus, ob ich das überhaupt in Erwägung ziehe. Ja, das wird auch noch dauern, bis das überhaupt bei uns kommt und, ach. Ja. Mal sehen, bis dahin vergeht noch viel Zeit. Ja, und bis dahin kommen auch noch ganz viele Folgen, die Dorfschönheiten. Auf jeden Fall. Ich freue mich. Und die könnt ihr vielleicht auch hören. Was ist denn heute eigentlich? Heute ist der 17. Ich sehe gerade, heute ist International Geocaching Day, sehe ich gerade. Ich sehe gerade, dass morgen zweiter Geburtstag ist. Oh. Die Dorfschönheiten werden fette zwei Party. Morgen. Party, Party, Party, Party, Party, Party, Party, Party, Party, Party, Party. Every day I'm shoveling. The brightest in the house tonight. Es eskaliert gerade schon wieder. Leute, wir haben schon wieder nichts zu sagen. Deswegen hören wir jetzt auf, meine Lamen und Herren. Meine Lamen und Herren. Ich bin übrigens immer noch an dem angeteasten Interview mit Dominik Hammes dran. Also letzten Donnerstag oder Mittwoch haben wir nochmal geschrieben in der Runde. Ich verspreche nichts, aber es passiert wahrscheinlich manchmal schneller, als man denkt. Mehr sage ich dazu nicht. Es können Dinge passieren, aber wir wissen nicht wann. Es wird viel passieren. Wow, wow. Durch Schönheiten. Genau. Oh ey, an den Lied muss man uns eigentlich die Rechte kaufen und müssen wir covern. Was ist da los? Mhm. Ist das das neue Kostüm von... Ich hab's ja gedacht. Ah, du weißt, was ich meine? Dieser Stil gefällt mir halt nicht wirklich immer. Boah, ist das halt geil wäre, wenn wir uns irgendeine Zeichner holen und uns einen Dorfschönheiten-Comic machen lassen. Das wäre schon richtig geil. Das wäre nice. Ich mach die Story, und Peter und ich erzählen die gleiche Story, aber jeder aus einer anderen Sicht. Und da haben wir auch zwei unterschiedliche Zeichner, die das auch jeweils anders machen. Das wäre richtig interessant. Mhm. Quasi wie der Doppelhopper. Nee, der Upside Down Burger. Richtig geil. Der Doppelhopper. Das war geil. Das wird schön. Wir machen noch unser Franchise auf. Genau. Und dann sehen wir zu, dass das Image passt. Wir machen noch unsere French Fries auf. French Fries. Frenchy Fries. Frenchy Fries. Meine Damen und Herren, dann gibt's auch Mother's Milk quasi zum Trinken. Und so. Ja. Meine Damen und Herren, wir wünschen euch alles erdenklich Gute für euren zukünftigen Lebensweg. Wir sehen uns, hören uns das nächste Mal im... Ist das asozial? Gong. Wir hören uns zur nächsten Folge. Wir wissen noch nicht, was wir machen. Wir reden gleich mal drüber. Ja, bis später, meine Damen und Herren. Ich verabschiede mich, euer Robert. Genau, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder frisch. Frisch eingecremt. Nein, frisch gewaschen. Frisch geschäumt. Beim nächsten Mal. Abgeschäumt, fertig. Und die Frisur sitzt wie immer. Wir hören uns, sehen uns, nein, nicht ganz, hören uns. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.